Na? Habt ihr richtig Bock auf Nivesen, Torwala und Tulamiden? Tulamiden gehören nicht zu Aventurien. Dann kommt mit in die magische Welt von Das Schwarze Auge. Auch du da hinten, du kleiner Hobbit, komm mit. Hui! Sehr schön. Dann stellt euch doch erstmal unserem Zuhörer vor, wer ihr überhaupt seid. Welchen Charakter ihr darstellt, was ihr macht, was ihr könnt, was ihr nicht könnt. Okay. Soll ich wieder anfangen? Ja, ich fange nicht an. Okay, dann fange ich wieder an. Also, Name ist von den Flinkfinger. Messerwerfer vom Beruf. Ich bin in. Wie heißt die Scheißstadt nochmal? Ich vergesse das jedes Mal. Genau, in Zimiador im Rastuswall aufgewachsen. In einer wohlhabenden Familie, also eine normale Kindheit hatte ich. Und bin dann irgendwann ins Mittelreich abgehauen, ausgewandert und wollte da ein Handelskonto aufmachen. Hat nicht so gut geklappt, deswegen ich dann irgendwann beim Zirkus bin. Das wird dann später nochmal bestimmt in der Geschichte erläutert, warum das nicht so gut geklappt hat. Habe ich dann als Buchhalter gearbeitet, habe dann da die Tätigkeit des Messerwerfers erlangt, mir angeeignet quasi. Und habe dann irgendwann entschlossen, den Zirkus zu verlassen und auf Reisen zu gehen. Ach ja, und du bist ein Zwerg. Ah ja, genau, ich bin ein Brillanzwerg. Heißt, ich bin relativ brillant. Brillant, relativ gemütlich, aber nicht zu gemütlich. Ich gebe viel auf Brautwerbung. Ja. Und dass ich halt im Zirkus gearbeitet habe, heißt, dass ich im Gesellschaftlichen relativ bewandert bin. Ich bin relativ groß für ein Zwerg mit 1,40. Ja, größer werden ja nicht. Auch relativ leicht mit 70 Kilo Steine schwer. Ja, hab goldene Ringe an meinen Fingern, was vorhin ja schon zu tragen kam. Goldene Eckzähne, goldene Tunnel in den Ohren, sowie Kerben in den Ohren, die vom Messerwerfen kommen. Ich habe kupferrotes Haar, nach hinten gegeht, das Kinn lang. Das heißt, gefettet, besser gesagt. Ich rauche gern Pfeife, habe einen tollen Bart und der Rest wird nochmal angesprochen, sicherlich. Ja, okay. Wer möchte weitermachen? Ja, dann würde ich einfach weitermachen. Okay. Mein Name ist Sadavir Sturin Wright. Aber das ist so ein dämlicher Name, ne? Ich bin Halbelf, was die anderen beiden aber nicht wissen. Haarfarbe blond, Kultur mittelreicher, vom Beruf Jäger, 1,87 groß, 21 Jahre alt und 77 steinschwer. Ich habe fast dauerhaft eine Kapuze auf, weil ich eben nicht möchte, dass meine spitzen Ohren gesehen werden, da Halbelfen halt so wie Bastarde behandelt werden und das ist nicht so schön. Das war sehr lustig letztes Mal. Ich glaube als Jäger an die 12 Götter, aber besonders als an Firun, als Gott der Jagd. Dumm. Verbrenne da gerne mal meine Beute. Das hast du halt nicht mal selber verbrannt. Richtig, ich habe nämlich Angst vor unkontrolliertem Feuer. Passt sehr gut zu der Region. Das passt echt gut zu der Region. Es ist ein sehr komischer Zufall, aber gut. Ich wusste nicht, dass in dieser Religion verbrannt wird, bis das Hensa gesagt hat. ja, als Jäger bin ich natürlich extrem fingerfertig und geschicklich. Deswegen hat er dreimal am Reh vorbeigeschossen. okay, ja, ich bin natürlich Tierfreund und fühle mich halt im Wald sehr wohl, möchte eigentlich lieber alleine sein als irgendwie in großer Gesellschaft. Ja, außerdem bin ich, das haben wir im letzten Abenteuer sehr schön gesehen, dass ich sehr rachsüchtig bin oder geworden bin letztes Mal. ja, ich habe eventuell einem Rehkitz den Kopf abgehauen und habe gefragt, ob dieser Kopf durch den Fluss irgendwie in dem Dorf ankommt, das mir... Und du hast uns am Abenteuer vorbeigeleitet. Das ist korrekt. Meine Rachsucht hat vier Stunden. Vier Stunden. Von kann sechs. Mal jemand updaten, dass wir jetzt angefangen haben? Weil wir haben jetzt tatsächlich angefangen. Ach, stimmt. Ja, ich schreibe schnell einen tollen Tweet. Ja, das war mein Charakter. Probier der wirklich toll. Ja, ich gebe mir Mühe. Ja, mache ich? Ja. Ich bin der Dr. Albertus. Man nennt mich auch den Manatee Caligari. Geburtsort am Meer, 56 Jahre alt. Am Meer. 1,75 Meter groß und 90 Steine schwer, ne? Ja. Mal genau, die Frau ist tot, leider. genau, ich kann sehr gut schwimmen. Das wissen wir aber nicht, oder? Oder wissen wir das? Hast du mir Er ist doch auch durch den Fluss geschwommen, während ich dich auf der Schulter tragen musste. Nee, ich meinte mit der toten Frau. Achso. Doch, ja, das hast du erwähnt, glaube ich. Genau, ich bin immun gegen einige Krankheiten, weil ich bin Arzt. Aber habe ja keine Lust mehr auf die Kleinstadt und bin jetzt auf der Durchreise nach Westen. Genau, ja. Ich bin ein sehr guter Angler. Deswegen hast du letztes Mal auch nichts geangelt. Doch, zum Anfang. ein bisschen kleptomanisch. Ich habe unter Umständen schon dem einen oder anderen Spieler hier Geld abgenommen. Hast du schon meine Charaktereigenschaften vergessen? Egal, das kommt durch. Ja. Genau, Kampftrinker der Stufe 2. Genau, aber und ein bisschen dick und sehr schnell müde. Sehr schnell müde. Man kann wirklich immer zuerst, bevor wir überhaupt sagen können, dass er eine Wache aufstellt. Kann ja passieren. Gut. Ja. Ich hoffe, hier sind nicht irgendwelche Fragen übrig geblieben. Ich glaube nicht. Oh. Ja, dann fangen wir an. Und zwar habt ihr das letzte Mal damit geendet, dass ihr das Abenteuer begonnen habt. Das heißt, es wurde im Prinzip nichts verpasst, was das Abenteuer angeht. Dann sage ich mal schnell, was passiert ist das letzte Mal. Genau. Und zwar habt ihr euch alle getroffen. Ihr wart alle im selben Gebiet unterwegs. Und habt verschiedene Sachen erlebt. Manche hatten mit eurer Vergangenheit zu tun. Manche waren einfach so dahin leben und zufällig die anderen getroffen. Und wie genau soll ich es machen? Soll ich alles nochmal so... Du kannst ja nochmal kurz anreißen, was bei jedem... Ja, so ganz kurz. Ja. Also in der Reihenfolge auch einfach. Okay, bei Fundin Flinkfinger war der Erste, wenn ich mich richtig erinnere. Hm. Er wurde von einem Straßenräuber, von einem sehr bösen Straßendieb und Herumtreiber überfallen und wurde mit einem Gift vergiftet, das ihn paralysiert hat und musste dann erstmal konnte sich nicht bewegen und lag erstmal nur rum. Mit Roy, stimmt. Eine Katze wurde getroffen, die noch später eine wichtige Rolle spielte. Eine ultra wichtige Rolle. Eine ultra wichtige Rolle, ja. Wirklich? Ja. Alles um die Aber Siegfried stimmt. Ja, und er lag dann eben einfach rum, weil er sich nicht mehr bewegen konnte, bis unser zweiter Charakter, und zwar der Dr. Albertus Caligari, ihm über den Weg gelaufen ist, buchstäblich, und sich um ihn gekümmert hat. Vorher hatte er sein Lager abgebaut, hat ein bisschen geangelt, ein bisschen was gegessen. Hat sich einfach mal richtig gut gehen lassen und hat dann seine Reise fortgesetzt und zufällig... Und sein Zelt stehen lassen. Und dann zufällig Fundin getroffen. Und hat ihn natürlich als Arzt, als ehrlicher Mann, der er ist, hat ihn getroffen und geholfen auch. Genau, dann ging es zum letzten, dritten Charakter der Gruppe. Zu Sadavir. Ich möchte den Nachnamen nicht aussprechen. Ja, ist besser. Er war gerade auf der Jagd und hat einen tollen Hasen, einen relativ großen, sich gefangen und gebraten und gegessen und hat dann nach einem Opfer für seinen Gott, für Firun, gesucht, hat ein Reh geschossen und das wollten dann die anderen zwei klauen, die das dann zufällig gefunden haben und wollten ihm sein Reh wegnehmen, was er nicht so lustig fand. Und er hat sie dann praktisch dazu gezwungen, dass sie das Reh, den Rehkörper, den Toten, verbrennen. Eigentlich wollte er das unter natürlich kontrollierten Umständen machen. Man kann eine ganze Playlist adden? Nee, kann man nicht. Viel's bad. Doch, kann man. Nee, es sind aber nur vier gecued. Dann wollten sie eigentlich am Abend dieses Tages rasten, und zwar im Lager von Sadavir, der schon länger in einem Lager in diesem Wald, an dem sie sich befunden haben, lebt. Da wollten sie eigentlich für die Nacht rasten und Rast machen. Hat sich dann herausgestellt, dass das Lager, als sie zurückkamen, in Flammen stand, was für unseren feuerfürchtigen Sadavir nicht so gut war. Das ist ein Opfer, Mann. Er hat sich dann zurückgezogen und die zwei anderen haben die Aufgabe des Opferns übernommen, indem sie das Reh in die Flammen geworfen haben. Also wir sind sich gerade verpisst. Sadavir hat dann aber gesehen, dass der Mensch, der dieses Feuer gelegt hat, den hat er eben gesehen und hat ihn als Mitglied, als Bauer eines naheliegenden Dorfes erkannt. Und dann wollten unsere Helden eben dem erstmal nachgehen. Das haben sie dann am nächsten Tag auch gemacht. Sadavir hat sich zurückgehalten, hat erstmal außerhalb des Dorfes gewartet, dass man ihn eben nicht erkennt. Und die anderen zwei sind ins Dorf gegangen und haben sich ein bisschen umgeschaut, ein bisschen umgehört, haben dabei die ein oder andere Begegnung gemacht. Und zwar einmal mit dem Bürgermeister, der sich gleich mal mit Fundin verscherzt hat, weil er ihn Kleiner genannt hat, was ihm nicht so gefallen hat. Ja. Außerdem hat unser Doc einen alten Mann getroffen. Das war ein schönes Gespräch. Das war ein wirklich schönes Gespräch. Und Fundin hat sich noch ein bisschen Proviant gekauft. Leider hat er erst nach dem Kauf und nachdem ihm der Händler das Geld abgenommen hatte, gemerkt, dass er noch Proviant bei sich hatte in seinem Inventar. Aber jetzt hat er halt ein bisschen Proviant mehr. Warum kommt das alles in den falschen Channel, Winke? Der Händler war ein eher einzelgängerischer Mensch mit Namen Siegfried und hat seine Katze vermisst. Die Katze Roy, die bei Fundin schon mal, als er paralysiert am Wegesrand lag, ihn besucht hat praktisch. Dann wurde aber die Katze zum Glück wieder gefunden im Dorf. Sie hat anscheinend nur einen kleinen Ausflug gemacht. Und am Abend ging es dann in die Schenke, in die Taverne, um mehr herauszufinden. Da wurde auch ein bisschen gezecht natürlich. Und dann hat Sadavir irgendwann, war es ihm zu langweilig, immer nur in seinem Versteck zu warten. Und deshalb ist er den anderen gefolgt, hat sich mehr oder weniger gut verkleidet und ist ebenfalls in die Taverne und hat sich an ihren Tisch gesetzt. Dann gab es erst ein paar Gespräche darüber, ob man den Übeltäter denn schon gefunden hätte, was auch tatsächlich der Fall war. Dann wollte Sadavir sich verabschieden und kein Risiko eingehen. Das Problem war, als er aufstand, ist gerade die Katze Roy hinter ihm hergelaufen. Er ist gestolpert, hat seine Kapuze verloren. Man hat wieder sein ganzes Gesicht gesehen. Und ach, stimmt, das war Roy. Ja, das war Roy. Und das Roy hat an den Dorfbewohnern cool, nicht so gefallen, die ihn sowieso loshaben wollten. Das führte dann dazu, dass der Doc und Sadavir so schnell wie möglich die Taverne verlassen haben. Aber Fundin dachte sich, er ist besonders schlau und stellt sich einfach bewusstlos. Ich hab doch angefangen zu jonglieren. Ja, und das ist hat nicht funktioniert. Dann ist mir das Ding auf den Kopf gefallen, dann habe ich mich hingelegt und so geteilt. Genau. Und dann heißt es, ja. Die Dorfbewohner wollten sich und der Anführer mit Namen Alrik, einfach der typischste Name, aber immerhin, er hat einen Namen. Dieser Anführer wollte ihm dann seine 5 Goldringe abnehmen. Und da konnte er einfach das nicht mehr aufrecht halten. Man musste sich natürlich wehren als Zwerg. Einem Zwergen das Gold zu nehmen, wäre ja unmöglich. Ein Frevel, ein Affront. Ein Affront. Hat versucht, ihn mit einem gezielten Kopfstoß K.O. zu schlagen. Hat nicht so gut geklappt. Und dann hieß eigentlich die einzige mögliche Möglichkeit, die noch geblieben ist, Flucht nach vorne, beziehungsweise Flucht aus der Taverne. Ja, sie haben mich doch so halbwegs. Ja. Jetzt noch gehen lassen, eigentlich schon fast. Ja, sie haben gesagt, du sollst die Beine, deine kurzen Beinchen in die Hand nehmen und nie wiederkommen. Ja, das führte dann dazu, dass alle drei erstmal ein bisschen verstreut waren und sich erst wieder finden mussten. Und am Ende ging es dann eigentlich richtig los auf eine Reise, nachdem das alles im Dorf beendet war. Aber natürlich hegen die drei immer noch Rachegelüste gegen die Dorfbewohner. Eigentlich ich hauptsächlich. Ja, hauptsächlich du, ja. Hauptsächlich. ja, genau. Sie haben dann einen Fluss überquert und sind gereist. Und geendet hat das Ganze damit, dass sie in einer Ruine eines alten Gebäudes eine Gruppe ebenfalls Reisender gefunden haben und sich erstmal vorgestellt haben. Und zwar Was waren das nochmal für Leute? Hieß es, noch mal beschreiben, wie die hießen? Wie die aussehen? Also ihr habt bis jetzt erst... Ich brauche die nochmal, weil ich habe das nicht mehr. Ihr habt bis jetzt erst ganz am Anfang einen relativ kräftigen und gut gebauten Mann gesehen. Ihr würdet sagen, es ist ein Torwaller nach eurem... nach eurer... Fucking Torwaller! Der hat dann eine Frau in Plattenrüstung und wirklich hochgerüstet mit einem Zweihänder auf dem Rücken geholt, ich mach schon mal die euch angesprochen hat. Schon ein bisschen älter, aber immer noch wirklich kräftig und anscheinend auch kampferprobt. Diese Frau hat euch eben angesprochen und ihr habt euch vorgestellt. Und so habt ihr gesagt, ihr seid zu dritt auf der Reise. Einmal der Doc, dann Sadavir, also unser Jäger, Halbelf, als Leibwächter des Docs und der Mittelsmann Fundin. Ach ja, ich erinnere mich. Ach, die waren noch in diesem bunten Zelt drinnen, ne? Ja, es ist ein Zelt, ein buntes, relativ teuer wirkendes Zelt. Genau, das war's eigentlich. Ihr habt euch vorgestellt. Aber vielleicht könnt ihr das nochmal machen in dieser, damit wir alle nochmal reinkommen. Ja, das hatte von denen übernommen. Bin ich auf die zugegangen? Ja. Ich glaube, ja doch, wir sind da relativ straight. Wenn ich muss erstmal kurz in Charakter gehen. Okay. Oh scheiße, Alter, wie hätte ich das gemacht? Man darf jetzt natürlich keine falschen Worte sagen, ne? Weil sonst ist ja, Es ist eine peinliche Stille. Guten Abend! Hallo, was macht ihr da? Wer seid ihr? Mein Name ist Funden Flinkfinger. Ich bin unterwegs mit meinen Freunden Sadavir zu meiner Linken. Hallo. Und Dr. Albertus Caligaros. Caligari. Caligari zu meiner Rechten. Guten Abend. Wir sind auf der Durchreise nach Westen. Ja, das ist schon mal soweit richtig, der Doktor. Nein, wir sind auf dem Weg nach Lohwangen. Lohwangen? War nach Lohwangen, ne? Ja, doch, in die nächste größere Stadt, genau. Auf dem Weg nach Lohwangen und begleiten den Doktor dorthin, dass er quasi pilgert. Ich spiele dabei die Rolle des Mittelsmann, möchte ich sagen. Und der gute Sutter wird zu meiner Linken, die des Leibwächters. Genau, und da sind wir jetzt über den Finsterbach gekommen und sind jetzt weiter Richtung Westen, wollen am Finsterkamp vorbei, um uns dann langsam über die finstere Svelte rüber nach Luwang zu begeben. Na, es klingt ja interessant. Und sie schaut euch so ein bisschen, also sie mustert euch von oben bis unten, dann scheint sie ein bisschen zu stutzen und fragt, warum hat eigentlich der Doktor, der Herr Caligari, wenn ich mich richtig erinnere, warum ist der Hochgerüstetste von euch und nicht euer Leibwächter? Und sie schaut so an, dass Hat Linke nicht die Lederrüstung? Ja. Ich habe doch die Lederrüstung. Ja, ich möchte jetzt auch erklären, warum. Ah, okay. Und sie schaut nämlich sein Dolch, sein Messer, seine Keule und seinen Holzschild an, mit dem der Doktor durch die Gegend reist und scheint nicht so ganz zu verstehen, warum. Warum? Ja, gut. Da ich ja der Mittelsmann bin, würde ich sofort das Wort ergreifen, bevor der Doktor irgendwas Falsches sagen könnte. Und zwar ist das folgendermaßen, der Doktor war bis vor kurzem noch alleine unterwegs. Ah. Stellen Sie sich's vor, ja. Aber da frage ich mich, wie oft kommt ein Doktor in, nun, ich möchte sagen, bedrängende Situationen, dass man sich mit einer Keule und einem Schild wehren muss? Denken, Heute! Wilde Tiere im Wald. Vorgestern wurde ich am helllichten Tage an einem Weg überfallen. Ja. Und kurz darauf kam der Doktor, hat mich dort am Boden liegen sehen, vergiftet, wie ich war. Hat mir geholfen. Also ich habe ihn nicht vergiftet, ich habe ihn vergiftet. Ja, genau. Sehen. Richtig. Na dann, möchte ich euch das mal glauben. Ja. Aber was habt ihr, woher kommt ihr, was habt ihr vorher getan, bevor wir uns hier an diesem Ort getroffen haben? Moment mal, ich flüster Fundin zu. Wollen wir die Story erzählen, oder? Ja, aber ich bin nicht dämlich. Okay. Halt die Gusche. Würfel mal auf Klugheit. Nein, mach's nicht. Kann ich auf Ironie würfeln? Das wäre Charisma. Okay, gut. Nun ja, also ich komme aus Tralop, habe dort den letzten Monat etwa mich versucht, über Wasser zu halten. Allerdings ist der Ort, gefällt mir da nicht. Hab mich dann auf den Weg Richtung Luwang gemacht, aber durch den Wald zwischen Weisheit und dem Finsterbach hindurch. Habe dort, wie gesagt, den Doktor gefunden. Ich habe dich gefunden. So ist richtig, genau. Wir haben uns da getroffen und auch anschließend den Zadavir. Genau. Was die beiden gemacht haben, weiß ich nicht zwingend. Also ich nehme an, der Doktor wird noch auf Durchreise gewesen sein. Ach ja, genau. Und der Sadavir, der hat seinem üblichen Geschäft als Jäger nachgegangen. Genau. Na, dann will ich euch mal ein kleines bisschen Vertrauen entgegenbringen. Ihr scheint mir ja wie ehrliche Leute. Seid ihr ja wohl, oder? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja. Ja, vom Doktor. Es ist nicht wirklich, also sie scheint nicht wirklich überzeugt nach eurer Reaktion. Ich grinse so breit wie möglich, wie ich kann. Und würfel auf Charisma. Okay, würfel auf Charisma. Okay, ich habe Charisma. Möchten wir, falls jemand nicht weiß, wie es funktioniert, möchten wir es erklären. Du kannst ja einmal kurz erklären für dich. Ja. Genau, und zwar hat jeder Charakter 8 verschiedene Eigenschaften. Das sind 4 so geistige Eigenschaften, also Mut, Klugheit, Intuition und Charisma. Und 4 körperliche, Fingerfertigkeit, Gewandtheit, Konstitution und Körperkraft. Und jetzt möchte unser guter Fundin, oder? Fundin, möchte auf seinen Charisma-Wert würfeln. Also jeder Wert, es gibt bei jeder Eigenschaft einen Wert zwischen 1 und 20. 1 wäre sehr schlecht, 20 unglaublich gut. Ist das nicht andersrum? Nee. Umgekehrt, oder? 1 ist super. Nein. Wenn du würfelst, ja, aber die Eigenschaften. Ich glaube, die Eigenschaften sind andersrum. Stimmt, Eigenschaften ist anders. Aber ich muss doch. Okay, und zwar hat Fundin einen Wert von 14 aus seinem Charisma-Wert. Ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Und jetzt würfelt er mit einem W20. Also ist, mit einem 20. Ist das erleichtert das Schwert? Ist das irgendwas? Kann man das bei würfel einfach so. Das kann man schon machen, aber. Genau. Und jetzt muss er dann praktisch einmal mit einem 20-seitigen Würfel würfeln. Und wenn Fuck! Oder wartet, ist es jetzt so gut? Ist drunter. Es hat geklappt. Muss ich unter 14 oder über 14 kommen? Das wollte ich gerade noch erklären. Und wenn man mit dem Würfel unter den Wert kommt, also oder genau auf den Wert, in diesem Fall 14 oder kleiner, dann hat man die Probe geschafft. Oh. Und ja, genau. Also du hast es geschafft, sie mit einem Lächeln zu überzeugen. Mit einem breiten in der Fresse. Stimmt. Und ja. Jedenfalls holt sie nochmal den Torwaller zu sich. Mhm. Scheint ihm irgendwas ins Ohr zu flüstern, was ihr aber nicht verstehen könnt. Und er stellt sich so mit verschränkten Armen vor euch hin und mustert euch. Gleichzeitig geht sie zurück ins Zelt und ruft euch noch so über die Schulter zu. Ah, wartet mal kurz! Okay. Und verschwindet im Zelt. Alles klar. Ich huste ihn an. Wen, mich? Den Typen. Torwaller. Der ist zu weit weg, Bruder. Ja, der steht so 10 Schritt von euch entfernt. Achso. Also Schritt ist das gleiche wie Meter. Ich huste sehr laut. Ich dreh mich um und sag erstmal, den Doktor schon anguckend, war bis jetzt ganz gut. Hat funktioniert halbwegs. Ich nicke. Danke. Okay, schon spät am Abend, ich bin müde, oder? So früh. Aber wir gehen da mal, ich würde sagen, wir gehen da noch halbwegs, ne? Immer noch mit einem Tickchen Vorsicht an die Sache ran. Wir wissen natürlich. Ja nicht, die haben uns ja nicht gesagt, wer die sind. Ja, genau. Ja. Und zwar kommt jetzt die Frau wieder mit einem Jungen wieder. Kann mal einer von euch auf Menschenkenntnis würfeln? Und Menschenkenntnis ist jetzt ein Talent. Das heißt, ein Talent hat einen bestimmten Wert. Ich habe da 10. Und dieser Wert, diese Talentprobe besteht aus 3 Eigenschaftsproben, also bei Menschenkenntnis, könnt ihr mir das kurz sagen, Menschenkenntnis ist das Klugheit, Intuition und Charisma. Und auf diese 3 Werte wird jetzt gewürfelt. Und man muss auch wieder versuchen, drunter zu kommen praktisch. Und wenn man das bei jedem Wurf schafft, dann hat man die Probe geschafft. Wenn man über den Wert kommt, kann man mit diesen Punkten, mit diesem Fähigkeitswert, den man hat, noch ausgleichen. Also man zieht praktisch von diesem Fähigkeitswert so viele Punkte ab, wie man über dem eigentlichen, über dem Eigenschaftswert ist. Genau, und dann kann man das eben immer noch schaffen. Ich hoffe, das ist verständlich erklärt. Ja. Genau, hast du schon gewürfelt? Nee, wir legen die Würfel jetzt im Tabletop von links nach rechts. Also links ist der erste. Ja, genau. 3, 13 und 16. Das kannst du ausgleichen, oder? Ja, kann ich ausgleichen. Guck mal auf die, ob deine, müsstest du ausgleichen können. Ja. Mit 10? Mit 10, ja, komme ich hin. Okay, und zwar, wie viele Fähigkeitspunkte sind denn noch übrig bei deiner Probe? Oder muss jetzt ich habe jetzt die Würfel schon mehr reingenommen. Hast du uns das jetzt eigentlich gerade vorgeschlagen, einfach als Tutorial für die Zuhörer? Ja, aber ihr hättet auch so auf Menschenkenntnis würfeln können. Ja, was hättest du sagen? Die Würfel waren 3, 13 und 16, oder? Nee, 16, genau. 3 und 13. 16, 3 und 13. Also das erste hatte ich geschafft, das locker. Das zweite war, ich glaube, 4 drüber. Und beim zweiten, beim dritten auch 2 drüber. Also hast du noch 4, oder? Ja. 4 oder 5. Okay, schau mal, genau. Dann siehst du, dass du unten links auf deinem Talentblatt hast du eine kleine Tabelle mit Qualitätsstufen. Und das richtet sich danach, wie viele Fähigkeitspunkte übrig bleiben. Und je mehr übrig bleiben, desto besser ist das Ergebnis bei dieser Talentprobe. Okay. Das ist das quasi in der Qualitätsstufe 2 gerade. Ja, genau. Und zwar, du würdest ihn so auf 13, 14 Jahre, irgend sowas, würdest du ihn schätzen. Mhm. Also er sieht so ein bisschen, immer noch so ein bisschen leicht naiv aus, aber wirklich eigentlich immer noch neugierig auch, also vor allem neugierig. Und, aber irgendwie Irgendwie, das scheint so, als wäre er so ein kleines bisschen unzufrieden. Du weißt nicht genau, womit oder mit wem, aber es sieht auf jeden Fall mal so aus, dass er unzufrieden ist. Aber das sieht man nicht so sofort, sondern nur, wenn man ihn wirklich genau betrachtet, praktisch. Ja, okay. Sag den anderen, ich flüstere den anderen zu. Du stehst dahinter und wirkt unzufrieden auf mich. Und zwar kommt jetzt die Frau mit diesem Jungen wieder raus und sagt, ja, das ist Angrand von Arburg, ein junger, edler, adliger Mann. Und der Nachfolger auf das kleine, aber ja doch ehrenhafte Gehöft von Arburg, verneigt euch vor ihm. Boah, mein Lächeln verschwindet erstmal sofort aus meinem Gesicht. Ja, also ich bin auch erstmal skeptisch. Kenne ich diesen Ort? Arburg? Nee, noch nie gehört. Nie gehört, ja, dann... Also ich tue das schon, weil juckt mich nicht. Aber okay. Mein Lächeln geht mir sofort aus dem Gesicht. Ja, ich frage mich, also ich frage erstmal, wo liegt denn dieser Ort? Ah, das liegt gar nicht weit von hier. So ein Tagesmarsch ungefähr. Und warum ist der... Warte mal, ich habe Geografie 9. Ah, ja, kann ich darauf würfeln, ob ich... Nee, ja, also wirklich, das ist so klein, ihr habt noch nie davon gehört. Okay, warum ist der Erbe von diesem Gehöft nicht in seinem Gehöft? Ah, eine gute Frage. Und er wendet sich aber nicht dir zu, sondern dem Doktor, weil ihm gesagt wurde, dass das die eigentliche Person ist. Und natürlich spricht er als Adliger nur mit der... Ich verneige mich. So ein Hurensohn. Ich verneige mich aber auch. Verneigen. Ja, ich war gestern, ich war auf einer Hochzeit in einem Dorf nebenan. Vielleicht habt ihr ja schon mal davon gehört. Es heißt Wolfsford. Wolfsford? Was? Kenn ich das jetzt? Ich kenne das nicht. Würfel mal auf Geografie. Ja, warte. 9. Wolfsford. Das 2, 12, 10. Ah, ja. Das habe ich geschafft. Ja, okay, bei dir klingelt was. Bei dir, du scheinst da... Es ist nicht... Also, du hast zumindest den Namen schon mal gehört. Ach ja, das habe ich schon mal gehört. Ah, das ist schön. Da gab es eine große Hochzeit und die musste ich natürlich als Erbe des Gehöfts von Arburg, war es meine Pflicht, sie zu besuchen, natürlich. Und jetzt bin ich gerade wieder auf dem Rückweg. Ah, da. Das ist aber schön. Setzt euch doch zu euch, zu uns. Setzt euch zu uns. Und er zeigt so auf so eine Lagerstätte, wo über dem Lagerfeuer Fleisch brät und daneben so Stückchen Käse und Brot liegt. Und er lädt euch ein und zeigt euch. Sehr erfreut dahin und willige ein und setzt mich sofort dahin. Ja, okay. Da wir ja so tun, als ob der Doc unser Vorgesetzter ist im Grunde, folge ich ihm und ich biete an, dass das Rehkitz auch zu braten, das wir noch dabei haben. Es geht das gegen Kopf. Sein Glauben, oder? Wenn du das besser häutest als das Karnickel, Bruder? Okay. Hä, das Karnickel habe ich doch mega gut zubereitet gehabt. Aber nicht gut gehäutet, Mann. Hast du nicht gehört, was er das letzte Mal gesagt hat? Ja, also den Pelz, den kannst du jetzt nicht mehr gebrauchen. Ach so, ja, weil der voller Blut war und das sind weiße Pelze. Ach so, deswegen. Ah, okay. Ja. Weil er nichts hat. Ja, ich biete auf jeden Fall an, dass da noch, dass das auch verspeist werden kann. Ich denke, da wird ja, wenn da ein Adliger ist, wird da einer sein, der das zubereiten kann, oder? Nee, das ist tatsächlich nur der kleine Junge und die zwei seine Leibwächter. Ich kann kochen. Leibwächter, ich habe Lebensmittelbearbeitung 18 und koche ich. Ich kann kochen tatsächlich. Ich hau das einfach damit hin und lass damit machen, was die wollen. Ja. Okay. Will jemand das erstmal mit Lebensmittelbearbeitung das Tier häuten? Und... Ja, mache ich. Okay, dann... Ich übergebe das an meine Untertan. Also natürlich gehe ich da erstmal hin als Letztes. Ja. Aber so ein bisschen widerwillig, ne? Okay. Ein bisschen eingemuckelt quasi. Ja, dann... Ja, geh da hin. Weite zu. Würde anfangen, das zuzubereiten. Okay, so, ja. Dann würfel ich mal, ne? Ja, das musst du von mir aus nicht. Das kannst du auch so schaffen, aber wenn das du... Das ist schön. Ja, wenn ich das so schaffen könnte. Und gleichzeitig der Junge, der Herr von Arburg, spricht noch weiter mit dem Doktoren. Und zwar sagt er, oh, ihr müsst mir unbedingt erzählen, was ihr erlebt habt. Es hat geheißen, ihr seid schon lange auf der Reise. Was habt ihr erlebt? Erzählt mir. Wir haben eine Menge erlebt. Aber habt ihr schon viele Abenteuer erlebt? Ja, na klar, haben wir viele Abenteuer erlebt. Kennen wir uns nicht erst seit 2 Tagen oder so? Ja, das weiß er doch. Das weiß er doch nicht. Ja, gut. Dann würfel mal bitte auf Überreden. Fuck. Nein, auf Überzeugen. Aber währenddessen gucke ich Sada dir so richtig so, Bruder, gucke ich ihn so an, weil ich weiß, was er denkt. Bei Überreden habe ich 10 und bei Überzeugen habe ich 0, ne? Naja, schauen wir mal. Ja, würfel mal. 6, 7, 16. Kannst du das alles ausgleichen? Nein, kannst du nicht, ne? Nee, ich habe halt 0. Ja, dann schaut er dich... Also, er schaut dich nicht wirklich... nicht wirklich... Uff. Hast du von überzeugt links nach an. Janik, hast du von links nach rechts abgelesen? Nee. Ja. Aber die 16 war doch... Ich würfel immer so und ich markiere die 3 und guck dann, wenn ich drüber habe, was da kommt. Ja, genau. Jetzt habe ich natürlich neu gewürfelt, aber... Na gut. Scheiße, ich habe meine Würfel verloren. Ach, da. Ich hasse. Okay. Ja, er scheint einfach nicht überzeugt, aber es schaut jetzt nicht aus, als wäre das ein großes Ding für ihn. Aber er schaut dich immer noch erwartungsfroh an und wartet anscheinend auf... Ich erzähle ihm, erst zuletzt haben wir uns mit einem ganzen Dorf... Oh, was ist da? Was ist da passiert? Bruder, das erzählt er einfach. Ich box dem Doktor in die Rippen. Okay. So leicht. Also ja. So ich fall dem Doktor währenddessen gleich ins Wort, so von wegen. Ja, ein kleiner Streit in der Taverne. Der Doktor hat etwas, der Leibwächter hat etwas viel getrunken und hat sich mit dem quasi Hauptmann des Dorfes etwas angelegt. Ich fange einfach an zu lachen. Ich bin nicht sonderlich trinkfest, füge ich hinzu. Ja, das haben wir gesehen, das war eine. Ein Bier und weg war er. Ja, und jetzt kommt wieder die, Habt ihr zufällig Schnaps da? Ich bin ein Junge von 13 Jahren. Papi würde es mir nie erlauben, so etwas zu trinken. Und Leibwächterin kommt zu euch. Mhm. Ihr wisst übrigens immer noch nicht, wie sie heißt, ne? Ja. Ihr habt sie nichts gefragt oder so. Wir waren jetzt erstmal wurscht. Und sagt, ja, wisst ihr, wir waren schon halb auf dem Weg und wir hätten heute auch noch ein bisschen weiterreisen können. Aber dann kam uns Ormson, und sie nickt so mit dem Kopf auf den Torwaller, entgegen und hat erzählt, im Waldstück vor uns, ihr seht es bestimmt, und sie zeigt so auf die untergehende Sonne und dagegen hebt sich so ein kleines Waldstück ab. Also das vor dem Finsterkamm? Ja. Okay. Da sollen Banditen sein und, naja, der eigentliche Herr von Arburg, sein Vater... Er hat nicht genügend Soldaten da und jetzt wollten wir eigentlich zurück. Also, ihr wisst schon, nach Wolfspfort, in die Stadt und ein paar tapfere Recken anheuern. Stadt. Das ist doch ein fucking Dorf, oder? Das ist doch das Kleinste, was es in der genauso der klein wie das, wo wir waren. Ja, aber sonst ist hier gar nichts. Also. Okay. Wie weit bin ich mit dem Reh eigentlich? Du hast es auf jeden Fall zerlegt und alles. Jetzt müsstest du es nur noch kochen. Ja, dann würde ich jetzt kochen. Aber, naja. Ihr seht mir vertrauenswürdig aus. Und sie schaut nochmal so auf die Waffen und die Rüstung vom Doktor. Und auch ein bisschen wehrhaft. Wie wär's? Ihr helft uns. Dann müssen wir nicht mehr zurück. Und ja, es soll natürlich euer Schaden nicht sein. Und der Kleine drängt sich nochmal vor. Ja, ihr könnt gerne bei Papi und mir... Na, wir haben bestimmt ein Festmahl für euch, werden wir vorbereiten. Und dann könnt ihr da mitessen und ihr könnt schlafen in den besten Betten. Ja, das hört sich erstmal ganz schön an, aber wie soll denn das Ganze ablaufen? Mit dem Banditen ausräuchern? Nein, nicht Banditen ausräuchern. Nein, es ist eine Art Geleitschutz für mich. Wisst ihr, Papi hat auch immer solche Sorgen um mich. Und er scheint wieder so ein bisschen, so eine kleine Traurigkeit mischt sich in seine Stimme und auch ein bisschen Unzufriedenheit. Mhm. Ich klopfe ihm auf die Schulter. Kann ich mir das Zelt genauer angucken, während ich da... Ja, es ist ein... Weil ich will wissen, ob das so kniegelnagelneu ist oder so ein bisschen ramponiert, weil das kommt mir so komisch vor hier alles. Nee, das kommt, also das ist wirklich neu. Das ist wirklich brandneu praktisch. Okay. Ja, okay. Gut, dann mache ich da. Frag, ob ich weiter Fleisch. Ja. Endlich, ob es nur bei dem Mal bleibt, oder ob auch harte Währung als Dank im Spiel ist. Nun, danke, dass du das so viel haben wir nicht, aber. Ja, so ein bisschen was. Wie wär's? 3 Silbertaler für jeden. Ich hab Bruder, 3 Silbertaler. Ja, aber 3 Silbertaler. Oh, Alter. Ich, ganz kurz, OT. Das ist eine Tagesreise. Also das ist wirklich schon viel. Normalerweise ihr würdet auch so eine Tagesreise reichen. Ich schrei sofort, okay. Ich bin dabei. Na, ich, für 3 Silbertaler. Ich bin goldgierig, ich meine, sofort muss ich ja sagen. Ja, mach ich. Ich denke, das klappt. Oh, na, da bin ich ja beruhigt. Ah, das ist schön. Und er zeigt so auf so noch auf so 2 Schlafsäcke, die noch so rumliegen, einfach vor dem Zelt. Ihr könnt auch die benutzen. Und ihr könnt sie auch behalten. Oh, ich nehme einen. Ich nehme auch einen, weil ich habe keinen. Okay. Ich koche weiter Fleisch. Also wer von euch hat jetzt alles einen Schlafsack? Ganz kurz mal. Ich habe jetzt einen. Ich meine, ihr müsst euch ja eh bei der Wache immer abwechseln. Nein, ich bin ein Zwerg, ich bin eh nicht hier zum Klettern. Ja, okay. Ich habe jetzt einen Schlafsack. Dann trage ich euch das mal kurz ein. Ich trage es mir auch ein. Schlafsack. Ja, genau. Und du kannst ja meine Wolldecke haben. Stimmt. Und ihr sitzt da und ich nehme an, ihr esst ein bisschen was. Mhm. Na klar. Also ist es dann schon durch? Da lag schon vorher was drauf. Ah, okay, also dann können wir von dem schon ein bisschen was essen. Ja. Dürfen wir? Na klar. Und er lächelt euch an. Vielen Dank. Ich versuche mir unauffällig noch was für unterwegs in den Beuten zu finden. Ich mach doch gerade Neues. Naja, muss man trotzdem irgendwie in den Beuten stecken. Der Mann, also der andere Leibwächter, schaut dich an, schaut ein bisschen kritisch, aber lässt es dir dann durchgehen. Oh, sehr schön. Aber, also, du hast jetzt ein für eine Tagesration praktisch. Frage sprechen, Torwart eigentlich Gareti? Ja, also er scheint euch wirklich zu verstehen. Er scheint nur nicht so viel zu sagen. Ah, okay. Ein Schweigsamer. Ja. Wann wollt ihr denn wieder aufbrechen? Morgen früh, bei den ersten Sonnenstrahlen. Oh, da schlafe ich noch. Ja, der Doktor ist etwas untypisch für sein Alter. Diese nede Bettflucht, die fehlt ihm. Nun gut, wir können wahrscheinlich auch noch, nun ja, eine Stunde können wir dann schon noch warten. Ja, ich denke das. Nur falls wecken wir ihn auf. Prügeln wir ihn wach. Und ich habe einen Knüppel bei, junger Mann, sehen Sie sich vor. Ja, Doktor. Ihr könnt noch die Leute was fragen oder. Also, ja, ich würde jetzt neben euch und essen mit. Wie spät ist es denn? Nun, so eine Stunde nach Sonnenuntergang würde ich sagen. Wenn der Doktor über den Kopf bei Knacken geht, Bruder. Naja, ich bin früh müde, ne? Also. Ich halte mir das Gesicht zu mit meinen Händen. Ich lege mich in meinen Schlafsack und. Und schläfst sofort ein, wirklich. Ja. Du liegst drin und zack, weg. Okay, ihr seht, dass der Doktor schläft und der Kleine sagt, er ist ja wirklich ein schläfriger Mann. Oh, ja, ich weiß ja nicht, wie alt er ist. Nö? Nein. Ja. Er ist auf jeden Fall sehr alt. Ja, so sieht er auch aus. Versuch mein Lachen zu verkneifen. Würfel mal auf Selbstbeherrschung. Nein, tu es nicht. Komm, ich hab da 10, Bruder. Ja, aber. Entweder ich fange jetzt an zu pusten oder ich muss was machen. 20. Abnehmen. Ja, okay, du kannst auch gerne auf Selbstbeherrschung. Ja, mache ich. So, von links nach rechts von mir aus 4, 16 und 3, 16 kann ich ausgleichen. Okay. Ja, dir gelingt es ohne Probleme, dein Lachen zu unterdrücken. Gut. Ich würde die Frauen der Plattenrüstung ansprechen. Ja. In welcher Position reist ihr mit? Wie heißt ihr? Was macht ihr? Mein Name ist Dana Horrigan. Ich begleite den Kleinen schon seit seiner Geburt und bin sein persönlicher Leibwächter, seine persönliche Leibwächterin, möchte ich sagen. Ist das ja, echt? Man sieht es mir wahrscheinlich auch an. Ich habe schon den einen oder anderen Sommer erlebt, aber für diesen Jungen, der ist ein guter, für den würde ich mein Leben geben. Ist das ungewöhnlich in Aventurien, dass Frauen... Nee, zumindest, bis auf, eine bestimmte Region, aber da seid ihr nicht. Das sind die Frauen höher gestellt, glaube ich. Es gibt beides, es gibt in Nostria und Andergast gibt's, ist das Patriarchat praktisch und in verschiedenen anderen, kleineren Fürstentümern gibt's das Matriarchat. Aber da es ist nicht ungewöhnlich, dass ihr, also, ja. Ja, dann erwidere ich sehr ehrenhaft. danke. Ihr seht aber auch nicht von schlechten Eltern aus und sie nickt dir so anerkennend zu. Ah, sehr schön. Ich beiß tüchtig in das Stück Fleisch, was ich vor mir habe. Tüchtig, also richtig. Mm. Okay. Hat der Doc jetzt nichts gegessen, oder? Na doch. Er hat schon dabei ein bisschen mitgesnackt. Alles. Und was mir in meine Tupperdose gemacht. Tupperdose! Er hat sich ein bisschen was eingetuppert. Der Einzige, der nicht am Feuer sitzt, ist... Ja. Und er schaut einfach, er hält praktisch Ausschau. Ja, wollte ich nur gesagt haben. Ja. Nicht wundern, dass ich ein bisschen wortkack bin. Also das sage ich jetzt nicht, aber... Damit die anderen Bescheid wissen. Ich mag den Adel nicht, deswegen. Okay. Ja, wollt ihr noch irgendwas tun? Wollt ihr noch irgendwas sagen? Ja, ich würde aufessen. Nee, vorher, ganz kurz. Der kleine Junge. Ich glaube, ich gehe mal schlafen und verschwinde im Zelt. Hause. Ja, gute Nacht, Herr. Wie hieß er nochmal? Angrand von Arburg. Ja. Eine gute Nacht. Schlaft gut. Na, ihr solltet wohl auch schlafen. Keine Sorge, Ormson und ich, wir halten Wache. Und sie steht auf und stellt sich zu dem anderen. Bin ich auch so müde wie der Doktor, dass ich instant wegknacke, wenn ich in meinem Schlafsack bin? Nee, du liegst noch ein bisschen da und... Gut, ich will versuchen, wach zu bleiben. Aber so, dass man es mir nicht anmerkt. Die ganze Nacht? Nein, nicht die ganze Nacht, aber noch ein... Ne? Nur ein gutes Stück. Also so, dass es halt aussieht, als ob ich schlafe tatsächlich. Okay, dann würfel mal auf Selbstbeherrschung um 2 erschwert. Weil du bist wirklich auch schon ein bisschen. Ihr seid lang gereist heute und ja. Okay, da haben wir eine 13, 14. Ich glaube, das wird schwierig. Warte mal, lass mich mal gucken. Was ist denn das Selbstbeherrschen? Du kannst im Adobe Reader auch auf die Werte wechseln, ne? Dass dir die Werte angezeigt werden und du dann nicht immer gucken musst. Oh ja, das ist besser. Okay, dann hab ich 13, 11 brauche ich. 13. Kann ich ausgleichen, habe ich noch 2 übrig. Okay, es gelingt dir, aber es war auch nicht schwer, weil die nicht zu dir hinschauen. Warte, was ist das? Okay, und ich würde so lange warten, bis ich denke, dass der Zwerg schläft. Okay. Und dann würde ich mir meinen Schlaftrunk einflößen und dann mich auch hin. Okay. Du schaust nicht zu ihm. Also ich habe an. Ich hab angenommen. Nee, wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich zu den beiden gucken. Okay. Aber also gucken ist ja. Ne? Ja. Dann habe ich davon noch 2. Also dir fällt jetzt auch nichts auf, die beiden scheinen einfach hier rumzustehen praktisch und... Also die beiden sind nicht irgendwie auffällig. Also dass sie ganz auf uns rüber gucken. Nee, überhaupt nicht. Alles klar, dann würde ich dann auch anfangen zu schlafen. Okay, ihr schlaft ein. Ja, der nächste Morgen beginnt. Also Saravir und Fundin, ihr werdet von den Sonnenstrahlen wach geküsst und wacht auf. Der Doktor nicht. Er schläft einfach weiter. Ja, ja, oh, dieser Scheiß. Sonne geht gerade auf. Ja. Doktor, Bruder. Er schläft wirklich sehr lange immer. Weiß nicht, wie wir das her haben. Hat er das gar nichts gemacht? Er ist geschwommen wie ein junger Gott. Oh, stimmt. Ich Ja, vergaß das, es. Wir Ich sind doch aber vergaß auch, es. Ich habe das nichts sind doch aber gesagt. auch durch den Fluss. Ja, du hast mich getragen, Kollege. Ja, richtig. Ja, was wollt ihr tun? Erstmal gucken, ob die schon wach sind alle. Ja, die stehen. Du weißt Alle? nicht, ob oder schon wieder. Also Ja. ob noch oder schon wieder. Ja, die werden sich wahrscheinlich abgewechselt haben, oder? Mit der Stehen sie Nachtwache. da? Ja, Wo also habe du ich kannst es halt nicht beurteilen, weil du. Aber eigentlich beide sind geschlafen? wach. Weil, wo habe ich eigentlich geschlafen? Weil ich habe ja nicht in dem Schlafsack geschlafen. Auf der Decke Habe von ich dem wieder an einen Doc? Baum gelehnt oder so? Hast du dir meine Wolldecke genommen? Nee, Ich habe habe ich sie dir nicht. an. Habe ich nicht. Ja, du hast so im Gras neben dem Zelt Das ist geschlafen. schön, ich mag Gras. Okay, also dann würde ich dann aufstehen und Morgen! Na, Morgen! schön, dass ihr auch wach seid. Ja, heute Nacht war eigentlich nicht viel los. Aber lieber einfach mal umsonst Wache gehalten als Richtig, einmal zu richtig. wenig. Ihr wisst ja, wie das läuft, Ja, oder? genau. Ja. Ja, nicht, dass irgendjemand das Lager anzündet. Aha. Ja? Ha. Habt ihr da Ha. einfach Erfahrung damit? Und sie Nein, ich nicht. Nein. Ich habe von einem Freund vor einigen Jahren mal eine Geschichte gehört. Was war das für ein Idiot? Und sie lacht. Sie fängt an, wirklich richtig zu lachen. Ein ganz schöner Idiot, ich fange an mitzulachen. Ich lache so halb mit, so haha, haha. Ich weiß, worauf Fundin anspielt. Ja. Gut, es liegt noch, also die Glut am Der Scheiß. Lagerfeuer ist noch So, da. ich gehe zum Doktor und weck den. Das ist Okay. das letzte Mal, dass der lange pennt. Ist mir egal. Doktor, du wachst auf. Du wachst auf. Morgen. Was? Es geht los. Was geht los? Na hier, unser Auftrag. Sie erinnern sich? Ich springe auf und gehe erstmal Schiffen. schiffen. Okay, er lässt laufen. Morgen. Einfach an die eine Ecke vom Zelt. Bruder! Oh Gott. Du hast gedacht, du gehst raus Alter! und gehst schiffen. Okay, bin fertig. Alter! Wir müssen ihn entschuldigen. Das Alter spielt ihn mal morgen nicht gut in die Karten. Sie dreht sich um und scheint nichts mitbekommen zu haben. Was hat er getan? Nichts, Gar nichts, nichts. nichts. Der Mann erzählt Schwachsinn. Ja. Ja. Scherzkekse, wir kennen uns. Bergenflunkerei. Ja, gut, ne? Ja, dann Der gehe ich Junge. mal und wecke den Kleinen auf, nicht wahr? Und Alles sie klar. geht ins Zelt und verschwindet da erstmal darin. Haben die eigentlich sowas wie Reittiere? Oder irgendwie eine Kutsche oder so? Oder sind Nee. die zu Fuß? Die sind auch zu Fuß Boah, unterwegs. dabei habe ich so geile Pferdesounds jetzt mittlerweile. Mann. Egal. Wieso macht denn der hier eigentlich nichts? Ach doch, ist, aber es ist so leise. Ja, was wollt ihr tun? Wollt ihr irgendwas tun? Wollt ihr einfach warten, bis die Ja, zurückkommen? also ich würde den Schlafsack, der uns ja gestern angeboten wurde, ich würde nochmal nachfragen, können wir den wirklich mitnehmen? Also Der Verwundene. der Ormson, der andere, der grunzt nur so, aber es ist nicht feindlich. Es wirkt nicht feindlich. Also Ja, du okay, nimmst gar es nicht alle. als So. Ja, Bestätigung. ich hab Gut, Bock auf eine Pfeife. dann rolle ich den Schlafsack ein und packe ihn in meinen Sack. Ich hab Ich Bock habe auf dasselbe Eine getan. Pfeife, ich stopp mir meine Pfeife. In dem Moment kommt sie wieder raus. Ach, ihr raucht auch. Ah, das ist Ja. schön. Welchen Tabak raucht ihr denn? Gar kein. Feinste Das ist Wiesenwald. ungesund. Feinste Wiesenwaldmischung. Mit einem Ah. Hauch, mit einem Hauch. Mit einem Hauch? Mit einem Hauch Kirschholz. Kirschholz. Ekelhaft, ekelhaft. Hauch Steht der kleine Kirschholz. Junge schon draußen? Ja, der kommt jetzt also hinter ihr tritt er aus dem Zelt. Ich gucke ihn an, ich gucke ihn mit einem warnenden Blick an und sage, mach das nicht. Ach so, ach so. Keine Sorge, Papi erlaubt mir das nicht. Arme Dieser. Sau, Bruder. Dieser. Wahrer Ehrenmann. Das waren 13, hat noch nie was getrunken, noch nie geraucht. Ja, und Ormson tritt zurück und fängt an, das Zelt abzubauen. Das nasse Zelt. Das an einer Stelle komisch nasse Zelt. Warum nasse Zelt? Du hast vielleicht noch gar nicht gefragt, was ist das? Ist es Sommer gerade? Ja, ja, es ist Sommer. Ja, gut, das hatten wir letztes Mal. Ja, auch, genau, doch, ich erinnere mich, wie ich am Sommernachmittag am Straßenrand lag. Mit Roy. Ja. Die fucking Katze, Alter. Ich würd mir, ist von dem Reh noch was übrig? Nee, anscheinend haben sich Ormson und Dana nochmal an dem Reh bedient. Mhm. Also ist gar nichts mehr zu essen übrig. Nee, nichts mehr. Apropos Essen, bei mir ist jetzt meine Essenspause. Ich weiß nicht, wie wir das machen. Ja, also. Also stellst du das an, also stellst du die Frage an einen von den beiden? Oder? Nein, das meinte er nicht. Nein, das war jetzt in echt. Ach, okay, ich war verwirrt. Ja. Essenspause, Mann. Ja, Linke, ja, ich dachte. Postkasten, ja, pausieren einfach, Linke? Nee, ich kann die dann. Ich muss sie ja sowieso am Ende zusammenfügen, da kann ich einfach. Ja, dann kannst du es ja cutten, stimmt. Genau. Na, machen wir eine Pause kurz, wa? Ja, ja, gut, alles klar. Okay, keine Ahnung, wie lange es dauert. 10 Minuten, 5 Stunden. Okay. Der Doktor und Xavier und Kunden fing fing an. Hum, da, da, hum, hum. Ha. Na gut, ich kann's jetzt mal weitermachen. Ja. Okay, also, wollt ihr aufbrechen? Habt ihr schon gefrühstückt eigentlich? Ja, wollt das ihr haben wir, was machen? Ah, nee, aber das haben wir ja nicht zu sagen, oder? Wollen wir aufbrechen? Ja, aber ja, wärt ihr bereit, meine ich wahr? Ich bin bereit. Es gibt Geld für mich, also ich bin bereit. Ich bin der Sadavir, ich bin auch bereit. Ich bin halt auch dabei. Ich bin allseits bereit. Okay, aber die anderen sind noch nicht bereit. der kleine Junge, der Angrand. Angebrannt ist der. Muss sich erst noch vorbereiten. Er wäscht sich in so einem kleinen, wenn so eine Schüssel voller Wasser. Das wäre ein geiler Spitzname für einen Brandopfer. Angbrand, angebrannt. Angebrannt. Und bereitet sich vor und isst auch noch ein bisschen was. Und mittlerweile ist das Zelt eingepackt und alles bereit. Und ja, eigentlich kann es dann losgehen. Hm. Wer von euch möchte ganz vorne laufen? Ich. Ich laufe in der Mitte, weil die müssen mich ja schützen. Weil ich bin alte as fuck boys. Junge, Junge, Junge. Darf keiner vor mir laufen. Okay, ja, also. Ich würde dann hinter dem Dock laufen und aber wachsam sein. Okay, dann schaut es so aus, ihr lauft praktisch in einem Dreieck, in einem Keil praktisch ganz vorne. Mhm. Fundin, dann hinter ihm der Dock und Sadavir und ganz hinten die drei, der Junge von Arburg und wie, seine drei Leibwächter. Also ja? sind die von hinten nicht geschützt? Nee. Doch. Oh, wow, Bruder. Ja, ich... Also... Ist Angband ganz hinten? Ja, aber er läuft zwischen den beiden... Okay. Also die laufen nebeneinander. Ja, genau. Also ihr lauft... Also ganz als vorne. Dreieck, ja, okay. Ich hab's ja, schon. Als Dreieck, ja. Okay. Ich gebe trotzdem zu bedenken, dass Pfeile von hinten treffen könnten. Sehr geehrter Herr Arburg. Aber was, wer soll denn auf uns schießen? Na, das ist wäre dann unser Problem, wenn geschossen wird, also... Ja, ihr dürft natürlich gerne hinter mir laufen. Du bleibst schon hinter mir, Junge, du gehst nicht. Ja, ich bin ja immer noch in erster Linie für meinen Meister hier. Ja, okay, wir laufen ja, ne? Und ich würde mich beim Laufen umdrehen und würde dann mal so ganz... So, nicht, dass ich es nicht wüsste, aber wo lang müssen wir denn eigentlich? Ja, einfach der Straße folgen. Alles klar. Ja, Dana sagt euch schon, wenn wir abbiegen müssen. Okay. Ja. Ich nehme mich wieder um. Okay. Wollt ihr Ja, was laufen tun? mal. Tun? Ja, ich ein bisschen umhören, umgucken. Nur eigentlich, du siehst am Horizont immer näher kommend das Waldstück. Jo. Und sonst siehst du um dich rum nur relativ flaches Land. Aber ganz, wenn du deine Augen anstrengst, siehst du die Ausläufer des Finsterkamms bereits. Jo. Aber sonst eigentlich nicht viel. Du siehst im Himmel ein paar Vögel fliegen und ja, hörst diese dann entsprechend auch. Und ein leichter Wind ist da praktisch. Ja, aber sonst siehst du nichts Auffälliges. Okay. Ja. Ich gucke, ob ich geile Pflanzen finde mit meiner Pflanzenkunde. Schreibe mir mal nicht Ob ein ich in geile Sätzen. Pflanzen. Aber Du vielleicht ist meinst, ja eine tolle Heilpflanze oder er so will auf sich dem mit den Weg. Pflanzen paaren. Du meinst im Vorbeilaufen. Genau, einfach mal gucken, vielleicht springt was ins Auge. Dann würfel mal auf Pflanzenkunde um 2 erschwert, weil du dich nicht drauf konzentrieren kannst, sondern nur so im Vorbeigehen Okay. mal. Ja. Schauen wir Was mal. hast du auf Pflanzenkunde? 10. Erschwert heißt in diesem Fall, dass jede Eigenschaft, also nur als Erklärung, die daran beteiligt ist, um diesen Wert verringert wird. Also in diesem Fall um 2. Okay. Ich habe 3, das habe ich geschafft, 14 und 13. Hm, kann ich ausgleichen, glaube ich. Linke, guck mal schräg auf den Boden. Also die 14, Und spam die Pfeiltasten. also zwei Nee, habe ich die dann weg. Bewegungstasten Und wär's nicht. 13, also von den Krass. 10, Ja, was? 5. Ja, ich habe da noch Oh, 4 übrig. okay, du siehst wirklich ein paar hübsche Blümchen, die auch Oh. wirklich sehr farbenfroh daherkommen. Aber dir würde spontan jetzt keine besondere Pflanze auffallen. Ich pflück aber eine Blume und gebe sie an Fundin und sage, guck mal, das macht sich doch super für dein Outfit. Okay. Hast du, hat, Ich hat, würde wem hat er das gesagt? dir. Awesome. Jetzt Der gebe ich sie dir eitle dann. Zwerg. Ich gehe zu ihm hin, nehme die Blume. Okay, eschen sollte ich sie vielleicht nicht. Vielleicht ist es ja eine Essblume. Und steck sie mir in mein Hemd und sag Dankeschön. Dankeschön. Okay, Gehen wieder nach vorne. ihr lauft weiter die Praios-Scheibe, also das Wort für Sonne, zieht über den Himmel, hat fast den Zenit erreicht. Scheide. Ist die Und Sonne in Aventurien kalt? nein. Oder was? Die Sonne ist kalt. Kalt. Und ihr kommt immer näher an den Wald heran. Ja. Ihr befindet euch praktisch jetzt hier am Anfang des Waldes. Da ist doch aber auch das Dorf, oder? Das ist doch am Waldrand. Warte, Oder da sehe muss ich ich mal das gucken. gerade falsch auf der Karte? Das wird mir Also, angezeigt am Waldrand. ja, Nein, aber. also ihr meint, ich meine dieses kleine Waldstück ein bisschen davor. Ach so. Ja, da sind wir drin gewesen. Ach so, da sind wir vor In gewesen. diesem. Da können wir nicht drum rumlaufen, wenn wir nach Wolfsfurt wollen. Ja, eigentlich Ihr wollt schon. nicht nach Wolfsfort. Aber will der Junge Nein. nicht nach Wolfsfurt? Nee, er kommt aus Wolfsfurt, ne? Ja, genau. Ach so, und wo wollen Oh. wir hin? In sein Ding da. Wo ist sein Ding? Ja, das ist da nicht drauf eingezeichnet, Ja, aber auf wahrscheinlich der. im Wald, wa? Hm. Nein. Nein, also nach dem Wald noch so 10 Meilen ungefähr nach dem Wald. Aha. Meilen ist das gleiche wie Kilometer. Nur. In welchem Wald? In dem Also kleinen laufen wir quasi Waldstück? jetzt zurück, oder was? Wie zurück? Er kommt. Ach so, ja, also für euch gesehen so, also nicht wirklich zurück, aber ihr lauft praktisch schräg daran vorbei. Okay. Ja. Ihr betretet den Wald. Wollt ihr was tun in diesem Wald oder? Wie spät ist es? Also wird es schon langsam Dämmerung? Nee, Oder? es ist noch es ist gerade der Mittag vorbei. Okay, dann würde ich vorschlagen, etwas zu jagen. damit wir... Ist ein Fluss in der Nähe? Oder wir haben sich doch... Da mit Fischen? Wir haben nichts mehr zu essen, oder? Ich hab mir was eingetuppert, also ich habe was doch, da. Die anderen haben auch noch was dabei von letzten... Scheiße, ja. Ich gebe zu bedenken, dass ich keinen Proviant mehr habe. Wow, wie kannst du denn kein Proviant mehr haben? Na, dann nimm doch was von mir, sagt er und gibt dir so eine Tagesration. Ja, sehr gut. Ich bedanke mich sehr freundlich. Gerne, gerne. Okay, Proviant. Eine Tagesration mit oder ohne Wasser? Mit. Okay. Wie hat er mir das gegeben? In der PET-Flasche? Ja, genau. Das stimmt, wenn Yannick Tupperdosen hat. Ja. Also wir sind hier sehr fortschrittlich in diesem... Mhm. Genau, diese eine Erfindung Plastik gab es schon einfach. Überall bei den PET-Flaschen. Die haben sehr klug geskillt in Ziff. die sind zwar noch im Mittelalter, aber haben schon Plastik. Schmeißen gleich die erste Atombombe. dann kann mal jemand bitte auf Sinnesschärfe um 1 erschwert würfeln. Mach ich. Was hast du denn da? Er 10 an sich. Okay, ich habe auch 10. Naja, dann kannst du mal. Ja, ich habe auch 10. Wir haben alle 10 im Sinnesschärfe. Um 1 erschwert aber. Jo. Ja, nee. Nee, so gut. Obwohl, warte mal. Lass mich mal rechnen. Warum würfelst du mit den roten? 19, 17, 9. Orange, ja, mal klar. Stimmt. Oder hab ich falsch zurückgemacht? Nee, es sah nur von... Okay, lass mich mal rechnen. Durch den roten Bereich von mir aus sah das rot aus. Sinnesschärf. Da gehen 7 Punkte drauf und da gehen... Oh! Ein Punkt fehlt mir. Ja, ich hab Oh, lol! Okay. Ja, also... Ich? Bekommst nichts mit. Er läuft denn ganz vorne. Ich? Ah, ja. Okay, ja, dann hat es tatsächlich auch so gestimmt. Okay, du bemerkst nichts und ihr lauft einfach weiter erstmal so ein paar Meter, so 50. Aber Moment, ich hab vorhin angekündigt, dass ich wachsam bin. Hast du das gesagt? Ich hab das vorhin gesagt, ja, dass ich mich hinter den Dock positioniere, aber wachsam bin. Dann würfel auch mal bitte auf Sinnesschärfe, aber die um 2 erschwert. Zwei erschwert. Uiuiui. Ich bin was. Also, was habe ich da? 11, 11, 11, 9, 9, 9, 10 habe ich zum Ausgleichen. 2. Ja. Ja. Das sollst du schaffen, oder? Das habe ich geschafft, ja. Dann musst du ja mal 2 hoch. Oh, ich habe ja von. Oh, okay, wir haben 3 gefehlt. Ich habe nicht erschwert gerechnet. Wie viel bleiben bei dir übrig? Ordentlich. Ja, doch. Ich habe 17, 9, 2 bleiben übrig nur. Okay, so ist neben diesem Weg so 3 bis 4 Menschen, die sich da anscheinend verstecken. Okay, also, ich... What the fuck, Alter? Die Kugel rollt einfach auf den Tisch. Ja. Bevor du etwas sagen kannst, brechen diese Menschen aus dem Unterholz heraus. Was hat uns das jetzt gebracht, dass ich die... Du hättest besser würfeln müssen. Dann hättest auch... Ja. Und reihen sich praktisch auf. Vorne 3 und hinten einer. Und der eine, der hinten steht, scheint ein bisschen besser gerüstet zu sein. Man sagt, schnappt euch den Jungen! Wenn wir ihn haben, dann sind wir reich! Warum mussten die sich denn vorne auch einen hinstellen? Ich wäre einfach gechillt weitergelaufen. Einfach nur so, dü-dü-lü, ohne Kick auf alles zu gehen. Gibt es Deckung in der Nähe? Nein. Ihr seid oder die stehen um uns rum. Nein. Da bringt ihr auch Deckung nicht. Ja, gut. Vielleicht ein Baum am Wegrand oder so. Es fängt ein Kampf an. Ich nehme meine Keule und halt mein Schild vor, einfach aus Reflex. Nee, du hast dein Schild. Wo hast du dein Schild? Wo trägst du den? Ja, am Gürtel oder so. Den Schild am Gürtel. Na klar, so an der Seite oder hinten. Aber sind wir jetzt in einem Kampf drin schon eigentlich? Können wir das nicht verhindern? Ja, dann müssen wir noch über die Initiative. Ja, das wollte ich gerade sagen. Ihr müsst alle erstmal eure Initiative ausrechnen, sonst könnt ihr bis jetzt noch gar nichts machen. Wie rechnet man die? Also ihr habt einen, wenn ihr auf euren Kampfbogen geht. Mhm. Oh, wo ist der? Dann ist ein Dokument Kampf oder welches? Wie bitte? Ja. Ja. Ah, Heldendokumentkampf, ne? Ja, dann steht da ganz oben einmal INI, also die Abkürzung für Initiative. Ja. Und ihr würfelt jetzt bitte nochmal mit einem W6 jeder. Also mit so einem kleinen. Ja. Ich habe eine 2. Bruder. Ich habe eine 6. Ich habe eine 5. Aber beim W6 ist doch höher besser, oder? Ja. Rechnet dann mal bitte aufeinander aus, wie viel ihr dann insgesamt habt. Also den Grundwert plus euren... Also ich habe dann 19. Ist der Grundwert dieses Mod? Oder was ist das? Nein, das ist... Oder? Das ist INI, was da steht. Also ganz kurz mal. Doc, wie viel hast du? Bei INI. Ja. Da habe ich 13. Okay, wie viel hast du gewürfelt? 6. Dann hast du 19. Okay. Sadawir, wie viel hast du? Ich bin bei 16 mit zusammengerechnet. Okay. Also ich habe jetzt, vor allem ich habe die Frage, da steht ja Wert und Mod, ne, neben INI. Hä? Warte. Ganz bei kurz, Heldendokumentkampf, oder? Ja, ganz oben. Dann, du brauchst das, was dann daneben steht, die 14 ist. Also die zusammengerechnete. Ja, okay, dann habe ich insgesamt 19. Da hast du auch 19, okay. Rechne ich das jetzt dazu einfach, oder was mache ich? Ja, ich muss kurz auch noch was auswürfeln. Und zwar 11. 15, dann... Und, wo ist es? Wo ist es? Ich glaube, es wird Zeit für Kampfmusik. Ja. Okay, dann die erste. Wer hat von Doc und Fundin, wer von euch. Was kannst du nochmal sagen? Du warst wieder robotermäßig. Ja, du bist einfach. Hat den höheren Grund. Wer von euch hat den höheren Grundwert? Ich habe 14. Okay. Grundwert? Wo steht also der? Dieses, was du vorher hattest. Ja, okay, du hast mehr, weil also du hast ja nur 13 als Grundwert. Ja. Und okay, dann geht die erste Aktion an dich, also Fundin, weil du... Ja, kann ich da trotzdem, soll ich da einfach 14 plus 5 eintragen, oder? Nee, das ist nur für diesen einen Kampf. Ah, okay, das ist für jeden Kampf, okay. Ja, also ich fange an, ja? Vor mir steht einer? So 10 Schritte weg. Danke, dass du mir sagst, wie weiter weg steht. Ist ja groß, kräftig, wie sieht der aus? Das ist halt einfach so ein... So ein Halunke. Ja. Etwa so wie der Typ, der mich überfallen hat von der Statur? Nee. Schmächtiger. Also er ist zwar schon kräftig, aber er sieht jetzt nicht gut ausgerüstet aus. Okay. Der vor dir steht, hat einen Kurzbogen in der Hand. Bruder, oh mein Gott, Adam. Okay. Puh. Okay, ich zücke ein Handbeil. Okay, dann ist deine Aktion für diese Kampfrunde beendet, weil es kostet für dich eine Aktion, oder? Ich muss ja erstmal eine Waffe in die Hand nehmen. Warte. Ja, eben, das, genau. Ich bin ja. Ach, aber du hast Schnellladen auch Wurfwaffen. Ja, genau, ich weiß, sieht es das? Wurfbeil, eine Aktion. Okay, dann hast du es in der Hand und kannst jetzt noch eine Aktion ausführen. Also du könntest jetzt werfen auf ihn. Kann ich gezielt auf ihn werfen, weil ich bin ja gerade nicht paralysiert. Ja, du kannst halt einfach, also dieses, dafür bräuchten wir das Kompendium für die wie heißt Trefferzonen. Also das heißt, du kannst jetzt halt einfach auf ihn werfen, aber du kannst. Boah, du bist im Vollbesitz deiner Kräfte. Boah, ich will mega das. Ich will ihm damit den Brustkorb spalten. Mit dem Wurf. Weißt du? Also dann ich werfe ihm das Ding Richtung Brust. Also ich werfe es halt übelste Sorte auf ihn rauf, das Ding. Ich will ihn halt töten mit diesem einen Wurf. Boah. Oder so, dass er jetzt nicht mehr aufstehen kann. Was muss ich? Dann ist es für um 5. Was würfe ich jetzt? Ja, es kommt darauf an, wie du werfen willst. Also willst du dieses Wurfbeil? Ja. Willst du es wirklich so, dass du ihn mit einem Schlag... Oh, warte mal, der steht 10 Meter von mir weg, ne? Ja. Was waren die Entfernungsdinger nochmal? Bei 2 Schritt Entfernung hast du plus 1. Und bei 10 ist es 0 und bei 15 minus 1. Also hast du um 1 erschwert. Also möchtest du einfach normal auf ihn werfen? Wieso habe ich um 1 erschwert, wenn er 10 weg ist? Nein, aber du hättest, wenn er 15... Ach so, okay. Hättest ja, wenn er normal wegsteht, dann möchte ich einfach auf ihn werfen. Du möchtest auf ihn werfen, dann würfel mal bitte auf die Wurfwaffe? 14. Auf die 14? Auf die 14, ja? Hä, wie auf die 14? Ich bin verwirrt. Hilf mir. Ja, du hast Kampfwert 14 und du musst unter die 14 kommen. Ach so, das mit. Ich hab Kampfwert. Ne, auf deiner Waffe. Auf deinem Beil. Also Fernkampfwert. Ah, doch, da, ich seh's. Der Ach, wo muss ich gucken? Muss ich bei meinen Kampftechniken oder bei meinen Nahkampfwaffen gucken? Bei deinen Fernkampfwaffen. Also ich möchte jetzt einen Wurfbeil werfen. Ja, da steht, du hast ja eins für Fernkampfwaffen. Einen. Bei deinem Helden. Fernkampf 14, ja, ich sehe es. Oh, ich habe ewig gesucht jetzt gerade. Ich wollte übrigens wissen, was ich würfel. Okay. Mit einem Würfel? Zwei Würfel? Wie viel Würfel? Ein? Mit einem W20, ganz normal. Also wie als wäre es eine Eigenschaftsprobe. Ja. Bruder! Eine 16, Bruder. Du wirfst vorbei. Natürlich. Schlägt das irgendwo ein, bleibt das einfach liegen? Ist das irgendwo eingeschlagen? In einem Baum oder? Verschwunden. Ich bin tödlich, dass er nicht mehr aufstehen kann. Vorbei. Na, warte, ich suche ja schnell Kampfmucke. Das kann jetzt aber keine Bosskampfmusik sein. Lass mich kurz gucken. Ja, okay. Ganz kurz. Dann wäre es zunächst dran, dann der Doc. Was möchtest du tun? Ja. Ich will meine Keule. Hole ich mir. Deine Keule mit deinem Schild oder ohne? Ich würde erstmal ohne Schild. Ich würde erstmal auf Überraschungsangriff gehen. Für diese Kampfrunde kannst du nichts mehr machen. Außer so eine freie Aktion. Das wäre, wenn du jemandem was zurufen willst oder so. Aber sonst kannst du nichts mehr machen. Ich rufe jemanden zu. Ey, ihr Wichser, was wollt ihr denn? Oh, Junge. Was soll denn passieren? Doch nicht. Was soll denn passieren, Bruder? Die Seele ist doch schon auf den Sack. Und der hat so einen Wurfball geworfen. Ich denke nicht, dass das jetzt was schlimmer war. Und der hat schon gesagt, Mann. Also möchtest du das rufen, ihnen zurufen? Ja. Es hat einfach keine Auswirkung. Siehst du? Kann ja sein, dass sie irgendwie leicht provozieren lassen. Okay, Battlefield ist, glaube ich, zu doll. Ich suche ja nicht nach, ich suche ja nach Musik, ne? Nicht nach Ambience. Sadavi? Du bist gerade wieder Roboter? Gibt's ja eine Schlacht. Ja, du bist gerade echt ein bisschen im Robotern. Ist gerade doof. Man kann's ja nicht zu was er trotzdem. Oh. Oh. Ah, ist es besser? Ist es besser? Nein. Nee. Dominant zeigen durch Wurfball in Dreck schmeißen und beleidigen. Am besten der Doc pisst ihn jetzt noch an. Ich hab doch hier vorhin irgendwo Small. Es geht besser, oder? Ist es besser jetzt? Ja, jetzt besser. Ja, jetzt haben wir dich. Wieder. Okay, Sadavir, was möchtest du tun? Du bist als nächstes dran. Ja, ich habe ja auch Schnellladen auf Bögen. Ja. Und ich würde einfach mal. Hast du auch schnell ziehen? Nee, das habe ich glaube ich nicht. Dann musst du erstmal ziehen. Dann zieh ich den Bogen. Also du nimmst ihn praktisch in die Hand, das ist damit gemeint. Ja. Ja. Okay. Dann Fundin, der auf den du gerade geschossen hast. Ja. Ja, was macht er? Er schweigt. Hat seinen Doc und jemand mit einem Haumesser was? Zu. Hä? Hey, das normal. Das war gerade schwierig. Auf dich rennt jemand mit einem Haumesser in der Hand zu. Was ist denn ein Haumesser? Aber ich dachte, er hat einen Bogen. Ja, es sind ja vier Leute da. Es stehen zwei vor mir? Nein, drei. Also insgesamt vor euch. Ich dachte, um uns rum. Vorne einer, hinten einer und an den Seiten einer. Oh, ich bin am Arsch. Nein, den vor euch in einer Reihe, drei in der ersten Reihe und ein anderer hinter den dreien. Das ist ein Hurensohn. Also wie viele Leute stehen vor mir? Vor dir stehen drei. Bruder, ich habe gar nicht gesagt, auf wen ich geworfen. Auf welchen habe ich geworfen eigentlich? Den mit dem Kurzbogen, ne? Ich habe angenommen, das ist jemand, der von der Dreierreihe, der rechts steht. Ja. Also der rennt auf mich zu, ja? Wie weit war der weg von mir? Der war 10 Schritt von dir weg und ist jetzt kurz vor dir. Ein anderer, der okay, links steht. Okay, entschuldigt die Verzögerung, jetzt ist die Musik da. Der ganz links steht. Oh, was laut. Der lädt ebenfalls einen Bogen. Und der hinter den dreien steht, sagt, holt euch einfach den Jungen, vergesst die anderen. Und macht nichts mehr. Aber der steht doch hinter uns dreien. Der steht hinter den dreien, die vor euch stehen. Ja, ich meine der Junge, die kommen doch so leicht nicht an uns vorbei. Wenn der sagt, erstmal nicht. Machen die anderen beiden überhaupt was? Die stellen sich vor den Jungen und der versteckt sich hinter ihnen. Vernünftig. Ja, okay, jetzt bist wieder du dran, Fundin. Was möchtest du tun? Wie nah ist der Typ an mir dran? Ne? Drei Schritt. Okay, also habe ich jetzt schon meine Aktion noch frei, bis er bei mir ist, ja? Ja, du hast jetzt noch deine. Das ist jetzt die nächste Kampfrunde und du kannst jetzt noch was tun. Okay, da er sehr nah dran ist, nehme ich diesmal ein Messer. Schnell ziehen. Ja. Ich schnell ziehe mein Messer und werf's auf ihn. Okay, dann würfel wieder auf deinen Fernkampfwert. Mhm. Oh, Bruder, komm, Alter. Oh, 11. Okay. Oh. Okay, dann. Ja. Warte, das ein steht... W6 plus 1 ist es bei dir. Irgendwo das plus 1. Ja, weil es ein Messer ist, ne? Eben. Ja. 4, also 5. 5. 4. Achso, ja, 5, ja, okay. Stabil. Okay. Okay, wie und wo treffe ich ihn? Also du triffst ihn so an der Schulter, er zuckt kurz weg, an der linken praktisch, und er zuckt so kurz nach hinten und rennt aber weiter auf dich zu. Alles klar, ja. In welcher Hand hält er das seine Axt? In der rechten. Fuck, natürlich. Also ein Haumesser natürlich. Ja, okay, der nächste war. Jetzt bist du dran wieder, Doc. Du kannst wieder was tun. Ja, wie weit sind die von mir weg? Von dir weg sind die, also der jetzt am nächsten dran ist, der auf ihn zurennt, oder die anderen? Weiß ich nicht, sind die alle gleich stark oder gibt es da einen, der ein bisschen schwächer ist? Na, einer ist ja. Achso, die drei sind, schauen gleich stark aus, der hintere ist besser gerüstet. Dann würde ich auf den zugehen, der schon heranläuft. Oh, danke. Okay, wie hoch ist dein Geschwindigkeitswert? Was ist nicht behäbig? Wo sehe ich den? 12 ist der. Ne, Geschicklichkeit. Was? Quatsch, wo ist denn das? Wo sehe ich Geschwindigkeit? Geschwindigkeit. Ausweichen, Initiative. Ganz kurz. Das müsstest du ganz. Auf der ersten Seite sehen. Geschwindigkeit. Auf der ersten Seite. Ist bei dir 7. Genau. Okay, du rennst auf ihn zu und bevor er bei Fundin ankommt, stellst du dich vor ihn. Und genau, kann ich noch was machen? Oder? Ich werde easy ausgewichen. Okay, also stehe ich jetzt auf jeden Fall erstmal vor ihm. Ja. Sadavir, was möchtest du tun? Ja, du hast geladen, nehme ich an. Richtig. Also okay. Schnellladen habe ich ja. Also habe ich jetzt geladen. Ich könnte jetzt, ich überlege gerade. Warte, du hast zwei Aktionen Ladezeiten. Das heißt, du musst diese Aktion auch erst abwarten und laden. Oh. Linke macht einfach nichts. Alle kämpfen schon und er... Oh, die Pfeile. Oh, die Mega mit einem fucking Meisterjäger. Am besten lässt man mal einen Pfeil dreimal. So. Deswegen hat er ja auch dreimal an dem scheiß Ding vorbeigeschossen. Ja. Okay, Doc, der vor dir steht, den Weg versperrst, der greift dich an. Scheiße. So, warte, ich muss erst mal kurz auswürfeln, ob er es schafft, ob er dich trifft. Okay, möchtest du parieren oder ausweichen oder was möchtest du tun? Würde ausweichen. Mit einer ausweichen oder parieren? Ausweichen. Okay, ich habe das Schild nicht gezückt. Ach so. Hast du das nicht, aber hat ein Schild nicht an den Arm dran? Nee, ja, aber das hat er doch nicht Hallo ausgerüstet die ganze Zeit. Okay. Nee. Ja. Du möchtest ausweichen. Genau. Dein Wert bei Ausweichen ist 6. Okay, dann würfel auf 6. Mit dem einfachen Würfel? Nee. Nee, mit dem W20. Okay. Oh Gott, das wäre ganz schwer. Es ist eine 16. Okay, du bewegst dich nicht. 5 Trefferpunkte, du hast 2 Rüstung, ne? Also 2 Rüstungswert. Ja. Oh, mir fällt gerade auf, ich krieg übrigens noch einen Inni mehr, weil ich Kampfreflexe 1 habe. Also ich habe 20 jetzt. Ja, okay. Ja, aber das ist doch eh... Ja, weil ich eh der Schnellste bin, ja. Aber ja. Trotzdem an sich. Ja. Ja, aber manchmal kann es ja sein, dass die Gegner auch einen schnelleren haben, als man selber hat. Ja, genau. Oh, der loopt nicht! Fuck! Du bekommst übrigens 3 Schaden, Doc. 3 Schaden, okay. Boah, 3 Schaden. Ja, okay, das ist ein Zehntel. Mit einer Machete, Alter? Ein Hackebei, ein Hackmesser. Ja, das ist eine Machete. Nee. Ja, aber also er hat ich jetzt noch 22. Ne? Also ich, hätte mich das Ding getroffen, hätte ich richtig auf die Fresse bekommen, Linke. Bei mir wäre es bestimmt doppelt so hoch gewesen. Ja, warte, hast du Rüstungsschutz? Ich? Nein, ich habe Kleidung an. Ja, gut, dann hättest du 5 Schadenspunkte bekommen. Bruder! Okay, Sadavir, du bist bereit. Nein, ja. Warte. Nein, warte. Du bist noch nicht bereit. Wir müssen ja erst die anderen machen. Der eine, der gerade schon geladen hat, schießt auf dich, Sadavir. Was? Ja. Ja. Er unterbricht den Ladevorgang, um auszuweichen. ich muss erstmal schauen, ob er überhaupt trifft. Das ja. Kann ich aber das er trifft tatsächlich. Aber eine, ja, kann ja, ich nicht ausweichen? Oder er schießt, also... Ich wollte gerade fragen. Nee, muss er nicht theoretisch Linke erst entscheiden, ob er ausweicht oder blockt? Ja. Weil du sagst ja nicht... Ja, aber also, er hat ja keinen... Er hat ja keinen... Ja, aber du kannst ja nicht... Schon, aber also blocken ist gerade schwierig. Ja, genau, aber sagen wir, wenn er ausweicht. Er muss ja trotzdem vorher ausweichen, genau, bevor du sagst, ob er trifft. Ja. Dann weicht er in den Schuss aus. Ah! Ernsthaft? Was hast du geworfen? Nein, das wäre lustig. Also, Ich hab ja gar nichts gewürfelt. Ja, okay, was möchtest du tun, meine ich eigentlich? Ich würde gerne ausweichen. Okay, ich bin dann flink. Nur zur Erinnerung. Ich hoffe, dir fallen dabei die Pfeile runter. Ich habe den Vorteil flink. Okay, das ist aber schon draufgerechnet auf deine Standardinitiative. Ach, ist das so? Ja. Achso, ja, gut. Initiative wert zu sein. Geschwindigkeit ist Grundwert. Ja. Okay, dann weiche aus. Also auf Ausweichen würfeln? Ja. Okay, da habe ich eine 8. Das ist eine 1. Oh. Ui, ui, ui. Du weißt richtig gut aus. Du duckst dich so wie bei Matrix, duckst du dich nicht drunter weg. Ja, moin. aber du musst Alter. Bitte mal kurz auf Selbstbeherrschung erschwert um 2 würfeln. Moment. Spielwerte Selbstbeherrschung. Da habe ich 6. Oh, mir fällt gerade auf, man könnte ja theoretisch jede zweite 8. Sitzung, die wir machen, eine Story und jede zweite eine so wie 10 letzte. 10 geschafft, 4 geschafft, 18 kann ich ausgleichen. Habe ich aber nichts mehr übrig. Okay, aber du, also du... Und nee, kann ich nicht ausgleichen. Ich habe ja nur 6. Unterbrichst deinen Ladevorgang. Nee, nicht ausgleichen. Verkackt. Du Ach, unterbrichst deinen 6. Ladevorgang. Oh, ich wusste es. Was nimmst du an, der 2 Ladeaktionen Ladezeit hat? Aber es ist nicht... Ich rufe auf... Laden? Es ist doch keine fucking Armbrust, Mann. Ich rufe... Sadavir! Mach doch endlich was! Ich höre nur den Kopf. Bogen ziehen, das ist doch jetzt keine Aktion von ein paar Minuten, oder? Aber ein Langbogen ist, wie gesagt, ein Langbogen. Da dauert das Spann lange, weil du musst eben Kraft auf. Problem. Ja, den spannst du nicht mal eben so. Ja, der dauert schon. Ich sollte mir vielleicht in der nächsten Stadt einen Kurzbogen besorgen. Vielleicht. Okay, Doc, auf dich schießt ein anderer Bandit mit seinem Bogen. Oh. Boah, halb die Musik, Bruder. Und, was möchtest du tun? Was gibt's denn da als Auswahl? Ja, du kannst ausweichen versuchen. Ja, ich würde versuchen auszuweichen. Aber um 3 erschwert, weil du schon in der Runde schon mal ausgewichen bist. Okay, also darf ich jetzt 6, also 3 haben wir jetzt. Das wird bestimmt was. 11. Okay, und du bekommst... Achtung. passiert. Du bekommst 6 Schaden. 6 Schaden? Mhm. Das heißt, ich hab 16 noch. Geil. Ich bin bald am Sterben hier. Nichts. Ich rufe den anderen zu. Mach doch mal was! Ja, ich hab schon was gemacht. Ich zeige dir den Stinkefinger. Die anderen beiden. Die, der Torwaller und diese Frau. Nee, das ist schon gar nicht so doof, dass die den da beschützen. Ja, aber das reicht doch einer. Wir stehen vor denen und die stehen einfach hinter uns. Der Doktor, weißt du, das sind die, die wir gesehen haben, Linke. Weißt du nicht, ob das noch mehr sind vielleicht? Ganz kurz, wie viel hast du aktuell an Lebenspunkten? 16. 16. Das heißt, du hast eine Stufe Schmerz. Ja. Okay. Aua, sagen. Aua. Au. Uff, einfach nur uff. Uff. Okay, von hinten rennt die Dana her, aber sie ist noch auf dem Weg, das heißt... Okay. Ja, zumindest habe ich sie. Ja. Gut. Okay, dann bist wieder du dran, Fundin. Ja. Ich muss mal kurz in die Augen meines Charakters gucken, wo steht wer? Ist der Doc noch vor mir? Ja, der Doc steht vor dir und... 2 Schritt vor dir steht der Bandit, der auf dich zugelaufen ist. Ja. Hat der noch ein Messer in der Schulter oder hat sich das rausgezogen? Ne, wie denn? Der hat das Hackbeil in der Hand gehabt. Ja, nee. Also das steckt schon noch drin. Okay. Wie tief? Also so, dass es auf jeden Fall drin hält und nicht von alleine auch rausfällt. Ah, okay. Blutet er? Doll? Wenig doll? Das kannst du so schnell nicht in der... Ja, nee, okay, ist ja völlig... Ja, ich wollte nur... Ja, du hörst es. Alles klar. Okay. Also ich würde. Der hat schon wieder nicht geloopt, oder? Ich habe aber Loop gemacht. Oh, weil ich Slash gemacht habe. Fuck, fick mich. also ich würde rechts hinten, also rechts vom Doktor vorspringen, nach rechts. Ja, das kriegst du hin, ja. Also und dann und werfen nochmal. Ja, genau. Also ich nehme dann wieder. Ich hoffe, ich schaffe das zusammen in einer Aktion, weil ich muss ja noch ziehen. Ja, doch, das Rüberspringen ist eine freie. Okay, aber ich nehme diesmal, weil er so nah an mir dran ist, nehme ich diesmal eine Axt, um ihn richtig kaputt zu machen. Okay, diesmal ist es 1 erleichtert, weil er nah genug an dir ran steht. Also eine 15 quasi, also unter 15 kommt, ne? 7. Ja. Boah, 7, Junge. Das Ding. Okay, würfel deinen Schaden bitte aus. Ja. 4, also ist es bei der Axt auch ein? Nee, da ist es plus 3, also 7. Kennst du das? Achso, er guckt gerade. Ja, der Bandit schreit auf und hat anscheinend jetzt mittlerweile Schmerzen. Wo habe ich ihm das Ding denn hingeworfen? So, in die Säcke. in seine linke Seite rein. Also, Alter, der dürfte sich eigentlich kaum bewegen können. Also, der hat jetzt links in der Seite eine Axt und links im Arm ein Messer. Ja. Gut, Matt Eagle. Bring it on. Okay, Doc, was möchtest du tun? Ja, ich stehe ja vor dem, oder? Also. Ja. Dann würde ich mit meiner Keule auf die linke Seite von ihm schlagen. Ja, schaffst, das kannst du so einfach auswürfeln. Mit deiner Keule. Mach ihn nieder! Auf deiner Attacke wird in dem. Also auf deinen Attackewert in dem Fall 13 oder also halt niedriger. Also 21er. Ja, mit einem W20 auf 13 oder weniger. Okay. Oh, 3. Ah, okay, das hätte auch so, also ich wollte, du hast ja eine Stufe Schmerz, deswegen wäre es 1 erschwert gewesen, aber du hast es ja sowieso geschafft. Warte, dann muss ich schnell würfeln, ob er es pariert. Nein. Würfel deinen Schaden bitte aus. Mit einem normalen, ne? Schön den Würfel weggeworfen. Mit einem W6. 6. Oh! 6 plus 3, also du hast plus 3, ne? Oder hast du dir schon mit eingerechnet? Hä? Dein nee, Arm fällt ab. Eingerechnet, ich hab eine 6 gewürfelt. 9. Also 9. 8, sein 12. Arm fällt ab. Mega der Hype, oder? Naja. Geht. Na, dem Captain Hype scheint zu gefallen. Ja. Okay, Sadavir, was möchtest du tun? Naja, wie geht's dem Mann denn, den ich gerade... ich würde vielleicht meinen Bogen wieder laden. Okay, du lädst. Gut. Yes. Der Bandit greift dich an, Doc. Aber der ist doch halb tot mittlerweile, oder? Also er hat nur starke Schmerzen, aber er steht noch und er hat auch noch. Oh. Er scheint. Wie gut noch... kann er zuschlagen jetzt? Ist es für ihn schon erschwert? Ja. Okay. Also okay. Du brechst es auch immer mit einem. Ja, ich würde das diesmal probieren zu parieren. Oh nein! Hat er getroffen? Deine Parade ist um. Hast du nur noch die Hälfte deines Paradewerts, weil er einen Bruder, kritischen Erfolg. Oh, eins gewürfelt, Mann. Also hast du fünf. Nein, warte, vier. Vier. Vier. Naja, ich glaube, ausweichen wäre auch nicht besser mit Schmerz. Nee. Also. Hast du noch. Kann ich. Kann ich Doc irgendwie wegschubsen? Geht das? Den Doktor? Obwohl es nicht meine Aktion ist, geht das? Nee, wa? Nee. Okay, dann werfen wir mal auf Parieren. Eine 5. Leider nicht geschafft. Und du... Ach Gott, scheiße. 3... 8. 8 Schaden bekommst du. 8, da bin ich jetzt so gut wie tot. Warum haben sie denn dem Doktor so hart auf die Fresse? Ich hab gesagt, ihr braucht mal einen, der kämpfen kann in eurer Gruppe. Ja, aber wir haben uns ja vorher nicht abgesprochen, was ja auch besser ist. Ja, ist ja auch gut so, aber... Okay. Eine Frage. Ja. Zählt mein Talent Schnellziehen, auch wenn ich das aus einem Gegner rausziehe? Nein. Okay, also ich kann jetzt nicht das Messer aus seinem Arm nehmen und direkt zustechen, das geht nicht, ne? Nee. Bin ich auch zu weit weg für, oder? Ja, also du könntest in eine Aktion hinkommen. Okay, also ich würde den Doktor erstmal hinter mich schubsen. Also hinter mich stoßen. Ja, das kriegst du hin. Ja, fällt dir auf die Fresse? Ich hoffe nicht. Na, mach mal auf Körperbeherrschung. Also, ich? Ja. Oh Gott, da ja auch nicht, oder? Körperbeherrschung 0. Okay. Also, oh fuck, Alter. Besser ist zwei erschwert ist es übrigens, weil egal, du... Oh. Zwei besser, Stufen. Oh, besser liegt hinter mir und auf dem Boden, als vor mir taukelt. Ja, stimmt. 10, 13, 14, das hat nicht geklappt. Dann würfel mal mit einem W6 und eine 1 und eine 4 ist eine 1 praktisch, also dass du ein W3 simulierst. Also 1, 2, 3 und 4, 5, 6 wäre wieder 1, 2, 3. Du weißt, was ich meine. Ich habe noch 3 Messer, Mann. Ich würfel einfach mal. Ja. Eine 3. Dann bekommst du 3 Schadenspunkte. Das heißt, ich habe jetzt noch 5. Ja, und jetzt wird's echt... Okay, ich habe eine Frage. Ja. Was passiert? Ich habe ja Schnellziehen auf Wurfwaffen. Ja. Ne? Was ist denn, wenn ich meine Wurfwaffe aber wie eine Nahkampfwaffe benutze? Zählt das Talent dann trotzdem noch? Aber da hast du eine, da hast du nur noch die Hälfte deines Attackewerts. Okay. Boah, ich überlege gerade, ob das reicht. Ach komm, Alter, noch ein Schlag überlebt er nicht. Okay. Ich nehme meine Waffe, ne? Und auf wie weit steht der von mir weg? Ein Meter vielleicht? Zwei Schritt. Oh, okay, da kann ich noch werfen, ja. Dann werfe ich lieber. Ja, um eins erleichtert wieder. Alter, wenn der jetzt nicht umkippt, ne? Mit einem Beil oder mit einem Dolch? Ich hab keine Beile mehr, ich muss einen Dolch nehmen. Ich dachte, du. Ach so, stimmt, das ist Sand gesetzt und hab eins in seine linke Seite gelegt! Ja? Wie hat der deinen kritischen Erfolg geholt? Was ist los mit ihm? Das kann zwei ich nicht Meter vorbeiwerfen! Du rutschst in der Blutlache aus und wirfst daneben. Was hast du gewürfelt? 18, Mann. Ja, du wirfst so dermaßen schlecht vorbei. aber du kannst mal mit einem W20 würfeln und mir die einfach sagen, was rauskommt. Jo. 19. Okay. Ich muss die Dinger wieder mit mehr Zach werfen. Ja, also. Das Messer geht kaputt. Weg. Es fällt ins Wasser. Nein, es ist einfach weg, du siehst es nicht mehr. Ich muss das suchen nachher. Okay, der Bandit kommt jetzt wieder auf dich zu. Ja. Ach nee, warte, wir haben ja Sadavir noch gar nicht. Naja, der muss doch noch laden, oder? Jetzt bin ich durch mit Laden. Hast du geladen. Und boah, du... endlich, Mann. Ich geb dem voll in die Fresse, der jetzt gerade auf Fundin zurennt. Nein, was tust du, warum ihn? Ich bin erbost. Das ist der Doc. Töten anderen. Oh, nein! Okay, der Machaber ist dumm. Eben. Aber ich habe das schon vor ein paar Runden geplant, also zieh es jetzt auch durch. Okay, Würfel auf Fernkampf um 1 erleichtert. Bruder, ich kann so gut ausweichen. Das ist eine Flips, oder? Greift mich an. Wie bitte? Bögen oder Fernkampf? Also du hast ja deine Fernkampfwaffen. Da ist ja ein Abschnitt Fernkampfwaffen. Warte. Auf deinem Kampf. Und da... Langbogen, genau. Also 14, die zweite, also ja. Die vorletzte Spalte, da steht ja. Ein... Ja, genau. Also 15 oder... Ich will nur einen Würfel davon haben. Oh, Alter! Jetzt. So. So 20. Ernsthaft? Ja. Okay. Lynch den nach dem Kampf. Wenn wir das überleben, lynch ich ihn. Das Abenteuer kommt hier und jetzt zu einem abrupten Ende. Obacht, neues Twitter-Zitat. Kommt sofort. Mal gucken, was passiert. Du schießt Fundin. Oh mein Gott, der wird mich so abschießen. Nein, das kann theoretisch schon passieren, aber ich muss hier erst was auswürfeln. Hilfe. Ich schwöre dir, wenn ich gleich einen Pfeil in meiner Schulter stecken habe, fängst du dir so böse ein, wenn wir das überleben. Ja, wahrscheinlich trifft er mich auf. Okay, du kannst, du hast dich so stark fokussiert, hast trotzdem vorbeigeschossen, aber du hast dich so, du kannst in den nächsten paar Runden, in den nächsten zwei Kampfrunden keine Verteidigungen durchführen. Oh Gott. Ich hab ihn nicht abbekommen. Nein. Boah, Bruder. Der war so schlecht geschossen, der ist einfach an beiden von euch meterweit vorbeigeflogen. Boah, na Gott sei Dank, also wirklich trifft er mich nicht. Okay, die anderen zwei, die noch hinten stehen, laden wieder, aber sonst nicht. Es sind beides Bogenschützen, ne? Ja. Dann ist wieder Fundin dran. Der rennt auf mich zu. Die Live-Berichterstattung übrigens sehr geil. Ja. Ich finde die Live-Berichterstattung nicht. Folge ich dir nicht? Captain Hype. Oh, nicht das. Ach, der Kapitän, doch, da ist er. Oh, boah, das hat er ewig gedauert. Bisschen gefunden. So. Folge ich dir gar nicht? Ja, ich folge dir nicht aus irgendeinem Grund. So, jetzt. Ich habe nur linke Seins. Jetzt nimmst du ihn wirklich in die Hand? Das habe ich gesehen. Okay, wie weit ist er weg? Wieder 2 Meter, ne? Oder jetzt 1 Meter? Ja, nein, er steht noch da und ist noch. Er macht sich gerade praktisch auf den Weg zu dir, aber er steht noch 2 Schritte vor dir. Gut! Ich nehme mein Messer! Du nimmst dein Messer und wirfst nach ihm. Du wirfst einen Wurfdolch nach ihm. Okay, dann würfel mal um 1 wieder erleichtert. Oder! 11. Denn? Ja, wohl. Ganz kurz müssen wir... Boah, stirb! Endlich! Dann sind noch 3 andere. Ja, okay, aber viel kann dann ich würfel bitte deinen Schaden aus. Oh, come on, würfel eine 6 jetzt. Töte ihn! 5. Schon hochgerechnet. 5. Ah, schon mit. Mehr ja, okay. Verrechnet. Das ist die 1. Perfekt. Der Bandit hat so starke Schmerzen, dass er anfängt zu fliehen. Er rennt weg. Vor euch. Warum rennt er weg? Ich will ihn töten! Er flieht. Oder der. Nein, ich muss ihm hinterher. Bist du geisteskrank? Ich muss ihm hinterher, er hat all meine Messer, er hat 2 Messer und einen Beil in sich von mir. Ich brauch die. Bist du komplett irre? Er rennt zu seinen anderen Freunden hin. Zu dem muss ich sowieso. Bruder. Du hast sowieso keine Aktionen mehr frei in der Kampfrunde. Okay, der kann ja eigentlich fliehen, der hat doch mittlerweile eine ganze Menge Zeug im Körper. Ja, der kann ja nicht fliehen. Ja, er humpelt halt, aber er flieht trotzdem. Hat er jetzt überall was drinne? Ein Messer in der linken Schulter, 1 in der linken Seite, ein Wurfbeil und im rechten Brustbereich auch ein Messer. Bruder, der kann nicht atmen. Er kann atmen, er flieht. Es ist mir egal. Aber er humpelt. Aber er flieht. Aber er ist nicht schnell, ja? Ich bin schneller, wenn ich rennen würde. Wenn du rennen würdest, ja. Aber du bist jetzt ist erstmal wieder der Doc dran. Ja, ja. Du liegst auf dem Boden. Ja, aufstehen ist das eigentlich nicht. Ich würde dann in die Richtung von dem Dicken, der vor dem Kind steht, kriechen. Gute Wahl. Und versuchen, mich in Schutz zu bringen. Ja, okay, du kriechst los und schaffst 3 Schritt. Immerhin. Also 3 Meter. Das ist ein ordentliches Stück. Sadavir, du bist wieder... Bogen spannen. Du spannst den Bogen. mittlerweile hat dich... Wir haben ja einen richtigen Spannungsbogen drin, ja. Ne? dich hat mittlerweile Dana überholt, Fundin. Und rennt auf den linken Bogenschützen zu. Ist gut, gute Wahl. Es passt perfekt in meinen Plan. Okay, lass sie rennen. Sie rennt. Dann... Wir haben hier den... Okay, Fixi. Der Bogenschütze... Mit was ist die eigentlich bewaffnet? Mit einem Schwert und einem Schild. Oh, Alter, mach die weg. Schwert und Schild, Ausweich. Okay, was hast du... Oh, bis ich wieder dran bin, bin ich mal ganz kurz weg. Ja. Okay, der eine Bogenschütze schießt auf Dana und verfehlt sie. Der zweite Bogen. Beim zweiten Bogen, also ein zweiter Bogenschütze schießt auf sie und sie weicht perfekt aus. Sie weicht aus und. Wo fliegt der Pfeil hin? Einfach rein in den Wald. Du gut. Siehst ihn nicht. Das ist gut. Deutlich über dich drüber. Sehr schön. Das ist ein Vorteil. Ja. Okay, du bist jetzt auch wieder dran. So. Schaff ich's ihm? Also ich sag das jetzt einfach, was ich machen will. Ich will ihm in den Rücken dropkicken. Ich bin akrobatisch. Warte. Möchtest du ihn einfach zu Fall bringen oder möchtest du irgendwie einen coolen Move dabei machen? Ich möchte keinen coolen Move dabei machen. Okay, das möchte ich. Das muss ich vorher wissen, aber, weil sonst. Okay, aber ich möchte. Oh, ich würde. Dann. Ah, ich überlege, ob ich so machen will, dass ich. Nee, ich muss sowieso runter. Also ob er liegt oder nicht, juckt mich nicht. Ich will ihn zu Fall bringen. Du möchtest ihn zu Fall bringen. Ja, okay, dann würfel bitte auf Kraftakt. Nicht Kraftakt. Oder Kraftakt. Der Zwerg, der bei einem Rehtragen zusammenbricht. Ich hab zwei. Um zwei erleichtert, weil okay, er wirklich ich muss Achum... jetzt echt. Okay, ich muss jetzt mit meinen drei Würfen einfach auf 10 kommen, dann hab ich das. Oh, die habe ich alle 11, Mann. Ich bin der einzige Zwerg in fucking Adventurien, der nichts im Körperlichen drauf hat, außer... Also du musst ja jetzt halt in dem Fall 13, weil du es ja um 2 erleichtert hast. Was? 3? 13? Und 1! Oh! Er explodiert! Du springst ihm in den Rücken und dabei reißt du noch deine eine Wurfaxt raus. Dein einen Wurfball. Oh, warte mal, wenn ich ihn in den Rücken springe, ne? Und er zu Boden fällt. Was passiert mit dem Messer in seiner Brust? Du springst ihm praktisch... Also er steht mit dem Rücken zu dir und du springst ihm in den Rücken rein. Feuer, Bruder! Er bekommt... Warte, ich muss da mal ganz kurz... Boah! ...was ausrechnen. Ja, Mann, wenigstens eine Sache, die funktioniert. Ein W. Und dann... Wie viel macht das normalerweise ein Wurf durch Schaden? Ein Wurf durch macht 6 plus 1. 6 plus 1, ein W, 6 plus... Wow, okay, er fällt so ungünstig. Erstens, er fällt ja, das ist schon mal doof. Und dann fällt er auf den Wurfdolch drauf und er bohrt sich in seinen Brustkorb. Oh, Alter, wenn der nicht tot ist. Und er gleich er tot atmet ist. Zumindest, also er zeigt keine großen Lebenszeichen mehr. Boah, dieser Hurensohn. Ja, Mann! Aber du hast auf jeden Fall eins deiner Wurfbeile wieder. Okay, ich lieg jetzt aber erstmal auf ihm drauf für den Rest der Runde, oder? Ja. Boah, ja. Dieser Bastard. Ich nehme an, Doc, du möchtest weiter robben. Ich krieche weiter. Du kriechst weiter. Killcount 1. Und schaffst wieder 3 Schritt. Du direkt im Charakter. Wie weit ist es noch, bis ich da bin? 9 Schritt noch. Oh Gott. Okay. Killcount 1 Strich. So. Sadavir ist wieder dran. Ja, ich habe ja geladen, also kann ich jetzt weiter schießen, ne? Ja, du kannst wieder schießen. Der Anführer, wie viel Schritt ist der entfernt? Ich habe 2 Messer und eine Axt, ne? 25 Schritt von dir entfernt. Okay, und die anderen beiden, wie weit sind die? 22 ungefähr. Okay, die Dana ist auf den linken gerannt, ne? Ja. Das heißt, die ist wahrscheinlich vor ihm. Ja. Dann würde ich den rechten anvisieren. Du visierst den rechten an und würfel mal, ob du triffst. 14, ne? Ja. Oder wie weit ist der weg? 1. Wow, okay. Du triffst ihn. Du triffst ihn so kurz unterhalb des Schlüsselbeins, fast im Hals, aber nicht ganz, aber wirklich gut im Brustkorb. Oh jo, welche Seite? So eher auf der linkeren Seite. Das ist gut, das ist die Logik. Würfel mal deinen Schaden bitte aus. Warte, was war denn der Schaden nochmal? Fernkampf. 1W6 plus 8. Wow. Ja, genau deswegen dauert er so lang zu laden. 6 plus 8. 1W6 plus 8. Du hast 6 gewürfelt? Ja. Du hast... Alter. Boah, explodiert! Der Bogen kommt jetzt wieder raus, durch der Pfeil. 14... er schreit und geht fast zu Boden, aber kann sich dann gerade noch so auf den Beinen halten. Dieser Hurensohn. Jawohl! Alter. Endlich mal was gemacht, Bruder! Juhu! Das rufst du ihm zu? Ja, aber ohne das Bruder. Okay. so, der hat... Aber das ist natürlich auch gedämpft, weil ich ja auf dem Boden liege, ne? Ja. zieht seine Waffen. Und die anderen zwei laden ja noch. Dann, ach fuck, ich hab Dana vergessen. Warte, ganz kurz, bevor greift Dana den Linken an. Und zwar mit Schwert und Schwert. Alter, sie... Ja, ist absolut unmöglich. Ja, perfekt. 19, 1 bis 6, 3, 9, 8. Okay, sie trifft ihn gut mit ihrem Schwert. Was Paul gerade geschrieben hat, Adolf. Ja, sie trifft ihn wirklich gut und schön so in die rechte Seite rein. Ja, der Anführer zieht seine Waffen. Und jetzt ist wieder Fundin dran. Ich möchte erstmal kurz vorlesen, was hier gerade vom Kriegsreporter geschrieben wurde. Elfrock wieder für einen langen Spannungsbogen. Zwerg Dropkick den flüchtigen Gegner zu Tode und hat wieder was zu werfen. Okay. Also ich würde mich erstmal aufrappeln. Ich liebe diesen Kriegsreporter. Du rappelst dich auf. Ja. Du stehst wieder auf den Beinen, aber kannst kann, dir... Ja, du könntest noch rennen. Also ich würde jemanden... Ich würde dann Richtung Anführer rennen. Okay, wie viel Geschwindigkeit hast du? Wofür nicht Geschwindigkeit? Ich habe das nicht mitbekommen. Ganz oben, bei Spielwerten. Nein, wartet, bei ihm. Nee, bei persönlichen Daten. Nee, Geschwindigkeit oder Geschwindigkeit? Geschwindigkeit hast du 6. Okay, du stehst. Oh, noch, das. Oh ja, ich erinnere mich wohl. Du stehst noch gute 10 Schritt von ihm weg. Ja, aber jetzt kannst du nichts mehr machen. Okay. Der Doc. Kriecht weiter. Er kriecht weiter. Aber jetzt merkst du, dass du das langsam. Also, der Fokus auf dich ist weg praktisch. Also, die Leute schauen nicht mehr auf dich, sondern konzentrieren sich auf die anderen. Sadavir, möchtest du... Habe ich wieder 3 geschafft, oder was? Ja. Du müsstest jetzt nicht mehr wegkriechen, sondern könntest kurz dich mal um deine Wunden kümmern. Ja, ich dachte, das mache ich dann, wenn ich da angekommen bin. Ach so, ja, aber also du könntest es jetzt tun, weil der Fokus der Aufmerksamkeit nicht mehr auf dir liegt. Ja, dann... Ich kriege trotzdem noch mal ein bisschen weiter nach hinten. Ja, genau. Sadavir, ich nehme an, du möchtest laden. Ja, doch. Ja, also du kannst auch was anderes machen, aber du kannst... Ja, ich überlege ein bisschen näher dran, aber ich habe sowieso keinen Malus, oder? Nee. Gut, dann lade ich. Du lädst. Der erste Bandit... ganz kurz... zückt einen kleinen Dolch, der vor Dana steht, zückt einen kleinen Dolch und mehr passiert gerade nichts und Dana greift ihn wieder an. Wie viele sind jetzt eigentlich schon tot? Einer fast, wa? Ich habe einen gekillt, ja. Okay. Mit deiner Hilfe natürlich. Der andere hat aber auch trotzdem schon sehr genügt. 1, 9. Boah, es hat sich echt ausgezahlt, dass ich letztes Mal auf den Sack bekommen habe, nicht ihr. 13. Okay, der vor Dana steht, zuckt auch schon wirklich, also der hat wirklich jetzt auch wieder schon starke Schmerzen. Aber er ist noch bereit und zieht noch so seinen Dolch. Der Anführer rennt auch auf Dana zu, aber ist noch 3 Schritt entfernt von ihr. Ja. Genau. Der andere Bandit mit seinem Bogen lädt nochmal. Also lädt, weil er gerade ja getroffen wurde. Ja. Fundin, du bist wieder dran. Also du hast dich aufgerappelt und stehst, weil er jetzt auch entgegengekommen ist, 7 Schritt von ihm weg, vom Anführer. Ich habe mein eines Bein in der Hand, ne? Ja. Wie sehr hat ihn dieser Pfeil mitgenommen? Also ist er noch flott? Auf dem Bein? Der Anführer wurde noch gar nicht getroffen. Ich dachte, ich hatte den Anführer getroffen. Nee, ich habe den rechten getroffen. Oh, du hast den Bogen. Oh. Weil der Anführer noch hinter den stand, als ich gehört. Ja, das ist ja das, was ich hier mache, total dämlich. Egal. Der ist gepanzert, ne? Der hat auf jeden Fall eine größere Rüstung an. Die ist noch nicht aus Metall oder so, aber schon wirklich aus sehr dicken Stoff. Kann ich gezielt auf sein Bein werfen und dadurch erschwert einfach den Wurf? Auf sein Bein, er ist in Bewegung. Also Oberschenkel. Ja, um Dreierschwert. Oh, Bruder, okay. Also 11. Ja. Okay, ne? 16, ne? Okay, du wirst daneben und er steckt im. Das Wurfbeil liegt so praktisch neben ihm auf dem Weg und klirrt laut. Ich würde dir mit der einen Aktion noch erlauben, dieses eine, eins der Wurfdolche noch aus dem anderen raus. Aber liegt der nicht jetzt weit weg von mir? Ja, stimmt, du würdest jetzt laufen. Okay, ich erlaub's dir nicht. Kann ich trotzdem noch eins von mir ziehen? So. Weil ich habe halt, ja, ich hab noch 2 Messer, ja. Ach, du hast noch 2 Messer? Ja, ich hatte 4 Messer, 2 Wurfbeile, 2 stecken in ihm, weil die Messer habe ich. Ja, ja. Nee, okay, fuck, ja, ich hab nur noch 1 Messer. Aber du kannst jetzt auch nicht mehr. Nein, ich hab nur noch 1 Messer. Ich hab nur noch 1 Messer. Ja, du kannst es aber jetzt auch nicht mehr in der Runde ziehen. Aber ich hab doch mein Schnellziehen noch nicht benutzt. Aber du, die eine Aktion, das Werfen. Ja, achso, die hat das. Ja, okay, weil ich das danach gemacht. Ja, okay, ja. Du hättest es vorher praktisch machen müssen. Ja. Ja, Doc, du möchtest so weiterkriechen oder dich stammen? Nee, ich würde jetzt mal gucken, ob ich meine Wunden irgendwie schnell verarzten kann. Warte, wie viel hast du? Du hast 5. Dann würfel mal auf Heilkunde Wunden um Dreierschwert. Okay, da habe ich ja 10 drin. Ganz kurz. 14 um Dreierschwert, also 11 in dem Fall. 11. Schauen wir mal. Oh, 14, 16, 11. Das sind 10. Hast du geschafft? Habe ich geschafft, ja. Wie viel bleiben übrig? Warte, 3, 5, 8, 2 müssten übrig bleiben, oder? Ja, okay, du schaffst zumindest mal deine Blutung zu stoppen. Okay, verbrauche ich damit irgendwie einen Verband, oder? Ja, also du müsstest ja auch noch einen haben, ja. Dann, du verbrauchst einen Verband. Okay, wo habe ich denn das? Ich habe jetzt 10 Verband, also habe ich jetzt. Nee, ich habe insgesamt 20 Verbände, also habe ich jetzt 19 Verbände dabei. Okay, Und ich Lebenspunkte dazu oder bleibt es erstmal so? Aber Blutung ist gestoppt. Du bekommst erstmal einen Lebenspunkt dazu. Okay, also habe ich jetzt schon mal 6. Ja, aber du hast immer noch 3 Stufen. Ein Schmerz. Du hast immer noch 3 Stufen Schmerz. Ja. Sadavir, was ist bei dir? Ja, ich habe wieder geladen. Oder? Okay, ja. Also, der rechte ist angeschlagen, vor dem linken steht, also Dana steht vor dem linken, aber ihr nähert sich gerade der Anführer. Von der Seite oder ist der hinter dem? Der kommt praktisch so an ihrer rechten Seite entlang, sozusagen. Dann würde ich den anvisieren. Du visierst ihn an, ja. Ja, warte ganz kurz, ich muss mal schnell was. Wo ist der gepanzert? Überall, der hat überall eine Rüstung an. Fernkampfnahme, ganz kurz. Okay, dann könntest du einfach mal. Hatte ich nicht so Durchschlagspfeile? Was? Nee. Ich hatte mir spezielle Pfeile noch. Nee, mein Botkin oder sowas. Nee, ich hatte. Na, Botkin-Pfeile schlagen. Ah, ne, mit Widerhaken hatte ich welche, nicht Durchschlag. Okay, dann nochmal. Okay. Einfach ganz normal auf deinen Fernkampfwert. Okay. 12 geschafft. Okay, warte ganz kurz, dann muss ich mal noch für ihn auswürfeln. Ja, wenn der ganze Körper gepanzert ist, uiuiui. Okay, er kann nicht ausweichen. Würfel mal bitte deinen Schaden aus. Durch die Panzerrüstung? Was bin ich denn für ein junger Gott? Nein, du hast ja, also das ist ja keine Metallrüstung, sondern dickerer Stoff, aber mit... Ach einem, so. Mit dem kommst du da gut durch. Okay, auch. Also, ja gut. 2 plus 8 war das? Ja. Also 10. 10, dann 8, dann hat es 7. Ja, okay, scheiße, wo habe ich meinen Stift hin? Hilfe! Hilfe! Hilfe! Ey, wenn man Pech... Ja, Schaden und er kommt leicht aus dem Tritt. Kurz. Ey, wenn man Pech als Nachteil hat, ne, so würfelt wie wir teilweise. Bruder. Ja. Du schlägst zu, haust vorbei und haust dir die Axt in deinen Oberschenkel. Cool, danke. Okay, der eine, ach ja, genau, Dana würfelt nochmal, beziehungsweise greift den, vor dem sie steht, nochmal an. Macht der Torwein eigentlich irgendwas mittlerweile? Nee, der beschützt immer noch den kleinen Jungen. Jetzt muss ich ganz kurz was schauen. Warte, jetzt bin ich. 6, 11, 10. Ja, der Bandit, gegen den Dana kämpft, tritt humpelnd die Flucht an. Mhm. Okay, ja. Also einer tot, ja. Einer flieht. Ja. Und zwei sind noch übrig, ja? Ja. Sind die eigentlich, kurz mal so nebenbei, sind die Banditen eigentlich total dämlich? Übelst versteckt, wollen nur den Jungen und greifen von vorne an. Okay. ist bestimmt cool. Alrik, Junge. Der auf den Sadavir geschossen hat, dem hat der Schuss, der Treffer anscheinend gar nichts ausgemacht und der hat weitergeladen. Diesen übelsten Supertreffer? Jetzt... Diesen, hab ich dem nicht in die Brust gepfeffert? Ich habe auch... Schlüsselbeinschuss in Boom? Aber er hat, ich hab bei ihm auf Selbstbeherrschung gewürfelt und er hat eine 1. Okay. Was soll ich tun? Ja, ich habe auch eine 1 gewürfelt, Mann. Das ja, aber ja, wenn er Selbstbeherrschung, das ist ja, ne? Aber okay, und wenn er eine 1 Er schießt auf dich, Fundin. Hensas, du würfelst viel zu viele Einsen, ne? Ja, ja, sorry, was soll ich? Gezinkte Würfel. Ja, was er schießt auf mich. Ja, also er schießt auf dich. Was möchtest du tun? Also, ich möchte definitiv ausweichen. Ja. Weil ich habe Ausweichen habe ich nämlich hier, ob das hier sind Talente. Das Location ist besser. Hier, du hast 7. Ich habe verbessertes Ausweichen 2, Bruder. Das heißt. Lass mich kurz gucken. Wird das nicht mit drauf gerechnet direkt? Nee, das wird. Jede Stufe der Sonderfähigkeit erhöht Ausweichen um 1. Aber das wird doch direkt verrechnet. Also kriege ich plus 2 logischerweise. Ja, wird drauf gerechnet, ja. Dann ist das doch schon im Bogen gerechnet. Aber habe ich nicht. Ich habe das nicht ausweichen. Ausweichen ist Geschicklichkeit durch 2. Was hast du, hättest du denn? Nein, ich habe das da selber reingeschrieben. Weil ich das noch nicht im Ding gemacht habe. Ach so. Selber ausgerichtet. Okay. Aber ich habe Geschicklichkeit durch 2, ja? Ja, steht da drunter. Ja, was hättest du denn da? Ja, genau, Gewandtheit durch 2. Also 6, also habe ich 8. Gewandtheit. 8, ja, okay. Ja, die hat er noch nicht eingerichtet, Spezialsachen. Warte, da muss ich erstmal würfeln, ob er überhaupt besser treffen würde. Karrieren? Nein, ich muss erstmal dann jetzt hier nochmal würfeln. Einfach mal so aus Interesse, wo sehe ich meinen Parade? Wie bitte? Wo sehe ich meinen Paradewert? Dein Paradewert, der ist für jede Waffe einzeln. Okay. Und für einen, wo sehe ich den? Der steht immer bei den, bei den Waffen dabei. Da steht bei den Nahkampfwaffen. Handaxt ja, zum Beispiel. Und, ja, PA ist ganz oder? Hinten Attacke und Parade. Okay. Ja. Okay. Also habe ich, zwei, da war Ausweichen definitiv besser. Du hättest sowieso nicht parieren können. Du fürs Fernkampfschüsse parieren brauchst du... Ach, stimmt, ist ja ein Fernkampfschuss, ich erinnere mich. Ja, da muss ich hier mal... Warum? Oh, er loopt nicht. Ja, okay. Fuck, ganze Spannung rausgenommen. Will schießend und trifft mit seiner... Also, und ist ein bisschen dumm und trifft mit seiner Szene sein eigenes Ohr. Oh, Lord. 20 Bruder. Punkte, 1W, also 1W6 plus. Und jetzt und erste 20, jetzt eine 1. Toll. Nein, er tatsächlich ist er halb tot. Er liegt im Sterben und dann, sein Ohr ist einfach abgerissen. Also sein Ohr ist abgerissen und durch den Pfeil von Sadabir. Also der Pfeil fliegt einfach irgendwo weg und sein Ohr ist abgerissen und er hält sich so, oh Gott, es tut so weh! Und kann nichts mehr tun. Wie, ich will gar nicht wissen, wer den Buch gehalten hat. Tja. Der kann bestimmt auch gut zeichnen, der Typ. Ja, der kann ich gucke in seine Richtung und sage, gut. War das der mit der Selbstbeherrschung, der sich jetzt das Ohr abschneidet? Ja. Heißt der zufällig Vincent? Nein. Van Gogh? Nein. okay, aber Maler. Der Doktor macht das, was er am besten kann. Halbtot auf dem Boden rumkriechen und seine Wunden verbinden. Elf ballert okay, Mann den Pfeil fest in die Brust, aber ihn juckt halt nicht, weil er hat kritische Selbstbeherrschung. Dana dreht sich zum Offizier und macht sich bereit. Okay, der Offizier greift Dana an. Der jetzt gerade auf dem Boden liegt, halbtot, das war der, den ich vorhin kritisch getroffen habe. Ja. Oder was? Ja. Gut. Also der rechte von beiden. Ja. Also hat sich der Offizier von mir abgewandt? Weil er ist eigentlich auf mich zugelaufen. Ja, der hat sich von dir abgewandt. Nein, der ist schon immer auf Dana zugelaufen. Ach so! Lol. Ja. Ja. Ja. Der linke, dein Ping ist gerade auf 999 hochgepiekt. Ja, ich weiß nicht wieso. Okay, gib dir rum. Jetzt senkt er wieder. Okay. Zwei. Ganz kurz, ich muss schnell den Schaden für Dana ausrechnen. Aha. Jetzt sind wir bei 599 wieder. Jetzt geht's wieder runter. Du piekst gerade so, jetzt geht's wieder hoch. Hoch. Runter. Hoch. Hoch. Jetzt ist er auch bei dir hoch gewesen, Flo, bei 100. Jetzt ist er wieder bei. Runter. Der Offizier oder halt der Anführer praktisch trifft mit so einer riesigen Axt, trifft Dana in die Seite. Ah, Dana hat aber Plattenrüstung an, oder? Ja, Dana hat Plattenrüstung an. Deswegen, es scheint ihr auffällig unangenehm zu sein, aber sie hält aus. Und ist noch weiter bereit. Hört ihr mich eigentlich ordentlich? Ja, jetzt ist wieder. Ja, wenn du nichts sagst, ist es schwierig. Ja. Okay, dann Fundin, du bist wieder dran. Ich renne weiter, auch Richtung Hauptmann. Du rennst? Bin wie weit? Ich war doch 7 weg, oder? Ja. Und jetzt bin ich auch noch 7 weg. Oder bin ich jetzt schon näher dran? Nein, du kannst als freie Aktion deine Geschwindigkeit durch 2 kannst du rennen, ohne dass du deinen Angriff oder was aufgeben musst. Dann mache ich meine Geschwindigkeit durch 2, also ich jogge zu ihm. Ja, okay. Du hast und 3... In der Bewegung? Ja. In der Bewegung... Was habe ich denn da? Eine Axt, ne? Habe ich die in der Hand? Die habe ich nach ihm geworfen und verfehlt, war? Ja, du hast noch einen Dolch, also einen Wurfdolch hast du noch. Also ich habe einen letzten Dolch, ne? Nee, den schmeiß ich nicht, Bruder. Den kann ich nicht schmeißen. Dann renne ich volle Kanne auf ihn zu, weil ich werde Du könntest aber mittlerweile mal eine andere Nahkampfwaffe ziehen, wenn du auf ihn zuläufst. Ich habe doch aber keine Nahkampfwaffen. Bei mir steht ein Messer und eine Handaxt da. Ein Messer und eine Handaxt? Ja, weil du hast das Wildnispaket und da ist eine Handaxt dabei. Oh, ich sehe es gerade, ja. Nee, dann werfe ich mein Messer. Du wirfst dein Messer? Ne, ich jogge und im Joggen, weil ich ja noch den Angriff machen kann, schmeiße ich dann das Messer, was ich mache. Dann werfen auf. Halt, aber um 1 erschwert, weil du dich ja selber bewegst. Ja. Oder? Ja, nee, ich mach's ohne Stoppen. Also im Laufen werfe ich es tatsächlich, damit ich direkt weiterlaufen kann, wenn es nicht trifft. Ja. Auch wenn es trifft, laufe ich weiter. Okay, ja. Komm, Bruder. Bruder! 11! Okay, dann... Achso, er zeigt ja dann kann er nicht ausweichen. So, Schaden. Dann würfel bitte Schaden aus. Ist das jetzt 6. auf den Hauptmann, oder? Ja, 6 plus 1, ne? Ne, 5 plus 1. 5 plus 1 ist 6. Also 6. 4. 27. Ja, aber es scheint ihm nicht wirklich. Also, er spürt es natürlich, aber es war jetzt nicht für ihn so schlimm. Wo habe ich ihn getroffen? Also, er dreht dir so deinen Rücken zu und so zwischen den Schulterblättern, aber nicht so stark. Direkt den Rücken, Bruder? Etwa, Messerwerfer sind Ausdauerkämpfer. Das ist werfen, immer langsamer machen, dabei ausweichen und irgendwann umlegen einfach nur. Pam! Handkantenschlag in die Fresse. Doc, du bist wieder dran. Kann ich meine Wunden noch weiter verheilen? Verheilen? Nee, du könntest aber Heilkunde Krankheiten und dann gibt's das Anwendungsgebiet Heilung unterstützen. Das heißt, du bekommst dann in der nächsten Regenerationsphase mehr zurück, praktisch. Der Doktor hat als einziger auf die Fresse gekriegt mit Dana zusammen, ne? Ja. Dann würde ich das probieren. Okay, ganz kurz nur. Ja, okay, das kannst du tun. Dann würfel einfach mal normal auf Heilkunde Wunden. 14, 14, 14. Okay, das soll ich doch schaffen. Warte mal, hast du irgendwelche Heilkräuter oder irgendwas anderes? Muss ich kurz gucken. Durch Zufall siehst du rechts neben dir ein Kraut. Genau, ich mach vorher noch Pflanzenkunde. Nee, ich hab Blutegel bei, ich weiß nicht, ob das hilft. Und einen Heiltrank. Du hast einen Heiltrank? Ich habe einen Heiltrank bei. Na, den kannst du dir aber hinterkippen. Ja, dann kippe ich mir erstmal einen Heiltrank hinter. Okay. Koch den auf und du bekommst ein W6 Lebenspunkte zurück. Okay, also jetzt einmal Würfel, gut, ey. Es ist eine 6. Ah ja, sehr schön. Dann hast du wieder 12 Lebenspunkte und nur noch 2 Stufen Schmerz. Sehr gut. Kann ich diese unterstützende Heilung trotzdem noch machen oder war es das erste? Nee, das war deine eine Aktion. Okay. Ja, ich lade wieder. Ja. Ach stimmt, du hast das jetzt mal geschossen, dann lädst du wieder und Dana greift den anderen Kerl an. Ich stelle mir die ganze Zeit vor, wie ein Mensch läuft, ne? Ich muss mir eigentlich vorstellen, wie ein Zwerg läuft. Ja, das klappt. Was hat er darauf? Er hat... Ja, hat überhaupt nicht funktioniert. Dann, 5, 11, 9, Der Interesse halber? Okay. Ja? Der Hauptmann steht mit dem Rücken zu mir, ne? Ja. Okay, der Hauptmann. Scheint jetzt schon wirklich angeschlagen zu sein, aber es ist nicht so, dass er gleich umkippen würde. Aber man sieht auf jeden Fall schon, dass er schon was einstecken musste. Messer, Bruder, Messer. Der Hauptmann greift aber jetzt erstmal Dana an. Und zwar... Ja... Scheiße. Ah, okay. Dana wehrt mit ihrem Schild den Schlag vom Hauptmann ab. Okay, dann ist wieder Fundin dran. Ja, wie weit bin ich weg? Jetzt noch 4 Schritt. Kann ich ihn in dieser einen Aktion umwerfen? Zu Fall bringen? Was hast du denn auf Körperkraft? Ach stimmt, das ist ja ein großer, ne? Ah, egal, ich bin hinter ihm, das sollte hinhauen. Ich habe 4 auf Körperkraft. Was hast du auf Kraftakt? Achso, warte, falsch. Ich habe Körperkraft mehr als 4. Ja, das dachte ich mir schon. Irgendwie 11 nämlich. Kraftakt habe ich 4. Kraftakt hast du 4. Ich will nicht wissen, ob es mir körperlich möglich ist. Ich will wissen, ob es mir von Zeit her möglich ist. Achso, ja, von der Zeit her, ja, das klappt. Okay, dann würde ich versuchen... Wenn der Doc kriechend 3 Schritt kommt, dann kommst du ja wohl 4 Schritt weit. Gut, ich würde versuchen, ihn niederzuwerfen. Also so, dass er vor Dana ist. Also er ist schon breiter als du. Auf jeden Fall, was Körper... Deswegen... Um 3. Um 3? Ja. Um 3 was? Um 3 erschwert ist Kraftakt. Ja. Du musst auf Kraftakt würfeln und um 3 ist es erschwert. Habe ich gesagt, ich habe 4 Kraftakt? Ja. Ich habe 2 Kraftakt. Also muss ich jetzt... 3 Achten würfeln? Oder 2 Neunen? Okay. Das wird nicht Warte. Das hat richtig gut geklappt. Oh, richtig gut. 18, 12, 7. Du rennst in ihn rein, er merkt nichts und du taumelst so zurück, weil er einfach stehen geblieben ist. Na, ich weiß nicht, Kio, was ist das für ein Schrank? Okay, ja, okay. Ja. Hat sie nicht mal abgelenkt? Nee. Okay, dann ist mein Ziel missglückt. wobei, da kann ich mal kurz drauf. Das wäre ja schon. Ich denke nicht, dass. Nee, es hat ihn nicht abgelenkt. Dann ist wieder der Doc dran. Boah, Alter, das nächste ist, ich beiß ihn mit meinen vergoldeten Goldzähnen. Nein, ich habe ja noch Waffen. Dann würfelst du eine 20, deine Goldzähne fallen dir aus, du findest sie nicht wieder. Du würfelst eine 1, du reißt ihm die Pulsader aus dem Hals. Okay, Doc, was möchtest du tun? Wunden der Wolf Finger. Ich würde jetzt die unterstützende Heilung machen. Ich mache mich komplett. Ist ja, clever. Aber du hast aber doch kein. Hast du Heilkräuter oder ähnliches? Nee, okay. Dann bringt das nichts. Nein, du kannst nur das vor durchführen, wenn du auch was zum Heilen hast. Achso, nee, okay, dann kann ich aber mittlerweile wieder laufen, wa? Würde ich mal behaupten. Ich verstehe den scheiß Torwaler nicht, ne? Warum hilft der nicht? Es liegt noch einer. Ja. Also ich würde jetzt weiter in Richtung den Dicken und das Kind. Ja, auf okay. Auf der mir schnellstmöglichen Fortbewegungsart. Warte, wie viel Geschwindigkeit hast du? 7, oder? Na, doch. Ja. Dann 4 Schritt kommst du weit. Ja. Okay. Also, ja. Jetzt noch 2 entfernt, ne? Ich weiß sowas von, was ich nächstes Mal skille. Kraftakt. Habe ich heute genug gemacht. Genau, dann. Musst dir im nächsten Laden eine Handelbank kaufen. Oder Sadami? Ich bin dann wieder. Ja, und ich böller dem Hauptmann direkt wieder ein in die Fresse. Musst du nicht noch laden, Bruder? Ich hab eben geladen. Hab ich eben. Ach stimmt, deswegen hast du ja nichts gemacht die ganze Zeit. Ja, ja dann Würfel auf Fernkampf. Mhm. Sein Kopf explodiert. Come on. 3. Geschafft. Oh, dann würfel mal deinen Schaden aus. Boah, Alter, der darf nicht mehr töten als ich, Mann. 4 plus 8, 12. 12. Ja, weil jetzt ich kann halt ist auch er wirklich. Er ist merklich angeschlagen. Und also. Hä? Hä? Das war jetzt schon wieder. Er ist merklich angeschlagen, glaube ich. Ah, okay. Ja. Ich glaube auch. Ah, okay, alles klar. Okay, aber er steht noch. Und Dana greift ihn wieder an. Enthauptet ihn. Und wirft den Kopf in. Explodiert. Wie fällt ihm? Oh, okay, also jetzt liegt er vor ihr auf dem Boden, aber also er atmet noch, aber schreit nur noch. Okay. Ich rufe, das ist dann eine Aktion, die man immer machen kann, oder? Rufen? Ja. Ich rufe Dana zu, lass ihn am Leben. Was? Warum sollen wir ihn am Leben lassen? Zum Ausfragen vielleicht? Ich schrei zurück, töte den Scheiß. Hurensohn. Ich bin dran, ne? Ja. Okay, ich stürze auf ihn zu, also ich renne zu ihm. Das letzte Stück, was ich noch habe. Und ich zieh vorher. Du hast dich auf ihn draufgeworfen, das heißt. Ich stehe kurz hinter ihm, ne? Ja. Ja. So, ist er auf den Bauch oder auf den Rücken gefallen? Der ist so auf dem Rücken gefallen und liegt jetzt so mit dem Bauch vor dir halt. War der erst auf dem Rücken gefallen? Und was ist mit dem Messer an seinem Rücken passiert? Das ist so weggedreht. Hat sich so weggedreht, also, ne? Okay. Ja, also der liegt jetzt drauf einfach nur noch. Oh, Glück gehabt, ja. Alter. Wäre auf den Bauch gefallen, wäre der so tot gewesen. Okay. Ja. Ich kann nicht schnell ziehen, weil das eine Nahkampf war. Egal, warte, ich hab. Nee, das ist bestimmt eine Sache, die. Wirken wäre Körper. Wäre bestimmt wieder Kraftakt, ne? Das wäre Raufen. Oh, warte mal, Raufen habe ich glaube ich gar nicht so bad. Zeig mal. Da hast du 9. Ja, 9 Angriff, aber ich habe 8 Fertigkeit. Also Wert. Ja, aber du musst ja auf die 9 Angriff würfeln. Okay, ja. Aber erleichtert um 3. Was? Erleichtert um 3. Wo kann ich mir einfach das Genick brechen? Nee. Nee, was? Da müsste, das wär erschwert um 5. Okay. Oh, scheiße. Nee, ich würd mich auf ihn raufwerfen und anfangen, ihn zu verprügeln. Verprügeln oder würgen? Nee, nicht würgen. Verprügeln. Wirklich, ich würde ihm einfach anfangen, die Scheißfresse einzuschlagen. Dann, Mit der Goldringfaust. Übelst. Pam, pam, pam. Ja, aber Würfel auf raufen um 3 erleichtert. Also, auf den oder um 5 erleichtert. Er kann sich nicht mehr wehren. Okay, der Angriffswert ist 9, also 14. Ja. 14. Du, ja, dann würfel mal mit einem W6 einfach deinen Schaden. Ja. Wieso habe ich eigentlich nicht Blutrausch als Nachteil? 5. Oh, okay, du haust ihm richtig gegen die Schläfe und er sackt weg und sagt nichts mehr und scheinbar atmet er auch nicht mehr. Oh, ich habe ihn umgebracht mit einem Schläfenschlag? Du hast ihn mit deinen Goldringen auf die Schläfe gehauen. Eigentlich wollte ich ihm die Nase einschlagen, aber Schläfe ist auch okay. Ja, ihr seht noch, wie der eine, der angefangen hat zu fliehen, noch wegläuft. Den Dana vorher am Anfang, also, aber der Kampf an sich ist einfach vorbei. Jetzt ist nichts mehr. Warte mal, wenn der flieht, ich will dem ins Bein schießen. Ich will einen am Leben haben, der irgendwie was sagen kann. Linke, ich will, nachdem ich mein Geld hab, mit denen nichts mehr zu tun haben. Ich will wissen, warum die uns angreifen. Du scheiß rachsüchtiger Hurensohn. Oh, das Hurensohn war zu doll im Podcast. Kannst du das bitte nachher? Okay, ich sag jetzt nochmal was Neues, ja? Boah, du... Oh. Doofkopf! Rachsüchtiges Opfer, Mann. Das okay, geht also, ihr seid... Ja, also keiner von den anderen kann mehr kämpfen. Ja, aber kann ich die Aktion durchführen? Ja, das kannst du machen. Nächstes Mal beiß ich ihn. Dann will ich dem ins Bein schießen, dass er sich nicht weiter verpissen kann. Fällt Beißen auch unter Raufen? Ja. Alles, was körperlich und nicht mit einer Waffe ist, ist Raufen. Cool. Dann würfel mal auf Schießen, um nichts erschwert und nicht um erleichtert. Würfel einfach mal auf deinen Fernkampf. Bogen. Ja, genau, Bogen, Fernkampf. Okay, also fürs nächste Mal werden Körperkraft nicht geschafft. Körperkraft. Du schießt dann eben vorbei und er erschreckt sich und dreht sich nochmal so um und schaut dich komplett fassungslos an, dass du nochmal auf ihn geschossen hast. Was erwartet er? Was ist er für ein Opfer? Okay, also rennt er weiter? Warte mal, ganz kurz. Fundin, dann würfel doch mal auf Götter und Kulte. Was? Ja, wobei, wie viel hast du bei Götter und Kulte? Götter und Kulte sind, glaube ich, gar nicht so wenig, weil ich ein Gaukler bin. Zwei. Du hast okay. Zwei. Okay, du weißt auch so, er hat sich so umgedreht, weil es nicht Rondra gefällig ist, jemanden von hinten in den Rücken zu schießen. Warte mal, das müsste ich doch auch wissen. Ich habe 6 auf Götter und Kulte. Ja, dann weißt du es auch, aber du hast es trotzdem gemacht. Ja, aber ich als wusste das OOC ja nicht. Also, ja, okay, aber es ist trotzdem nicht Grondra gefällig. Ja, aber ich glaube eine Frage. Er hat sich halt umgedreht, weil du ihm in den Rücken schießen wolltest? Weil er kann ja nicht wissen, dass er schießt. Ja, aber das glaubt er ja nicht. Der Pfeil ist an ihm vorbeigeflogen und er hat sich nochmal umgedreht. Okay. Ja, und dann so entsetzt von wegen, wie kannst du mir nur einen Rücken schießen? Ja. Ja, genau, das meinte ich ja. Aber ja, er humpelt weiter. Also wir müssen den wegmachen. Dann, was wollt ihr tun? Will noch, Ist denn jemand dran jetzt gerade eigentlich? Naja, ja, wir machen der Kampf ist zu Ende, oder? Ja, aber wir machen trotzdem nochmal, damit wir nicht völliges Chaos haben. Fundin, was willst du tun? Er ist gute 50 Schritt von dir weg. Ich komme an meinen Wurfmesser nicht. 50? 50. Ich verpasse dem Typen vor mir noch eine. Auch wenn er auf dem Boden ist, mir egal. Ich hau ihm nochmal in die Fresse. Ist der nicht tot? Damit er... Ist der tot? Ja. Ich hau ihm trotzdem nochmal in die Fresse. Nee, falsch. Ich guck, ob er Geld bei sich trägt. Du bist ja gar nicht der Captain Mane hier. Aber ich bin goldgierig. Ach so. Gold oder Tabak? Du findest nichts von den beiden. Oder diese eine Sache. Ja, nee, hat er auch nicht. Diese eine Sache, Alter. Na, ja, na, okay. Dukaten. Nicht Silber. Dukaten. Nein, du findest kein Geld. It's bad. Was ist für ein Bandit kein Geld? Okay, genau, Dana dreht sich noch um und sagt so in die Runde: Wollen wir uns den noch holen? Ja, natürlich! Fick ihn! Ich wollte auf ihn schießen. Das ruf ich nicht. Gut. Ja, ach, mach doch, was du willst! Ja, ich würde nochmal probieren zu schießen. Dann würfel nochmal. Ist das dann ihr Schwert, weil es ein neuer Wurf ist, oder? Um eins erschwert. Okay. 13. Das ist eine 1. Okay. Warte mal, ich habe ja gesagt, ich will ihm in den Fuß schießen. Nicht so, dass er nicht direkt stirbt. Das heißt, das schaffe ich damit, oder? Ja, aber jetzt fällt er hin und er macht nichts mehr außer schreien. Also, das ist ja kein Kampf mehr, das ist ja jetzt nur noch ein Schlag. Und er blutet wirklich stark. Er blutet vom ganzen Körper und blutet. Aber er ist nicht tot. Was sind das für kleine Viecher? Wo kommen die her? Was wollen die? Die Fenster zu, wir können in die Insekten reinkommen. Ja, dann zu dem hin, oder? Frage ich in die Runde. Dann muss ich mal ganz kurz was ausrechnen. Ich weiß, was ich mache. Okay, du bist 75 Schritt von ihm weg. Ja, er fragt das in die Runde, ne? Ja, also ich mein so, wenn der jetzt eh am Boden liegt und nichts mehr machen kann. Ich schrei, ja, ja, geh vor, ich komm nach. Ja, gut, er will looten, ne? Ich würde mich dahin bewegen. Möchtest du normal gehen oder möchtest du rennen? Oder er kann ja rennen, er hat sich ja nicht einmal bewegt, er hat sich ja körperlich nicht bewegt, außer Bogen zu spannen. Ja, dann gehe ich flink dahin. Flink, okay. Flink. Du merkst, wie seine Schreie auf dem Weg immer leiser werden und er immer schwächer wird. Ach, verfickte Scheiße. Ich fang an zu rennen. Ich will den noch fragen, was die wollen. Würfel mal bitte auf Körperbeherrschung. Was hab ich da? Als ob er dir das jetzt noch sagt. Um zwei erschwert. Okay, also 13, 13, 8. Ah ne, ich will ja 3 Würfel nehmen, natürlich. So, 8 geschafft. 17. Das kann ich mit 4 ausgleichen. Dann habe ich noch einen und 19 habe ich nicht geschafft. Okay, du schaffst es nicht mehr, bevor die Schreie komplett verstummen und offensichtlich tot ist. Ach, Scheiße, Alter. Boah, ein Rachefeldzug weniger von dem Scheißheiler. Ja, dann bin ich. Es ging nicht im Rachefeldzug, Bruder. Boah, das wäre sowas von Rachefeldzug geworden, hättest du gewusst, von wem die kommen. Ja, gut. Ja, dann untersuche ich den. Also, ja, gucke. Hatte der einen Kurzbogen? Er hat einen Kurzbogen dabei. Ich nehme den Kurzbogen. Luden. Achtung, aber der Kurzbogen hat. Ist kaputt. 2 Beschädigungsstufen. Das heißt, wenn du ihn benutzen würdest, wäre deine Attacke um 2 erschwert. Warte mal. Ich habe Holzbearbeitung und ich habe eine Bogensehne. Ja, aber wenn der, ich nehme mal nicht an, dass die Sehne kaputt ist. Kann ich den reparieren? Nee. Ist mir das möglich? Hast du Hand, also weißt du, wie man einen Bogen baut? Hast du das Berufsgeheimnis, dass du das weißt? Ich weiß es nicht. Moment, wo steht denn das denn dann? Sonderfertigkeiten. Boah, das muss alles gut Jäger, sein. Ortskenntnis. Boah, wie lange haben wir jetzt gekämpft? Eine Stunde? Ging eine Weile. Nee, kann ich nicht. Leider. Okay, dann du kannst ihn benutzen, aber er ist wirklich nicht, er schaut nicht mehr gut aus. Okay, ja, aber Kurzbogen, dann nehme ich sie trotzdem an mich. Kurzbogen, ja. Sehr geil. Kurzbogen, minus 2 oder was? Also du hättest bei. Also Zwerg wirft nichts mehr, er verteilt jetzt nur noch Schellen. Ich nehme an, der Zwerg sammelt sein ganzes Zeug. Also ich nehme das, was unter ihm liegt, und dann gehe ich zu dem Dude, wo mein Zeug drin steckt, und dann versuche ich. Ich weiß ja etwa, wo die beiden Beine liegen, weiß ich ja etwa. Und danach suche ich mein Messer, was ich nicht weiß, wo es ist. Okay, dann. Also, lass da ruhig lange Zeit vergehen. Ja. Der Zwerg macht sich auf den Weg und sagt auch nicht, was er tut, aber er ist halt, er läuft halt auf einmal wohin. Na, genauso wie beim Doktor, als er mich das erste Mal getroffen hat und geheilt hat und ich angefangen habe, meine Sachen aufzusammeln. Wir haben jetzt echt eine Stunde gekämpft. Es ging, glaube ich, sogar noch länger als eine Stunde Kampf. Also es sind drei Tweets von vor einer Stunde vom Captain. Ja gut, er hat angefangen, war doch Kampfkriegsreporter vor einer Stunde. Ja. Nee, er hat angefangen mit Zwerg wirft Axt am Gegner vorbei, glaube ich. Ja, aber davor hat er ja den Thread eröffnet mit bin Pen and Paper Kriegsreporter. Ach, das hat er mit Kriegsreporter? Das hat er um 20.01 Uhr geschrieben, also gut eine Stunde. 20 Uhr, okay, also über eine Stunde. Ja. Ja, ich würde das Kind mal fragen. Ob alles schön ist. Oh, das ist ein Born Charmanter. Ich renne jetzt mit zu dem toten Typen, schlag mir den Kurzbogen. Okay. Du hast jetzt einen Kurzbogen. Boah, ich hoffe, das Kind ist nicht verstört, weil ich dem Typen so hart in die Fresse gehauen habe. Ich würde das Kind jetzt mal fragen, ob sie die kennen, die Leute. Woher soll ich sie kennen? Er scheint wirklich extrem aufgelöst zu sein. Okay, gib ihm den Schluck Schnaps. Nee, du hast ja keinen Schnaps mehr, wa? Ich hab keinen Schnaps mehr, aber kann ich ihn irgendwie beruhigen? Ich glaube, es gibt kein Beruhigen als Talent oder sowas in die Richtung zumindest. Nein, du könntest betören? Menschenkenntnis mit dem Bereich beruhigen praktisch. Ja. Kannst du versuchen. Okay. Ja, habe ich 10 in Menschenkenntnis. Dann würfel mal. Kann ich mal kurz was fragen? Ja. Wie habe ich es nicht geschafft, letztes Mal dem Typen die Flöte abzuquatschen mit Überreden 10? Weil er es nicht wollte. Er wollte dir die Flöte nicht geben. Er hat mich erst gar nicht würfeln lassen quasi. Genau, er hätte es dir sowieso nicht gegeben. Vor allem, er hat es halt wirklich so gesagt, ne? Wollte. Ja. Er wollte es nicht. Ja, habe ich geschafft. Warte, ich habe... Ich glaube. Ja. Zum was? Passen. Ich habe... Nee, 6. 6 habe ich übrig. Nee, Quatsch, 4 habe ich übrig. 4 habe ich übrig. Dann spiel mal kurz aus, wie du ihn beruhigen möchtest. Was möchtest du ihm sagen? Kleiner, komm, das waren nur 3. Also, nee, die sind doch jetzt schon alle tot. Beruhigt. Junge! Boah, der Doktor hat echt Wortwahl manchmal. Puh. Ja. Komischerweise beruhigt es ihn. Aber er hat sich wieder einigermaßen gefangen. Okay, dann würde ich ihn dann jetzt fragen. Sag mal, ist es schon öfter vorgekommen, dass euch Leute überfallen haben und dich klauen wollten? Nein, noch nie ist das vorgekommen. Glaube ich ihm? Ja. Okay. Traumtherapie auf Maximum. ja, dann, keine Ahnung, dann würde ich gucken, ob die Leichen irgendwas bei sich tragen und meiner Kleptomanie nachgehen. Du findest 3 Heller. 3 Heller? Na, immer. 3 Heller. Mehr nicht. Sonst ist. Was ist mit den 3 Hellern? Die hat er gefunden bei den. Die 3 Heller geben. Nee, die braucht der Adlige nicht. Quatsch, der ist ja steinreich, sonst ist ein bisschen noch mehr zu trösten, aber egal. Ich behalte die. Okay. Nachdem ich den Kurzbogen gelootet habe, komme ich übrigens wieder zurück, weil der andere hatte doch auch noch einen, oder? Du kannst nur einen mitnehmen. Ja, ich würde ich würd die vergleichen. Ob der ist ein... genauso hinüber. Okay, gut. Übrigens, Doc, du hast immer noch wirklich starke Schmerzen. Ja, aber ich kann ja nicht weiter heilen, oder? Nee, aber du hast einfach starke Schmerzen. Immer wenn ich mich bewege, mache ich Okay. Was wollt ihr tun? Wie sieht's eigentlich, wie viele Sachen habe ich eigentlich schon gefunden? Was? Wie viele Sachen habe ich schon gefunden? Meinst du von deinen? Ja. Suche ich noch nach dem letzten Messer oder fehlen mir noch ein paar Sachen? Ja, genau. Dann würfel mal kurz auf Sinnesschärfe um 3 erleichtert. Sinnesschärfe um 3. Boah, ich muss einen Dolch hätte mal gucken, so verhauen, dass er den nicht mehr wiederfindet, oder? Ja, genau, darum geht's ja jetzt gerade. Okay. Versuche ich jetzt mit Sinnesschärfe. Sinnesschärfe plus 1, sagst du? Also erschwert. Nein, erleichtert um 3. Um 3 erleichtert. Um 3. Okay, also 13. Nee, falsch. Ich muss ja über die Werte gehen. Also 15, 16, 16. Also ich sollte natürlich mit 1, 3 würfeln. Also ich habe eine 5. Und... Wow. Die sind ja gut gefallen. 19 und 5. Fuck. Die 19 kriege ich... Warte mal. Hey, die kriege ich easy ausgeglichen. Easy. Also 5, 19, was ausgleichbar ist, und 9 und 5. Ja, okay, dann findest du dein letztes Wurfmesser wieder. Sehr gut. Ja. Ja, dann würde ich zurückgehen zu den Leuten, zu dem Doktor. Ich würde erstmal zu dem Doktor zurückgehen. Okay, währenddessen sagt Dana so, sag mal, habt ihr nicht gesagt, ihr seid ein Doktor? Ja. Warum habt ihr denn keine Heilpflanzen dabei? Weggeraucht. Weil sich auf dem Weg nichts hat finden lassen. Wachsen nur scheiß Blumen. Wir wachsen nur scheiß Blumen. Als er das sagt, ja. Schaue ich mich um und suche Heilpflanzen. Ich gebe so ein leichtes Kichern. warte mal, wie viel hast du denn auf Pflanzenkunde? Hat Trossen reißen. Hä? Was? Wie viel? 8 auf Pflanzenkunde. Pflanzenkunde, okay, dir ist... Ach, scheiße, das darf nicht wahr sein. Ja, ich habe gerade aus Versehen die PDF, glaube ich, geschlossen, die ich eigentlich haben wollte. Ich habe erst überlegt, ob ich einen Possenreißer spiele und kein Messerwerfer. Das wäre auch lustig geworden. Ach, komm, ich bin so ein Idiot. Genau das, was ich gebraucht hätte. Dir ist auf jeden Fall dass die Heilpflanze der Einbeere bekannt. Nochmal, du hast das geleckt? Die Einbeere, die Heilpflanze Einbeere ist dir bekannt. Einbeere. Gut, dann flicke ich das und gebe das dem Doktor. Nein, warte. Die Einbeere, die ist dir bekannt. Das heißt, du kannst nach ihr suchen. Ach so, ja, dann suche ich die. Okay, dann würfel mal auf Pflanzenkunde um 3 erschwert. Uiuiui. Also 8, 12 und 7. Das ist 5, 20. Du bringst die falsche Pflanze mit, Bruder. Ja. Und eine 9. Ne, da bräuchtest du 2 20, ne? Ja, also ich habe das erste... Ihr seht, wie Sadavir ein Büschel Gras ausreißt und zurückkommt. Ich fass mir nur an den Kopf. Das ist eine Einbeere. Vor allem eine Einbeere und ich komme auf Gras zurück, Alter. Sie können glücklich sein, dass Sie mich als Arzt haben und nicht ihn. Ja, das ist nichts, Herr Doktor. Ja, danke, dass Sie meine These unterstützen. Ja, schade. Vielleicht hätte sich ja etwas finden lassen. Boah, ich überlege gerade, ob ich das mache, ob das zu gewagt ist. Was? Ich überlege, ob ich mit den Messern jonglieren zurückkomme, um den Dude aufzuweiten. Aber wenn ich das nicht schaffe und mir das auf die Hand fällt, ich weiß nicht, ob er dann lacht oder heult. Ich glaube eher Letzteres. Nee, deswegen lasse ich das und ich würde zum Doc gehen und würde ihm erstmal einen Schluck von meinem Wasser aus, meinem Wasserschlauch, den ich habe. Das ist ja das Einzige, was ich wirklich anbetrage, der in meinem Gürtel ist. Das ist nett. Okay, du tust das. Ja, ich würde ihm einen Wasserschluck. Ich weiß, sie wünscht... einen sehr, sehr großen Schluck. Ich weiß, ihm wäre Wein lieber, aber... Also ich streiche mal 2 Schluck raus, weil es ein sehr großer Schluck war. Ja. Irgendwas müssen wir mit den Toten noch machen. Wir können sie nicht einfach so liegen lassen. Ja. Das ist nicht Boron-gefällig. Ist im Wasserschloch immer 5 drin? Ja. Dann sind's nur vielleicht würde es Hadavia freuen, wenn wir sie anzünden. Junge, sagt es doch nicht vor dem Jungen. Herr Doktor? Nein. Außerdem ist das nur mit Wild, nicht mit Menschen. Sind das nicht wilde Menschen gewesen? Ja, solch eine Aktion. Stimmt, du hast recht, das geht eigentlich voll gegen meinen Charakter, dass mich das juckt, was dem Adel da... Okay, vielleicht ist das auch ein Mitleid, weil es ein Kind ist. Ich glaube, das ist ein Mitleid, weil es ein Kind ist, auch wenn es ein Adliger ist. Aber das habe ich in dem Moment vergessen. Ich versuche gerade, meinen Charakter zu rechtfertigen. Ja, was meinte der, dass das ist nicht welchem Gott gefällig? Boron. Boron. Also mir sind die Götter eh egal. Also, ja, ich glaube halt an die 12 Götter. Was kann Boron? Der Gott des Todes. Das heißt, du musst jemanden auch ordentlich bestatten. Was kann der? Ja, also ich stimme ihm natürlich zu. Ist anzünden nicht auch bestatten? Oder zählt es bei denen nicht? Haben die das nicht? Feuerbestattung? Auf so Holz legen und dann anzünden? Du müsstest zumindest irgendwie so mit Graszeug drüber legen, damit. Ja, dann oder mit zwei Münzen auf die Augen, haut das hin? Ich muss mal ganz kurz euch zwei fragen, also den Doc und Fundin, ob ihr das beide laut gesagt habt oder nicht. Was nochmal? Es hat gestockt eben. Habt ihr es laut gesagt, dass ihr nicht an die Götter glaubt? Nein. Nee, noch nicht, aber ich denke, also ich sag jetzt nicht, ja, wir müssen den Gott huldigen, sondern mir ist das. Ich sag da einfach nicht zu. Ich zeige meine wie egal mit. Ja, okay. Ich sag da einfach nicht zu. Ja, und ich stimme dem Fleischklops zu und. Dem Fleischklops, Bruder? Ja, dem Fetten. Hast du es gerade laut gesagt? Nein! schlage vor an dem Waldstück, wir sind doch am Wald, oder? Ja. Ja, also, dass wir da irgendwas zum Bedecken der Leichen suchen. Und die anzünden, na, dann muss ich kurz die Musik ändern. Nein nicht anzünden. Waldbrand-Theme. Dann würfel mal bitte kurz auf Wildnisleben. Ich auf Wildnisleben? Ja, einfach, ob du genug Zeug zum Drauflegen findest. Okay, 12, 15, 10. Oh, der ist weggefallen. So, 12, 15, 10 und 10 zum Ausgleich. Ja. 19 kann ich ausgleichen. 2 auf 4. 4, das hast du geschafft. Ja. Warte, das ist 12, 7, dann habe ich noch 3 über. Ja, okay, du findest genug und ihr so ein bisschen neben dem Weg so bestattet ihr sie auf eine Art. Ich bestatte da gar nichts, Junge, ich chill da. Ja, aber die anderen beiden werden mir wahrscheinlich helfen, oder? Ja. Ich hoffe, die wurden ordentlich gelootet, bevor sie bestattet wurden. Können wir jetzt bitte heim und weiterlaufen? Okay, ich weiß, ich bin nicht der kräftigste Zwerg. Ja. Ist es mir möglich, den ohne zu verkacken auf die Schultern zu nehmen? Davon da sieht er doch auch nichts mehr. Nee, ja. Nein, mach ich nicht. Doch, du kannst. Mach ich trotzdem nicht. Okay, ich hätte sie um 2 erleichtert, aber sonst. Ja, aber jetzt, ich muss das mit dem Adel halbwegs ausspielen, sonst geht das echt nicht. Ja, okay. Ja. Okay. Ja, dann. Aber meiner ist doch jetzt schwach. Schafft meiner noch den Tagesmarsch zu Ende. Also ihr kommt schon noch zum. Okay, warte, ich möchte aber was anmerken, ne? Ja. Sadavir, komm mal her, komm mal ran. Auf den Mirror. Ja, ich komm ran. Ja, der ist ja noch ein Stück weiter weg gewesen, ne? Ja, was los? Fundin. Ja, warte kurz. Komm mal ran auf den Mitter. Ja, warte kurz. Nee, mein Vater kam gerade nur mit Socken an den Händen rein und hat mich gefragt, ob das ein Andenken werden soll. Weil ein Loch drin war in der einen Socke. Gut, genau, was los? Er kommt jetzt ran, genau. So, Junge, was hältst du davon? Ich nehme dem Doktor sein Zeug und du nimmst den Doktor. Weil der ist ja jetzt schon ein bisschen hart kaputt. Na, es ist eigentlich eine gute Idee, aber wie wär's mit einer Trage bauen? Digga, aus was willst du? Okay, Sadavir, ne? Ich hab Holzbearbeitung. Du hast Gras gefunden und dachtest, es wären Heilkräuter. Das ist Pflanzenkunde. Nimm's mir nicht böse. Ja. Ich verstehe deine Einwände. Fühlst du dich in der Lage, eine Trage zu bauen? Ich bin sehr gut in Holzbearbeitung, also ja. Und du meinst, dass ich, ne? Das können doch die anderen beiden übernehmen. Das ist unser Doktor, komm. Sag mal, wenn ihr jetzt nicht langsam weitergehen, dann kommen wir nie an. Sag ich einfach am Stock, dann kann er am Stock gehen, ist doch kein Problem. Nimm den jetzt auf Huckepack. Na gut. Der ist ein bisschen sehr dick, oder? Ja, egal, ihr könnt ihn nicht Huckepack nehmen. Ihr könnt ihn nicht Huckepack nehmen. Dann such ihn im Stock und ich nehme seine Sachen. Dann suche ich einen ordentlichen Stock und. Ja, du findest einen Stock, der so passt. Ich bedanke mich. Gerne. Okay, ich nehme an, ihr setzt euren Weg dann fort. Ja, genau. Jawohl. Mhm. Ich frage mal kurz, also der Sohn hatte, das Kind hatte keinen Alkohol bei, aber vielleicht hat der Bruder oder die Frau eine Flasche Schnaps bei. Was wollt ihr? Ja, ihr habt doch ein Festmahl wird doch für euch vorbereitet schon. Ist der doch, da kann dir so der viel trinken. Wir brauchen Schnaps wollt. Auf den Schock. Ich habe keinen Schnaps. Ich habe keinen Schnaps. Dann hast du keinen Schnaps. Ist ja okay. War ja nur eine Frage. Also mein einziger Antrieb ist jetzt... Die beiden wollen jetzt wirklich unbedingt weiterlaufen. Ja, wir laufen doch schon. Nee, wir laufen doch schon. Achso, ich dachte, ihr wartet hier noch und seid... Hast du das Gespräch beim Laufen. Er humpelt, wir laufen. Achso. Ich laufe wieder vorne weg, ist ganz klar. Dann reagiert sie netter. Mein Antrieb ist jetzt der Alkohol beim Festen. Was? Nochmal. Mein Antrieb jetzt weiterzulaufen ist, dass es beim Festen war. Achso. Ich laufe wieder vorne, ist ja ganz klar. Und ich würde mir eine Pfeife stopfen beim Laufen. Okay. Kann ich den Doc stützen, damit er es einfacher hat? Ja, das kannst du machen. Gut, dann mache ich das. Ja. Warte, mir geht's aber an sich geht's mir als einziger gut, ne? Also richtig gut. Nee, mir auch. Ich bin vielleicht ein bisschen erschöpft. Ja, okay, du bist ein Lappen. Ich habe ja an der Front gekämpft. Fucking Fernkämpfer. Und ich habe einen umgelegt, indem ich habe zwei umgelegt. Killcount immer noch höher als der vom Elf. Buja! Vergessen Sie nicht meine Taten, ich habe auch mitgekämpft. Du weißt nicht, dass ich halb bin. Ja, das war jetzt OC jetzt mit dem ganz kurz, mit dem Elf. Ja. Meine hat immer noch eine gewisse... Aber ohne den Schlag... Das ist Misstrauen. Ich denke ja immer noch, dass du was im Schilde führst. Ganz kurz, auch OC. Ja. Hätte Dana nicht geholfen, und es ist eigentlich vorgesehen, dass sie nicht hilft, ihr wird so fertig gemacht worden. Wieso hat sie denn geholfen? Sie hat doch nur einen umgelegt, oder? Ach, im Abenteuer war es. Ja, weil wir halt keinen Tank hatten. Bei dem Kampf halt gerade. Ja, das war bestimmt, hat das so gemacht, weil wir keinen Tank hätten und ohne Tank wahrscheinlich richtig auseinandergefickt. Ja, halt, weil ich die angeschnauzt habe. Du halt einfach komplett kaputt zweimal nichts gemacht hast. Ja, ich bin wie Matrix ausgewichen, hab den Hauptmann zweimal in die Brust geschossen und einen fast mit einem Schuss umgebracht, Bruder. Doc war doch Tank, oder? Ja, aber ein sehr alter, ohne Panzerung. Ich liebe die Kriegsberichterstattung. Das ist echt, war echt sehr amüsant. Ja, ne, also wenn der Doc, lässt du das zu, dass ich dich stütze? Ja, ja. Gut, ja gut. Der pennt dir gleich weg beim Laufen. Ne, er will ja Alkohol. Du hast immer noch deine Kapuze an, ne? Ja. Müssen wir auch darauf achten, falls die mal runterfällt wieder. Ja, genau. Das juckt mich halt nicht. Aber. Okay, also relativ schnell kommt ihr aus dem Wald raus. Ich rauche ja meine Pfeife gerade, also muss ich, warte kurz. Wo habe ich denn? Ja, mach ruhig weiter. Und ihr seht so in kurz, also ist nicht so weit weg. Also ihr seht es relativ gut. So ein paar Äcker, ein paar Felder und da so ein kleines, also so ein größeres Gebäude, um das so ein Palisaden Zaun, wie nennt man es, eine Palisade rumgebaut ist, ein Palisadenwall. Und je näher ihr dem kommt, desto schneller und freudiger läuft Angrand. Was haben wir eigentlich für eine Uhrzeit gerade? Es geht langsam, also die Sonne, es ist jetzt so 4, 5 ungefähr. Okay. Ja, und er läuft so schnell, dass er erst schon mal den Doc überholt. Ja, er läuft einfach immer schneller, je näher ihr dem kommt. Ich meine, ich sag zu ihm, bleib in der Nähe. Ja, ja, ich freue mich nur so. Und läuft der weiter. Der ist gleich tot. Wenn du stirbst, ist das nicht meine Schuld. Mein Alter. Ja, nee, was ist denn los? Okay, ihr kommt an dem Gutshof an, also in Aarburg praktisch. Hm. Und also sieht nicht so aus, als so richtig, richtig stark befestigt oder so. Es ist einfach so ein Palisadenwall und es gibt auch keine Burg, sondern einfach so ein größeres Haus. Aber ihr seht auf jeden Fall, dass da praktisch der Anführer dieses Orts leben muss. Und ihr nehmt an, dass das eben der Vater von wenn er sich freut, dann Angrand ist. Mhm. Ihr kommt am Tor an und da stehen zwei Wachen, schauen jetzt nicht mega gut ausgerüstet aus, aber auf jeden Fall nehmen sie ihren Beruf ernst und rufen schon relativ früh, wo sie euch noch gar nicht so richtig sehen. Wer da? Ich denke, entweder wird Dana doch reagieren oder der Kleine. Ja, ich denke auch. Also Und Dana ruft, wir sind's nur, Ormson, der Kleine und ich. Und sie und sobald sie die genauer sehen und auch erkennen, wird das Tor geöffnet. Oh, ja, ich nehme an, ihr betretet auch dieses Haupthaus. Natürlich. Praktisch. Ja. Gut, euch kommt schon ganz aufgeregt der eigentliche Herr von Aarburg, also der Vater, kommt euch entgegen und sagt, bei den Zwölfen, ich bin so froh, dass ihr da seid. So froh bin ich. Und nimmt Ursache. Und nimmt Angram in die Arme. Fast, Herr Doktor, fast. Fast, ja. Er ist völlig verwirrt, euch zu sehen, schaut Dana an. Wer sind die drei? Ohne uns und sie ihr Sohn nicht am Leben, sag ich mal. Ja, wir haben sie auf der Hälfte der Strecke zurück nach Wolfsburg zurückgetroffen. Und da dachten wir, wir müssen uns diesen langen Weg nicht mehr auf uns nehmen. Und wir nehmen einfach sie als Begleiter. Und ja, ihr nickt und scheint das zu akzeptieren und auch nicht schlimm zu finden. Ja, wird von dem fucking Kampf berichtet, den wir vollkommen zerrissen haben? Das könnt ihr gar nicht tun. Den ich und der Sohn nicht am Leben. Ich und der Doc vollkommen zerrissen haben? Bruder, ich habe wohl auch... Ja, genau, der Herr, der Hausherr praktisch, buchstäblich. Ja, der Hausherr ist rechts. Der ist rechts. Schaut den Doc an und mustert ihn. Was ist denn bei euch passiert? Ein kleines... Also er guckt ja mich an, dann werde ich wahrscheinlich... Ja, okay, dann mach du. Wir hatten ein kleines Intermezzo auf dem Weg hierher. Intermezzo? Wie meint ihr das? Vier Menschen haben uns angegriffen. Ich bin fast gestorben. Warum haben sie euch denn angegriffen? Sie wollten ihren Sohn. Angrand? Was? Ja. Stimmt das, was die da erzählen? Ja. Und er fängt fast wieder an zu weinen. Jetzt mal kurz OOC. Wolltest du gerade sagen, diese kleine Ratte? Oder irgendwas in die Richtung, ja. Kritik, Plage, irgendwas wollte ich sagen. Okay, Junge. Der hätte euch so wieder rausgeschmissen, wenn du das gesagt hättest. Ja, ich habe mich ja noch beherrscht. Ja. Ich kenne den Mann nicht. Und diese drei da, die haben euch geholfen? Ja. Und sobald der Vater eben das euch drei erwähnt, ist der Sohn wieder ganz aufgeregt und sagt halt einfach, ja, dass ihr ihm geholfen habt und dass ihr bei diesem Kampf auf ihrer Seite gestanden wart. Wir sind halt gut, ne? Mhm. Na, dann kommt mal rein. Und Dana sagt, sie haben euer Sohn. Naja, er hat ihnen ein Festmahl versprochen. Das geht doch klar, oder? Und drei Silbertaler. Und Alkohol. Und er sagt, natürlich, wer meinem Kleinen hilft, der hat ein Festmahl gut. Ja, ich sag den Dienern Bescheid, sie sollen das Beste vom Besten bereit machen. Und wie viel bekommt jeder von euch? Drei Silbertaler. Nein. Ich muss euch mehr geben und er gibt jedem fünf. Geil. Ich hätte fünf sagen sollen. Ich bedanke mich. Danke. Gerne. Danke, dass ihr meinem Kleinen geholfen habt. Ich habe Danke gesagt und soweit ich das Geld in meiner Hand habe, ist das Lächeln aus meinem Gesicht sofort wieder weg. Okay, aber selbst dir, der keine Adligen mag, scheint er sympathisch rüberzukommen. Also er ist jetzt kein arrogant... Ja, du weißt ja, so ein Adliger halt. Also so ein Adligen, den du nicht zwingend ansiehst, dass er adlig ist, wenn er andere Kleidung hat. Ja, genau. Okay. Und weil auch sein Besitz jetzt nicht eher bäuerlich wirkt. Es wirkt jetzt nicht, als hätte er eine große Streitmacht oder so. Ja. Also auch von diesem Haupthaus ist keine Burg, es ist einfach eigentlich ein größeres. Also viel weniger ein Adliger, mehr ein reicher Kaufmann. Ja, aber ich würde es nicht. Ja, genau. Aber ich würde es nicht riskieren, ihn nicht mit seinem Adelstitel anzusprechen, weil das kann ich doch ein bisschen. Ja, klar. Ja, genau. Ja, puh. Ja, dein Kleiner, sag mal, wie geht's dir eigentlich? Ja, Ormson hat ganz toll auf mich aufgepasst. Richtig, Ormson? Das sage ich nicht, aber. Und dann sagte Papi, ja. Darf ich heute bei dir im Zimmer mitschlafen? Und er ist 13. Und er sagt, ja, okay. Und die beiden verschwinden. Oh, oh. Im Haupthaus. Ui, ui, ui, ui, ui. Es ist, warte, ihr seid... Ich hab ganz schlechtes Gefühl. Okay, ja, wir gehen rein, oder was? Ja, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr seht einfach das Haupthaus und könnt einfach mit folgen oder auch nicht. Dana? Ja. Wo kann man denn mal... Habt ihr Frischwasser hier? Ich würde gern mich... Na klar, da vorne. Siehst du den Brunnen? Jo, alles klar. Ja, klar, hol dir einfach. Jo, ich gehe zum Brunnen und würde dann gerne halbwegs das Blut aus meinem Gesicht, Händen, Haare waschen. Ich würde das und meine Waffe und meine Ringe sauber machen. Ich würde genau dasselbe machen. Also... Ja. Weil ich bin mir schon wieder ein bisschen beschämt, weil ich halt so verzautetes Haar habe. Doc, du siehst, dass du lieber mal mittlerweile deine Wunden nähen solltest oder nähen lassen. Auf jeden Fall siehst du, dass ein Verband auf Dauer das nicht aushält. Ja, dann werde ich das nähen. Ich habe ja Wundnähzeug bei. Also wir laufen ja beide zum Brunnen gerade, ne? Ja. Doc, soll ich Ihnen helfen, Ihre Wunden auszuwaschen oder schaffen Sie das? Wenn Sie mir die auswaschen, das wäre nett, dann kann ich mich um mein Nähzeug kümmern. Alles klar, helfe ich Ihnen. In der Zeit. Ja. Wir sind in einem Haupthaus. Nein, ihr seid noch davor. Ihr seid auf dem Hof praktisch. Auf dem Hof. Also ich fange natürlich zuerst an, Ihnen zu helfen, bevor ich mich. Ich frage Dana. Mit Blut. Ja. Ob man irgendwo was kaufen kann. Also. Ich habe immer noch ein paar Sachen, die mir fehlen von dem Brand. Deswegen würde ich mal wieder mein Inventar auffrischen. Mal so rein aus Interesse, was fehlt dir denn noch? Du hast doch den Schlafsack mittlerweile wieder. Ich habe, glaube ich, auch einen Wasserschlauch nicht mehr. Okay. Sowas bräuchte ich auch. Ja, so wie ich, meinst du? Ja, und halt Proviant. Und den fülle ich auch gleich auf. Wo? Am Brunnen. Achso, den Wasserschlauch füllst du auf. Ich dachte, den Proviant möchtest du ausfüllen. Ja, am Brunnen. Ja, das dachte ich mir eben. Ich nehme so ein paar Steine mit. Ja, aber nee, ich frage Dana, kann man hier was kaufen? Ja. Und wenn das möglich ist. Übrigens nur, damit ihr wisst, wo ihr seid. Also in der Mitte steht dieses Haupthaus. Hm. Und, es ist auch ein kreisrunder Palisadenwall. Hm. Und auch so in einer Kreisform stehen mehrere Häuser. Ja. Wirklich groß oder so, aber da stehen auf jeden Fall welche. Auf der Karte, ne? Ja. Wo sind wir denn da jetzt etwa? Dieses kleine Waldstück davor, wartet mal. Sind wir da immer noch drinne? Nein, ihr seid da, seid ihr jetzt raus, da wart ihr gerade. Ja, sind wir zwischen den beiden Waldstücken? Auf diesen Hügel? Warte mal ganz kurz, ich habe die Karte nicht mehr offen, aber ich habe euch ja ein Bild geschickt, oder? Ja, da waren wir am Anfang, ja. Ihr seid jetzt so, wieder in der Nähe von diesem, vom Fluss. Vom Fensterbach. Ja, genau. Okay. Da in der Nähe seid ihr. Aber in dem blauen Kreis, den du gezeichnet hast. Okay. Ja. Boah, ich weiß, hätte er uns nicht bezahlt, ne? Ich wäre nicht mitgekommen. Zu viel Aufwand. Ja, genau. Dann. Ach ja, du hast sie gefragt, wo. Genau. Ja. Sie zeigt so auf dem Haus. Links vom Haupthaus und sagt, ja, da ist Fenia. Fenia verkauft, was man halt so braucht. Kannst dir mal vorbeischauen, ob da was für dich dabei ist. Okay, Fenia? Ja, Fenia. Ist das ein weiblicher oder ein männlicher Name? Weiblicher. Okay. Sehr gut. Dann würde ich zu Fenia rübergehen, aber vorher bin ich nochmal AFK und dann Ja, da können wir so lange die Wunden nehmen. Genau. Dann, ja, ich gehe mal auf Toilette. Aber nee, warte, dann bin ich jetzt mit dem Doktor am Dingens erstmal. Ne? Mhm. Ich kann noch verkneifen, das kann ich. Wo wurde dann, der Doktor überhaupt alles getroffen? Ja, weiß ich gerade auch nicht mehr. Ich habe es mir auch nicht aufgeschrieben, aber so... Wie oft? Ach, wie oft? Wie oft war das? Wie oft war das? Zweimal. Nee, du musstest 3 oder 4 Mal getroffen. Aber einmal war richtig böse, ne? Ja, genau. Das ist so auf seinem linken Arm, so auf Oberarmhöhe praktisch. Ja. Okay, ich würde ihm, Herr Doktor? Ja? Ich würde ihm am Arm da helfen, das zu nähen, weil ich weiß jetzt nicht, ob sie das mit einer Hand schaffen. Das stimmt wohl. Ich bin da auch gar nicht so ungeschickt. Ich bin relativ fingerfertig, wissen Sie? Dann würfel du mal bitte auf Heilkunde Wunden. Aber okay. Nein, Soll ich jetzt mehr nähen? Ja, du musst nähen. Wie ist sie verkacken das? Ich sollte aber das um 3 erleichtert, weil dir der Doc ja hilft. Boah, Alter, wieso bin ich denn so weit runtergescrollt? Was läuft hier? Heilkunde Wunden, ne? Mhm. Um 3 erleichtert, also ich darf einfach bloß nicht ausweichen. Mhm. Also ist das 15, 17, 17. 13, 12, 2. Okay, ja. Du nähst einfach. Ja, es ist gut, es ist nicht so. Also natürlich, nicht wie von einem Arzt, aber es... Ja, es ist nicht so, dass also, es auch... Für einen Laien, nee. Doch, gut. Bitte? Für einen Laien gut, habe ich gesagt. Ja, nicht? Ja. Gut, dann sitzt ihr noch am Brunnen, die Sonne geht langsam. Vielleicht wollen auch noch mal zum Laden gehen. Okay, dann macht ihr euch auf den Weg zum Laden. Ich bleib erstmal am Brunnen sitzen, weil ich muss viel mehr sauber machen. Ja, okay. Das muss ich halt einfach, das geht halt nicht anders. Ja, du machst sauber und. Also ich habe ihm ja jetzt geholfen, deswegen, ich habe mich ja vorher nicht gewaschen, weil es wäre Schwachsinn, wäre wieder alles voll mit Blut. Ja. Und deswegen fange ich jetzt erstmal an mit meinen Waffen. Ja, okay. Du fängst an und wäscht und putzt und schrubbeln, ja, säuberst halt einfach. Ja, genau. So, ich bin übrigens wieder da, ne? Also, okay. Dann bist du der Erste am Laden. Ja, gut. Wie, der Erste? Sind die auch noch dahin gegangen, oder was? Kommt noch. Der Doc hat sich auf den Weg gemacht. Ah, okay. Ist Fenja dort vor Ort, oder? Also vor dem Laden praktisch. Dann trete ich ein. Okay. Und du hörst so eine kleine Klingel. Mhm. Klingeln. Und eine, ja, so mittelalte Frau dreht sich um. Ah, Kundschaft, hallo. Ja, ihr müsst Fenja sein. Hallo. Ja, ich ja. Ein paar Sachen. Die Zwölfe zum Gruße. Wer seid ihr denn? Mein Name ist Sadavir. Ah, hallo. Das ist ja ein ungewöhnlicher Name. Aber ein schöner Name. Ja, ein schöner Name. Vielen Dank. Ich habe mit meinen 2 Kameraden den kleinen Lord hierher begleitet und bräuchte ein paar Sachen. Natürlich, natürlich. Was braucht ihr denn? Was braucht ihr denn? Ich benötige einen Wasserschlauch, falls Sie sowas haben. Einen Wasserschlauch. Warte doch mal kurz. Da muss ich mal kurz nachschauen. Und sie dreht sich so um und es sieht sehr ungeordnet aus in dem Laden, aber sie sucht kurz und... Ah, da ist er. Da ist er. Ja, ich wusste, ich habe noch ein paar auf Lager. Ja, das würde 6 Silbertaler kosten. 6 Silbertaler? 6 Silbertaler, ja, genau. Nun gut. Dann bezahle ich das erstmal. Oder nee, ich frage... Ach so, ja. Ja. Und Proviant? Habt ihr Proviant? Ah, Proviant, ja, also... es ist jetzt nicht der beste Proviant, natürlich nicht. Wir sind hier ein, ja, relativ ärmliches... ein ärmlicher... Bauernverband, möchte man sagen. Aber, was? aber natürlich habe ich was. Und sie legt dir so halt ein paar Würste, ein Stück Käse und 2, 3 Brote hin. Ja, das würde ich nehmen. Okay, das wären dann für 3 Tage. Also probieren für einen Tag ohne Getränk 3 Mal praktisch. Das würde dann insgesamt mit dem Wasserschlauch 8 Silbertaler. Ja, genau. 8 Silbertaler. Also 3 Mal Proviant? Ja. Sehr gut. Willst du nicht falschen? Nö, nö, nö. Falschen. Ich bin nicht so einer. Janik, ich bin nicht so einer. Ah, da wissen wir, für was er gestimmt hat. Das gut, stimmt. Also, 8 Silbertaler. Bezahle ich natürlich. Okay. Ich will, 98. dass wir noch so ein Gespräch irgendwann führen, wie bei Titan. Bei Leben des Brian. Er will nicht falschen. Ja. Er will nicht falschen. Vielen Dank. Nun, aber sag doch mal, wo habt ihr denn den Herrn überhaupt getroffen, den Jungen? Dana meinte, Dana, was laber ich? Dana meinte vorhin, Dana meint. Ich kenne halt eine Dana, deswegen. Dana meinte vorhin, auf der Hälfte des Weges von Wolfsfort, glaube ich, ist das? Ja, das kenne ich, ja. Da war ich da war ja auch auf dieser Hochzeit, nicht wahr? Ja, genau, auf dem Rückweg von dieser Hochzeit haben wir die getroffen und dann begleitet bis hierher. Okay, ja, das klingt ja spannend. Naja, dann danke auf jeden Fall und danke für den Einkauf auch. Und sie, kein Problem. Und sie dreht sich wieder weg und sortiert so in ein paar Regalen was. Okay. Ja, das ist unordentlich, ja, aber sie sortiert. Es ist eher unordentlich, aber sie scheint sich auf jeden Fall gut auszukennen. Ja, ich würde mich vielleicht nochmal im Laden umschauen, ob ich noch irgendwas sehe, was man gebrauchen könnte. Was vielleicht nicht, was man nicht alle Tage hat. Du siehst so ganz oben auf einem Regal, auf der Ablagefläche, ganz weit oben siehst du eine Fackel. Eine Fackel? Haben wir eine gar Fackel. Nicht, ne? Ich glaube, ich habe eine, warte mal. Ich würde nur sagen, dass ich eine Öllampe bei habe. Also. Okay. Die werde ich wahrscheinlich auch gesehen haben, oder? Lass dich mal ein bisschen scrollen. Ja, ich weiß nicht, also... Also ich habe eine und ich habe keinen Rucksack, glaube ich. Dann, ja, das werde ich dann wohl gesehen haben, dann brauche ich die nicht. Doch, ich habe einen Lederrucksack, lol, wusste ich gar nicht. Geil. Gut, dann verabschiede ich mich und gehe meiner Wege wieder genau, zurück. Genau, darf ich jetzt den Laden betreten? Fuck, ja, ich habe vergessen, dem Doktor sein Zeug wiederzugeben. Ich muss jetzt... Ich bin zwar noch nicht fertig mit Waschen. Ich komme nochmal zurück zum Brunnen gleich hier. Aber jetzt hast du jetzt Geld bei? Ja, ganz bestimmt habe ich Geld bei. Hat er das an der Börse am Gürtel oder so? Dann lasse ich den. Ja, mal. Er hat so 30, ja, 5, also er hätte 30 dabei, aber die 5 Silbertaler, die er gerade bekommen hat, hat er auch noch da mit reingesteckt. Gut, okay, ich weiß, dass die beim Brunnen waren, oder? Ja, ja. Und ich wasche weiter ich Haare und so. Und jetzt fange ich an, Haare und Bart zu waschen. Ja, okay. Fertig. Genau, ich wollte fragen, also erstmal brauche ich einen Wasserschlauch. Sie erschreckt, weil sie keine Begrüßung vernommen hat. Und sagt, wer seid ihr denn? Ich bin der Doktor. Hallo, Herr Doktor. Aber ich habe Sie ja gar nicht kommen hören. Na, können Sie mal sehen. Ja. Ich für ein gewitzter Typ bin, ne? Für so ein Alter. Ja, Sie sehen ja schon sehr erfahren aus. Lebenserfahren. Nehmen das mal als Lob. Ja, natürlich. Gut, also. Gut. Warum war das auch? Angenommen. Ha, das ist komisch. Wie dieser eine vor Ihnen, ja. Ja, der hat mich inspiriert dazu, ja. Na, das ist ja ein Ding. Und ich habe euch inspiriert. Und sie holt einen zweiten Wasserschlauch hervor und sagt, das würden dann 6 Silbertaler machen. Ich nehme das an, weil ich habe Handel 0, also. Ja. Wie viel hat Linke bezahlt? Auch. Also 8 mit dem Proviant. Genau. Und haben Sie noch Schnaps? Schnaps? Oh. Ja, also, ich hätte jetzt noch... habt ihr ein Gefäß zum Transportieren? Den Wasserschlauch? Ich würde mir noch einen zweiten Wasserschlauch kaufen. Den Wasserschlauch! Wie bitte, was? Nochmal. Ich würde mir noch einen zweiten Wasserschlauch dafür kaufen. Okay, im Wasser. Sie schaut ein bisschen komisch. Und jetzt hat sie auch keine Wasserschläuche mehr. Das war jetzt der letzte. Dann mach dir doch den erst mit Schnaps voll. Und wenn wir wieder gehen, kannst du mit Wasser. Nee, also sie notiert sich was. Und ja. Alkoholiker. Schnaps. Schnaps. Sie füllt dir deinen zweiten Wasserschlauch so halb voll mit Schnaps. Ja, also habe ich jetzt 2 Wasserschläuche gekauft. Ja. Okay. Ganz kurz, da muss ich muss schnell was schauen. Fuck. Hilfe. Der Literpreis für Schnaps. Okay, das Was ist denn 4,5 mal 4? Eine Menge. Ja, 4,5 mal 4. Ich glaube 20? 18. Nee, 18. 18, 12. Okay, das würde dann insgesamt 30, ja genau, 30 Silbertaler machen. Ja, wie gesagt, haben wir 0. Okay. Ja. Dann habe ich jetzt 260. Gut. Also ja, habe ich zwei Wasserschläuche und der eine voll mit Schnaps. Ja. Handeln ist Wissenstalent, oder? Nee. Wo ist denn Handeln? Das ist Handwerk, glaube ich. War das Handwerk oder? Handwerk? Doch, ja, Handwerk. Ach gut, da habe ich auch 0. Genau, dann gehe ich zurück zum Brunnen und. Sie schaut dir entgeistert nach, weil du dich weder begrüßt noch, weil du sie weder begrüßt noch dich verabschiedet hast. Ja, weltfremd. Eigentlich. Ja. Da gerade ausgespielt. Ja, okay. Also ich nehme an, ich bin jetzt fertig mit Waschen, ja, und wieder nachfetten der Haare. Okay, du fettest und deine schönen Haare nach. Ja, genau. Also ich gehe jetzt auch Richtung Laden. Okay. Treffe ich dich denn auf dem Weg? Ja. Ich bin ja auf dem Weg zum Brunnen. Ja. Hättest du nicht theoretisch auch den Typen vorher treffen müssen? Ja, eigentlich schon, ne? Welchen Typen? Pass auf. Ja, den Mana. Achso. Ich dachte, welcher Typ. Okay, okay, ich sag, Sadavir. Ja. Gehst du Richtung Brunnen? Ja. Guti, ich komme gleich nach. Warte mal und nimm mal kurz das Zeug vom Doktor nochmal an dich. Ich will da mit dem ganzen Krempel nicht in den Laden jetzt gehen. Alles klar. Danke dir. Nimm das Zeug und geh zum. Gut. Pass auf. Jetzt Obacht. Jetzt kommt Highplay. Jetzt kommt Highplay, ja? Also ich gehe in den Laden und öffne die Tür. Ja, du öffnest die Tür. Ein wunderschön. Na. Preios zum Gruße, heute ist wohl mein Glückstag. Ihr seid. Ach, so viel Kundschaft hatte ich schon lange nicht mehr. Na, können Sie mal sehen, Leute. Ich komme ja, der Laden sieht halt auch mehr aus, ja, wie ein normales Wohnhaus, nur so ein kleiner abgetrennter Bereich. Also es sieht nicht aus, als würde die tatsächlich. Okay. Ja. Mega. Gut, ich wollte fragen, ich komme von einer langen Reise und mir geht langsam der Tabak aus. Der Tabak, na klar, Tabak, den haben wir, ja, den habe ich, den habe ich. Ja, genau, ich wollte fragen, was gibt's denn, haben Sie verschiedene Mischungen oder haben Sie einen? Ich habe jetzt hier so einen normalen, sag mal, Sie kennen doch bestimmt Gareth, oder? Ja, sicher, aber ich habe da eine Zeit in der Nähe gewohnt. Ah, Gareth, perfekt. Ja. Dann kennen Sie, da gibt's so verschiedene Dörfer, mir fällt der Name nicht mehr ein. Aber bei einem, da gibt's ein Dorf und da wächst dieser Tabak. Ich habe vergessen, ich habe es einfach, und sie scheint ein bisschen verwirrt zu sein, aber es. Warte. Ja, den habe ich da, genau. Ja. Meinen Sie diesen, ich glaube, ich weiß sogar, welchen Sie meinen, ja, ich würde davon welchen nehmen. Ja, okay. Wie viel denn? Oh, warten Sie, lassen Sie mich mal in meinen Beutel gucken, wie viel da noch passt. Ja, ich würde nicht ungern vermischen. Haben Sie denn noch Tabakbeutel? Ein Tabakbeutel? Ja, den habe ich auch noch. Was würden Sie denn dafür verlangen? Also was kosten die? Für beides oder? Nee, erstmal nur für den Beutel. Nur für den Beutel? Ja. 5 Heller. Also 0,5 Silbertaler. Gut. Und wenn Sie mir einen vollen Beutel verkaufen? Ein vollen Beutel, das wäre dann ein Silbertaler. Ja, nee, das mache ich. Nehme ich den. Okay, du bekommst einen zweiten Tabakbeutel und, genau, und ich mit voller den, Tabak drin. Ich gebe dir das Silberstück. Ja. So gut. Sagen Sie... Ja? Ich wollte mich mal erkundigen. Ja? Wie läuft denn das hier so auf dem... Ich nenne es jetzt einfach mal Landgut. Wie läuft denn das hier auf dem Landgut? Wer ist denn da Chef quasi? Na, den Kleinen, den habt ihr doch schon getroffen. Ja, genau. Richtig. Der Vater von ihm. Habt ihr den noch nicht gesehen? Doch, schon, aber ich war ja. Ja, okay, gut. Der Herr Ulfried. Ja. Und ist das, ja, der ist hier schon seit, das müssten jetzt mittlerweile, es war kurz vor meiner Geburt, das dürften jetzt so 32, 33 Jahre sein, die er hier. 32? 22 hätte ich geschätzt. Sisha, würfel mal bitte auf Charisma. Charisma habe ich 14, Bruder. Um eins erleichtert. So. 15. 4. Und sie wird so leicht rot und und lacht so. Gut, ich erwidere halt das Lächeln nur. Die schlafen heute auch in einem Bett. 32 ist sie auch, da ist sie noch deutlich jünger als ich. Ich bin 18 Jahre jünger. Du bist ein Zwerg. Ja, ich bin 50. Ja, okay, ich bin in meinen Blütezeiten. Durch vielleicht zwei ungefähr vom Aussehen. Selbst so ist es. Ja, zwei auf jeden Fall. Und ja. Ja, und es ist so hier, ihr habt doch bestimmt beim Hinweg, also hierher, habt ihr doch bestimmt die Felder gesehen, oder? Ja, richtig. Ja, genau, das ist praktisch. Warum antwortest du arbeiten, die arbeiten hier. Ja, und die Chinesen. Dann gibt es also der Zehnt natürlich, der wird dann abgegeben an den Herrn Ulfried. Und auch ich natürlich. Und mit meinem kleinen Geschäft ist es meistens nicht so viel, aber naja, man kommt über die Runden. Ja, und dafür würden wir natürlich vom Herrn Ulfried natürlich beschützt. Ja, das ist klar. Ja, klar, habe ich gesehen. Ja, gut. Wie weit strecken sich denn die Ländereien vom Herrn Ulfried? Na, das ist eigentlich nur von diesem Wald da vorne. Habt ihr den gesehen? Ja, richtig. Ja, da so 2 Meilen ungefähr vom Wald weg, in diese Richtung hier. Ja, und das dürften dann insgesamt ja so 20 Meilen, also als Durchmesser, wenn man es jetzt betrachtet, ist einfach jetzt, also OC. Ja, ja. So 20 Meilen dürfte das schon sein, ja. Das ist ja doch gar nicht so wenig, nicht? Ach ja, aber es ist nun, ja, ihr seht es ja hier, so die Bauern und so. Aber ja, es ist ein gutes Leben, es ist ein schönes Leben eigentlich. Ja, okay. Ja, genau. Und ist hier, Sie meinten ja, so viele Kunden hatten Sie noch lange nicht. Ist denn hier kaum Besuch eigentlich? Ach, wisst ihr, ist so ein verschlafenes Örtchen und ja, ist aber ein schönes Örtchen. Ab und zu kommt da schon mal jemand vorbei und der Herzog von Weiden kam hier neulich vorbei. Nein. Das war da doch mit seinem ganzen Tross. Na, das dürfte mittlerweile schon wieder 3 Jahre sein. Ja, aber da habe ich was verdient, du. Ja. Darf ich fragen, was der Anlass war? Ach, das war nur, der war auf der Durchreise. Er war noch auf der Durchreise nach Gareth, aber er hat sich hier mal ein bisschen umgesehen auf seine Ländereien und ja, genau. Kannst du mal fragen, wie viel sie da verdient hat? Ich möchte wissen, ob sie gerade. Nein, das frage ich sie nicht. Nein, ich habe das auch nicht gehört, was du willst, dass ich frage. Ich habe dir gerade 30 Silbertaler in die Hand gedrückt. Du hast jetzt gar nichts mehr, oder? 30? Bruder, das ist mein Geld, aber ich weiß es nicht. Ja, dein Geld ist jetzt weg. Ja, es waren halt die 10 Silbertaler. Ja, genau. Willst du sie eigentlich noch was fragen oder so? Wenn nicht. Gut, dann geht dann. Ja, ich würde mich bedanken bei Ihnen. Ne? Danke für die Auskunft. Ja, das war ein schönes Gespräch. Gerne kommen Sie doch noch. Gerne, immer wieder. Ja, sicher, bestimmt, bevor wir gehen. Ja. Auch beim Rausgehen, ne? Ja. Ich bin ja nicht groß, aber beim Rausgehen fasse ich mir immer nochmal so durch die Haare durch. einfach nochmal so, um richtig einen reinzudrücken. Ohne sie anzugucken, aber einfach beim Rausgehen. Okay, ja. Und du gehst raus. Reicht mir. Ja, perfekt. Einen schönen Aufenthalt hier. Dankeschön. Ja, und du gehst. Du gehst raus. Und ich gehe auch wieder zum Brunnen jetzt. Jetzt geht die Sonne wirklich schon hinter dem Haupthaus unter. Es wird schon ein bisschen kühler auch. Mhm. Also nur damit ihr. Ja, würde ich jetzt ins Haus gehen. Achso, nee, ich war ja noch am Brunnen, habe jetzt mal Ding aufgefüllt. Ja, ich habe deine Sachen von den. Plötzlich zum Brunnen kommt der sieht nicht sehr reich aus. Er sieht eher so halt wie so ein Bediensteter aus und sagt: Das Festmahl wäre angerichtet, könnt gerne kommen. Und sage ich, ja, wir kommen sofort. Ja, aber lass doch erstmal darauf Hundin warten, bis er zurückkommt. Ja, das ist dem scheiß Doktor egal. Ja, gut. Und er wartet bei euch und anscheinend möchte er euch begleiten. Also er möchte euch führen, wohin es geht. Ja, aber ich habe ja noch die Sachen vom Doktor, ich gebe die ihm erstmal wieder. Ja. Ich frage den Doktor. Typen, solange wir warten, ja, wie ist denn der Herr, wie ist der Typ? Ulfried, oder? Den Vornamen noch gar nicht, ne? Ja, von Aarburg. Wie heißt denn der von Aarburg? Wie ist denn der so persönlich? Ach, persönlich, wie ist denn so das Leben hier? Das Leben hier, ja, wisst ihr, ich bin ja nur ein einfacher Bediensteter, aber Ja, eigentlich ist das ganz okay hier. Natürlich, manchmal muss man auch Sachen machen, die einem nicht so gefallen. Geh mal kurz auf Toilette, ja. Ja. Ja, zum Beispiel das Haus wischen, ja, das mag ich nicht so, aber an sich ist der echt nett und ja, er ist eigentlich auch nie böse auf mich. Ja, eigentlich ganz gut, ja. Ja, ja, und wie behandelt er seinen Sohn auch? Boah, Junge. Ich möchte kurz nochmal wiederholen und nochmal kurz rewinden und möchte sagen, er schläft nicht in seinem Bett, er schläft nur in seinem Zimmer mit drin. Ja, okay. Ah, Junge. Ich möchte nicht, dass jetzt hier auf irgendwelche... Ja. Nein, ich meine nur, ob die sich... Ach, ja, wisst ihr, er hat ihn gern und er ist natürlich auch sein Erbe, das hat er euch da schon gesagt? Ja, das war mir bewusst. Ja, genau, er ist sein Erbe. Und ja, also, ja, sie haben sich eigentlich schon ganz gern. Das einzige Problem möchte ich nicht sagen, aber ja, er ist nicht so zufrieden. Der Herr von Arburg, der ist nicht so zufrieden. Das habe ich auch schon gemerkt. Womit ist er nicht zufrieden? Mit den Anwandlungen seines Sohnes. Der ist eher so ein bisschen, ja, ich möchte sagen, verkopft, wenn ich das mal so sagen darf. Und er hatte natürlich eigentlich auf einen waffenstarken Nachfolger gehofft, aber. Ja, an sich verstehen sie sich schon gut, aber manchmal ist das halt ein bisschen, ja, so ein bisschen unschön auch manchmal. Hat der Herr von Arburg eigentlich auch eine gar nicht untergekommen? Was? Ich habe gerade nur die Hälfte verstanden. Ob er eine Gemahlin hat, die ist mir noch gar nicht untergekommen. Ah, ja, ja, ihr meint natürlich bestimmt die Ilfwied. Na klar, ja. Ja, die Ilfwied, ja, die ist nett, aber die ist gerade nicht da. Die ist auf einer... Die, ja, wisst ihr, die ist auf einer Reise zu ihrer Schwester. Ja. Ja. Wo ist die? Wie bitte? Wo die Schwester ist? Ach, in Trallop. In Trallop, na Mensch. Ja, sag okay, ich da, ja. Aber ja, die ist sehr nett, sehr nett. Ich möchte kein böses Wort über sie verlieren, nein. Ach, das ist das am neuen Augensee, oder was? Ja, genau. Das oder die Stadt Trallop? Ja, ja. Okay. Ach, da. Da komme ich, wieder her, ja, wa? Da kommst du doch her, ja, glaub schon. Ja, Mensch. Und ob man vielleicht sogar über den Weg gelaufen. Ja, das kann natürlich sein. Aber was habt ihr denn in Trallop gemacht? Aber ich war auf der Durchreise. Ach, auf der Durchreise, na klar. Ja. Und ihr sitzt so am Brunnen und es scheint wirklich hier nicht so der Bedienstete scheint nicht so schlecht behandelt zu werden, weil er sich halt ganz normal verhält und nicht auch irgendwie Angst vor euch oder vor Hohergestellten hat, sondern ihm scheint es gut zu gehen an sich eigentlich. Ja, ich nehme an, ihr seid mittlerweile wieder zu dritt. Jo, ich denke auch. Ja, komm mal. Dann gehen wir zum Fest. Ja, dann auf geht's. Und jawohl, er führt euch so in die... Also in Richtung Haupthaus. Ist das ein beliebtes Fest? Ich will es vorher wissen. Nee, ihr seid, also bis jetzt wisst ihr nur von euch dreien. Ich meine jetzt OC für Musik. Achso, nee, nicht so viele. Okay. Ja, dann weiß ich, was ich einfach, oder weiß ich, wonach ich gucken muss, warte. Ja. Ihr öffnet euch die Tür, haltet euch die Tür auf, ihr betretet den Raum und es ist erstmal so eine große Eingangshalle. Also da steht nicht viel, das ist halt einfach so, dass man erstmal reinkommt. Und er zeigt so auf so einen Eingang, also da ist keine Tür, sondern einfach so ein Durchgang auf eurer rechten Seite und führt euch da rein. Und da seht ihr schon einen Tisch und zwei Bänke auf beiden Seiten. Und da stehen schon wirklich richtig leckere Sachen drauf. Da steht ein großer Braten drauf, da stehen... auch so wirklich so schön gefüllt der Braten und es riecht wirklich gut. Sind im Raum Hunde oder irgendwelche Tiere? Nein. Gut. Ah, verdammt. Warum war das mit dem Hund gemacht? Na, ich bin Tierfreund, ich hätte dem irgendwas zugeschlossen. So. Okay. Aber ihr seht, also da stehen praktisch also ein Tisch, jeweils auf beiden Seiten Bänken und gegenüber nochmal ein Tisch mit zwei Bänken praktisch. Wird uns ein Platz zugewiesen? Ja, auf dem, wo das Essen steht. Okay. Setzt euch. Und, okay. Jawohl. Am Nebentisch. Das war ein schönes, immer ein guter Tisch. Sitzen sitzt noch ein anderer Mensch. Also er nimmt keine Notiz von euch, er hat so Spielkarten in der Hand, mischt sie. Aber sonst macht er nichts. Ja, ja, nee, aber das ist tatsächlich schwierig. Ja, ich würde mir dann ordentlich... Aber er sitzt praktisch halt am Nebentisch von euch. Ihr sitzt da, wo das Essen drauf ist, und er sitzt so an dem leeren Tisch und sitzt da einfach. Okay. Aber ja, setzt euch hin und nehmt euch. Alles genau. Für euch, alles für euch. Sehr geil. Ich schenke mir sehr viel Wein ein und trinke auch erstmal einen sehr großen Schluck. Ja, danach, okay. Mache ich mich an das Essen. Ganz kurz, der Wein ist wirklich sehr gut. Wie viel hast du denn auf Zechen? Was heißt denn sehr gut? Sehr alkoholreich? Oder was meinst du? Nein, er schmeckt einfach vom Geschmack. Shit, Bruder. Warte. Er ist vom Geschmack gut. Ich habe gerade ein Streichholz angezündet, ich weiß nicht warum. Bücherverbrennung! ich habe auf Zechen 8. Ja, okay, du erkennst mit deinem Geschmack. Aber er hat Kampftrinker. Geschulten ja. Gaumen, ja, du erkennst mit deinem geschulten Gaumen, das erkennst du überall, das muss ein Jakwitaler Marderwein sein. Der ist wirklich gut. Der ist wirklich gut. Oh, ein Jakwitaler Marderwein. Ja, also es ist einfach eine Information, du kannst mit dem machen, was du willst, aber einfach alles. Ich richte mich an den Nächstbesten, der da steht, und sage, oh, ein Marderwein. Sehr stark. Ja, Mensch. Ihr scheint ja wirklich euch auszukennen. Ja, das ist einer. Wir haben wirklich das Beste vom Besten heute serviert. Ja. Ja, danke. Gerne. Ja. Und er verlässt auch den Raum. Also den du angesprochen hast. Gut, ich würde mich auch gerne hinsetzen. Okay. Und ich frage erstmal, ob ich hier drin rauchen kann. Ob ich darf oder ob ich rausgehen muss dann. Nee, raucht einfach. Aber ich rauche noch nicht jetzt so. Aber ich will diesen Tabak ausprobieren. Später mal. Gut, ich habe Hunger. Ich habe richtig Knast. Ja, Sam, ich setze mich auch und ich gucke auf dem Tisch nach Met. ja, du findest so einen großen, also wirklich einen sehr großen Krug, und der scheint bis oben hin voll mit Met zu sein. Ja. Sehr geil. Ich schenke mir ein großes. Gieß mir auch ein. Jawohl. Ich reiche meinen Becher rüber, soweit ich kann. Ich gieße Fundins Becher voll. Und meinen auch. Prost! Okay. Prost! Genosse! Oh, Genosse! Prost! Ey, Link, ich hatte ja als erstes Geheimnis hatte ich ja Kommunist, ne? Oh, ja. aber als ich dann gemerkt habe, Golgi und Kommunist, schwierig. Eine abgefahrene Kombo. Ja. Wer von euch ist denn besser im Zechen? Wenn man Kampftrinker nicht reinnimmt, bin ich am besten. Ich habe Begabung und 10. Ja, okay, du spürst sofort, dass es ein helles Ferdocker ist. Das ist wirklich gut. Das ist überall bekannt, ein helles Ferdocker. Ausgezeichnet. Ferdocker, hätte ich nicht mitgerechnet. Wow. Also. Sowas kannst du rausschmecken. Natürlich. Ach, sehr geil. Sieht für dich aus. Der Met schmeckt auf jeden Fall sehr gut. Das denke ich mal auch, oder? Ja. Ja, doch. Also, ja. Trink nicht, aber denk dran, trink nicht zu viel. Ja, ich. Bevor du über Katzen stolperst. Fundin, du sitzt praktisch mit dem Rücken zum anderen Tisch. Also du siehst nicht, und die anderen zwei sitzen da und sehen. Ach, da ist noch ein Tisch? Okay, sitzen da Leute dran, ne? Aber. Ja, der eine mit seinen Spielkarten, wo ich gesagt habe. Ah, ja, genau, sonst hätte ich das City ja bestimmt mitbekommen. Ja, und er scheint jetzt fertig mit Mischen zu sein und baut 4 Stapel auf. Okay. Mhm. Nur damit ihr es wisst. Ich weiß es nicht, aber ich wende mich an den. Ist das Bediensteter? Kellner? Was ist das? Was sind das? Nee, also du weißt nicht, wer er ist. Aber nein, ich meine nicht den Typen, ich meine so Leute. Also, sind da Leute zugegen? Außer nee, der euch dahin gebracht hat, hat den Raum auch verlassen. Ist der Lord? Also der. Ja, wollte ich nämlich auch gerade fragen. Nee, den seht ihr nicht. Ihr seht aber draußen in der Eingangshalle, seht ihr kurz Dana vorbeilaufen. Okay. Genau. Läuft Dana nur vorbei oder kommt sie zu? Sie läuft nur vorbei, aber wenn jemand von euch... Nee, ich will jetzt nicht rufen. Ja, nee, gut, ich trinke und esse. Erstmal, ich hab Hunger. Ich hab wirklich Hunger. Die Lasagne... Ja, ich nehme ja auch von allem, was da liegt, so nehme ich mir was auf den Teller. Ja. Es gibt auch Kartoffeln in Butter geschwenkt mit richtig schönem Knoblauch. Einfach. Boah, auch. Erzähl mehr, ich will mehr. Was gibt's noch? Es gibt Pizza. Spaß. Gibt es auch ein Big Mac für 2 Euro? Ja, tatsächlich, da liegen 5 Big Macs. Geil, ich nehme den Big Mac. Okay. Warum liegt da ein Big Mac? Immersion ruined. Nein, da liegt kein Big Mac. Die haben im Schloss eine eigene McDonald's. Immer so einfach mal aus Interesse, was hält denn davon, wenn das Gelage fertig ist und wir uns zu Bett legen, dass wir dann erstmal das Abenteuer beenden für heute? Mir ist das egal. Ja, also ich könnte noch, aber... Ich könnte auch noch, also letztes Mal haben wir noch 3 Stunden länger gemacht. Ja, ich weiß. Also ich könnte noch, aber ich weiß nicht, ob ich noch ein Abenteuer durchstehe. Ich würde vielleicht erstmal gucken, was die von uns wollen. Ja, also klar, jetzt OOC-Abenteuer ist ja nicht nur ein Kampf. Die werden ja wohl irgendwas... Nee, da passiert noch ein... War ja aber ein Stundenkampf! Ja. Ihr seid gerade auf Seite 3 vom Abenteuer. Von? Zu viele, gut. Was gibt's zu essen? 14 von 14. Nee, aber das schaffen wir ja nicht an einem Tag. Aber wir können noch ein bisschen weitermachen. Ja, okay. Mal gucken. Der Mensch, der am anderen Tisch sitzt, ruft euch zu. Habt ihr Lust auf eine Runde Boltan? Wissen wir, Google. Was das ist? Das ist ein Spiel, wo es darum geht, also ihr wisst es, weil es ist einfach bekannt, das ist ein Spiel, wo es darum geht, also jeder bekommt einen gewissen Satz Karten und sie haben halt verschiedene Wertigkeiten und dann rechnet man es zusammen und man versucht sozusagen immer höher zu gehen praktisch, also immer mehr Einsatz reinzugeben und dann der am besten so tut, als hätte er die besten Karten oder der einfach objektiv die besten Karten hat, bekommt dann den ganzen Einsatz praktisch in alle. Also quasi, okay, ja, schon verstanden. Es zählt zu Brett- und Glücksspiel dann, oder was? Ja. Gut. Ja, oder weil dann. Ja, da habe ich 0, aber ich würde sagen. Oder Lügen, 1 und 9. Ihr könnt es tatsächlich, wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt tatsächlich selber spielen. Nee. Weil ich mir da was ausgedacht habe, aber ihr könnt es auch nicht machen. Ihr könnt ich glaube, nee, also ich spiele nicht, ich trinke und esse. Ja, ich bin auch sehr hungrig und ich bin eher schlecht und sowas. Aber der Doktor, der. Komm, Herr Bertus, zeig ihm mal eine Hake. Ist er enttäuscht, ne? Ihr müsstet zumindest zu dritt sein, weil sonst wird es relativ offensichtlich. Wenn jemand über die Hälfte der Augen hat, weiß er, dass er gewonnen hat. Ah, okay, stimmt. Ja, stimmt. Kommt. Ich nehme aber meinen Krug mit. Ich mach hier. Also ich komme mit Albertus mit, aber ich nehme meinen Krug. Reden mache ich. Ich nehme meinen Teller und meinen Krug mit und setze mich daneben und gucke erstmal zu. Also ihr spielt zu dritt? Ja, ich habe schon aufgegessen. Dann mischt ihr nochmal die Karten neu. Wollt ihr das jetzt ausspielen? Ihr könnt es ausspielen oder ihr könnt es auch nicht ausspielen. Was heißt denn ausspielen? Spielen wir das denn einfach wirklich? Ja, ihr könnt das wirklich spielen. Wie kommst du an die Karten ran? Ich habe die Karten nicht, aber ich habe das Kartenset einfach geändert. Dass ich sage, es gibt Karten 1 bis 20 und jeder auf jeder Karte, also auf einer Karte steht die 1, auf der anderen die 2, auf der dritten die 3 halt. Und dann bekommt halt jeder gleich viele Karten und... Also ich habe 52 Spielkarten. Ja, wir haben gerade Spielkarten. Aber wie viele sind es eigentlich? Ja, nee, aber es sind ja nicht genug, glaube ich. Was machst du denn da jetzt, Yannick? Ich werf Karten. Oh, Yannick. Warte, wenn das Karten 1 bis 20 sind, dann passt es doch eh nicht. Nein, es müssen 72 Karten sein. Ich habe gerade geguckt. Ja, dann, also ich spiele ja eh nicht mit, ich guck mir das erstmal an. Ja, komm, wir können ja. Ja, ihr könnt entweder drauf würfeln, auf, Karten auf. Spielen? Nee, ich bin für würfeln. Du bist für würfeln? Okay, dann würfelt erstmal. Ja, würfelt mal auf Brett und Glücksspiel. Ja, hab ich 0, aber mal gucken. Ich hab da auch 0. Brett und Glücksspiel 14, 14, 9. Hab ich da 0? Wo ist denn Brett und Glücksspiel? Da. 12, 18, 9. Das ist nichts. Okay. 6, 7, 6. Du hast geschafft, oder? Ja. Ich hab's ziemlich gut geschafft sogar. Würfelt ihr beide mal mit einem W6 jeweils? Und Quentas ist. Eine 1. Okay. Und. Eine 1. Der liegt, guck mal, der liegt gar nicht ordentlich. Was ist mit dem? Der liegt gar nicht, der liegt auf der Kippe. Okay, ja. Hat der Gewinner in diesem Fall Fundin, hat 7 Silbertaler von jedem bekommen. Also, Leute, wir haben gewettet? Den hätte ich gar nicht gespielt. 14, also du bekommst 14 Silbertaler, weil 7 hast du ja selber mit reingegeben und die anderen 2 geben dir jetzt jeweils 7 Silbertaler. Das heißt, ich ziehe mir 7 Silbertaler ab. Aber, ja. Aber der Doktor hat keine 7 mehr. Doch, ich habe da 200 oder so. Ja. Ach so. Oh, Lord, ich habe ihm noch seine Sachen wiedergegeben. So. Ach, er hatte nur 30 mit zu dem Zeitpunkt. Ja. Ja, okay, also kriege ich jetzt insgesamt 14 drauf, ne? Ja, genau. Oder wir machen dann Schluss und spielen eine Runde Stadt, Land, Fluss. Die Möglichkeit. Wäre auch eine Möglichkeit. Ja. Mhm. Das wäre auch eine Möglichkeit. 48. Okay, spielen wir noch eine Runde von diesem Würfelspiel, oder? Ich hab meinen Teil gewonnen. Ihr kannst jetzt mit Zauberdier spielen. Ich gehe mich wieder dem Essen zuwenden. Ja, dann gehe ich ja auch wieder zurück. Ich sag, ach, danke für die Runde. Ja, dann gehe ich, wenn man das eh nicht zu zweit spielen kann, dann gehe ich auch wieder. Oder wir spielen aber eine Runde zu dritt, wenn wir der Fallerwin. Also dann geht. Ich habe mir das eine Runde angeguckt, ich würde vielleicht auch eine Runde mitspielen, ja. Nein, spielen wir auch eine Runde. Zu dritt wieder. Ohne den. Sehr geil. Den Zwerg. Ihr spielt ohne den anderen mit? Also ohne den Zwerg. Achso, ihr dann würfelt mal alle nochmal auf Brett und Glücksspiel. Oh Gott, 11, 11, 11. Was war das bei... Ich hab schon vergessen. So, 16, 9, 16, nicht geschafft. 14, 14, 9, warte. 14, 1, 1. Das Junge! Das habe ich geschafft. Oh, wow. Das ist ein kritischer Erfolg, Alter. Doppelt okay, dann, sogar. Dann nee, das ist der erste kritische Erfolg. Du hast 2, glaube ich. Ja. Ach, Junge. Du dominierst das Spiel einfach. Weißt du, erster kritischer Erfolg und er macht es beim Würfelspiel, beim Kartenspiel. Ja. Dann würfelt ihr mal alle wieder mit dem W6. Also ihr beide. 3. Auch eine 3. Wisst ihr, was Schönes? Müssen wir kaum Zitate raushauen, weil der Captain so viele in den Kriegsberichten gemacht hat. Sehr ja. Geil. Sehr finde du sehr bekommst von beiden 24 Silbertaler. Oh, was? Also habe ich jetzt 48 gewonnen. Ja. Gut, dass ich nicht mitgespielt habe. Ich lache laut und hau auf den Tisch und sag: Ha! Ihr Loser! Gut, dass ich ausgesetzt habe, mit ohne vollen Mund. Nein, ich stimme das runter. Gut, dass ich ausgesetzt habe. Ich exe ein Humpenmet. Bruder, nein! aber ich sag, so muss es und trink meinen auch aus und schenk mir den nach. Dann würfel mal auf Zechen, bitte. Zechen ist bei Körpertalente, das letzte. Körpertalente. Zechen. Das ist, glaube ich, das einzige Körpertalent, was ich kann. 10, 10, ach du Scheiße. Und 0 habe ich da drauf. 3, 3, 1, geschafft. Boah, Bruder. Okay, dann muss ich aber nochmal schnell. Jetzt mal so geschossen. 1, das heißt. Wie viel Zähigkeit hast du? Wo steht das? Also auf dem ersten Blatt. Persönliche Daten. Zähigkeit. Minus 1. Okay. Dann muss ich. Ja, mein Grundwert der Spezies ist halt minus 6. Ja. So, 4. Ja, okay, dann muss ich schnell was auswürfeln. Okay, du bekommst eine Stufe berauscht. Okay. Das ist einfach Proben auf Zechen sind um 1 erschwert. Mhm. Ja. Du bist leicht angetrunken. Wo steht das? Bei den... Hä? Wo ist denn das berauscht? Finde ich das? Wo steht... Ach, das ist bei den Kampfdingern, glaube ich. Also da sind ja so eine Vierecke, ne? Berausch, also ber./spieler an. Okay, eine Stufe. Gut. Sehr gut. Ja, ich schenke mir noch einen Humpenmet ein, aber trink den genüsslich und esse nochmal einen Teller. Also ich hau mir richtig den Magen voll. Ja. Gut. Ihr seid jetzt alle, ihr esst so viel ihr könnt und haut euch richtig voll. Und ich trinke Doc, und ich mache meine Pfeife an. Der Doc wird saufen. Oh, wie früher. Oh, mach ich. Ja. Und er ruft die Bediensten. Bedienung. Ich setze mich ein Stück weg. Ja? Man begleite mich in mein Schlafgemach. Ja, dann folgt mal. Und okay, ich stehe auf. Kann ich noch irgendwas mitnehmen vom Tisch? Ein Becher oder so? Du könntest eine Gabel mitnehmen. Ich nehme die Gabel mit. Du nimmst die Gabel mit. Gut. Okay. Trage ich mir ein, habe ich eine Gabel bei. Ja. Muss ich nicht mal so essen wie ein Barbar. Er führt dich so aus dem... War der jetzt die Gabel geklaut gerade? Ja, war klar. Führt dich aus dem Zimmer, führt dich raus und dann so rechts abbiegen praktisch und dann ist da eine Treppe und die geht ihr hoch und gleich links dann ganz am Anfang ist ein Zimmer mit 4 Betten und er lässt dich, ja, hier sind wir also, sucht euch einfach eins aus. Ich schmeiß mich in das Wasser am nächsten. Okay, du schläfst ein. Ja. Ich trinke weiter. Oh. Ich bin jetzt bei meinem 4. oder 5. Becher. Ich bin bei meinem 3. Okay, dann würfel mal auf Zechen. Ja, mache ich. Ja. Beide? Also ich auch? Ja. Ich trinke meinen ja auch. Ja. Meine Spielwerte. 11, 10, 10. Warte, was war nochmal? Was macht nochmal eine Begabung beim Zechen? Dass es erleichtert wird oder was macht es? Nein, da kannst du, da kannst du dann einen Wurf wiederholen. Oh, das ist nice. Ja gut, ich hab's nicht geschafft. Okay, ja. Ja, ich wiederhole den mittleren. Ist nicht besser geworden, Fitz Batman. Also ich hab 11, 18, 16, nee. Kannst nicht und ausgleichen? Ich hab echt die falschen Werte für Zechen, also was Fertigkeiten, was Eigenschaften angeht. Ah, okay. Was hast du da? Was für Werte musst du? Ich hab 12, 11, 11. Ja gut, ich hab 11, 10, 10. Ihr bekommt beide 2 Stufen berauscht. Junge. Ja. 2, ja. Ja. Gut, ich brauche auf der 3. Stufe, Junge. Gut, also langsam bin ich sehr angetrunken, also scheinbar. Ja. Und dann rufe ich auch Zimmer. Ja. Zimmer. Der Bedienstete kommt und muss ich euch stützen? Linker Move mal Dingens. Hier. Was? Ich kann glaube ich auch, warte. Ja, ich kann auch hier. Also er fragt dich, ob er dich stützen muss. Hi. Oh, ich habe Quentas jetzt erstmal gemutet, aber hi. Hi. So, weiter. Versuch's erstmal ohne, wenn das geht. Würfel auf Beherrschung, oder? Körperbeherrschung. Körperbeherrschung. 3 erschwert. Uiuiuiui. Ey, ich verliebe. Körperbeherrschung. 15, 15, 10. Geschafft. Und eine 1. Okay, also du läufst 13, eigentlich 16. noch ganz gut. Du läufst eigentlich, man merkt dir. Ich mach den Stefan aber auf dem Fahrrad. Stefan ist viel zu geil. Den einen Tag frage ich ihn, ja, Stefan, sag aber Bescheid, wenn du zu Hause angekommen bist, weil der war echt durch den Tag. Nächsten Tag schreibt er mich an, sollte dir doch sagen, wenn ich nach Hause komme. Ich weiß nur, dass ich schöne Weide war und dann bin ich aufgewacht. In meinem Bett. Weil Stefan ist den einen Tag doch auch mit Fahrrad los, ja. Konnte nicht mehr laufen, aber ist mit dem Fahrrad wie eine Eins gefahren. Ja, voll gut. Ja, gut. Also ich hab's geschafft und ich laufe souverän. Ja, und du läufst ihm hinterher und auch ihr kommt in diesem Zimmer mit den Betten an und... Ja, ich knall mich auch hin und nehme meinen Schlaftrunk. Also ja, ich rauch noch mein Pfeifchen auf. Fuck, das hätte ich mal holen sollen, ne? Also erstmal, was hättest du dir holen sollen? Schlaftrunk. Aber das glaubst du, die hat Schlaftrunk? Nein. Hä? Meinst du, die hat Schlaftrunk da? Na, ich gehe morgen einfach nochmal hin und frag sie. Das habe ich vorhin vergessen. Ja. Auf jeden Fall... Sorry, da hat mir in der Taverne Hai gesagt. Ja, ja Tag. Auf jeden Fall, ich schenke mir noch einen halben Becher ein, nag noch an meinem letzten Stück, keine Ahnung, Rippchen, Gerippe von einem Huhn oder was auch immer da lag und rauche noch mein Pfeilchen genüsslich zu Ende. Okay, du rauchst und... Ich lasse quasi den Arm ausklingen für mich. Ja, genau. Du denkst nochmal an diesen aufregenden Tag zurück mit deinem ersten richtigen Kampf. Boah, und ich denke mir immer so, aber ich habe mehr gekillt als der scheiß Elf. Waldheini. Nee, ich weiß ja weder noch, als der Heini. Der Waldheini. Und dann denkst du aber, dann wachst du kurz im Schock wieder auf, weil du dachtest, das fast ein Doc gestorben. Ich schlaf ja nicht. Ja, aber du trotzdem wirst du aus deinen schönen Erinnerungen. Naja, nee, klar, ich denk mir so, oh, der Doc ist ein guter. Er hätte mir zwar nicht helfen müssen, aber er hat's gemacht. Und dabei sein Leben aufs Spiel gesetzt. Ich glaube zwar, dass er mir das Geld geklaut hat, was mir gefehlt hat, aber ich lasse ihm das durchgehen. Das ist schön. Das zweite Mal weiter, Dankeschön. Damit hat er halt einfach bezahlt. Also ich leere das letzte bisschen Met aus meinem Humpen, stell den hin, klopf meine Pfeife aus, ja. Leg meinen Knochen da auf den Teller und sag, gute Nacht. Für sowohl den Typen, der noch hinter uns saß, als auch noch den Bediensteten, der da ist. Ich finde Zimmer selber, danke. Wirklich? Du versuchst einfach zu und schaust einfach mal. Ich weiß ja etwa, wo sie lang gelaufen. Du hast das Abenteuer gerade um einen Großteil verlängert. Nein. Nein, ja, okay, du. Ich gebe leider, okay, falsch. Ich lasse mir eine Wegbeschreibung geben, aber ich finde es dann okay. Alleine. Ja, seht ihr da gleich diese Treppe hoch und ja, dann gleich links und dann seid ihr schon in diesem Zimmer. Ja, oh, ist klar, weiß Bescheid. Also ich gehe die Treppe hoch. Und guck aber nach rechts erstmal. Einfach nur gucken. Ja, du ist siehst auch ein Zimmer, geschlossene ist Türen. Du siehst einfach Türen, die zu sind. Ja, die will ich jetzt auch nicht versuchen aufzumachen. Also ich öffne denn die Tür. Und wie viele Betten waren da drin? 4. Okay, ich schieb 2 Betten zusammen und leg mich schlafen. Okay. Also vorher entkleide ich mich also nicht komplett, aber halt. Keine Ahnung, auf die Hose, dass die Hose noch an ist. Aber ich will halt nicht in meiner Ausrüstung pennen. Ja, wenn so ich ein Bett habe. Ja. Vollkommen besoffen ist. Ja. Ich hab mich halt in der Ausrüstung pennen gelegt. Ja, wollt ihr noch weiterspielen oder weil ihr gesagt habt? Nee, ja, ich würde jetzt erstmal Pause machen. Okay. Ich denke, das ist ein guter Abschluss. Ja. Ich bin echt von dem. Der Kampf macht einen echt fertig. Da denkt sie ziemlich viel nach. Linke, bist du ja noch bei beim Stadtlandfluss? Ich hoffe so. Ja, 1-2 Runden würde ich sagen. Sollen wir das bauen? Oh, ich glaube, ich penne einfach gleich. Ja, ja. Heute. Ich nehme dich bei der Hand. Zeig dir das Märchenland. Wo Liebe und die Freundschaft zählt. Und keinem was fehlt. Hey.